Ein neues Kapitel in unserer Hörspielreihe Krieg und Frieden nach dem Roman des Russen Leo Tolstoi. Borodino. Immer näher rückt die Grande Armee Napoleons an Moskau heran. Smolensk musste geräumt werden. Die Bolkonskis haben ihr Gut Lysiagori verlassen. Auf der Flucht ist der alte Fürst gestorben. Gegen aufrührerische Bauern hat Nikolai Rostow der Prinzessin Maria helfen können. Eine rührende Episode in allem Elend des Krieges, dessen Stationen für unsere Ohren nicht nur Ortsnamen in einem alten Roman sind. Witebsk, Smolensk, Borodino. Nachdem Kutusow den alleinigen Oberbefehl über die Armeen übernommen hatte und sich nun seinen Stab bildete, erinnert er sich an den Fürsten Andrei und schickte ihm einen Befehl, dass er sich im Hauptquartier einzufinden habe. Fürst Andrei Bolkonski, euer Gnaden. Hä? Fürst Andrei Bolkonski. Lass ihn herein. Jawohl. Kutusow lag in aufgeknöpftem Uniformrock auf einem Lehnstuhl. Er hielt ein französisches Buch in der Hand, legte aber beim Eintritt des Fürsten Andrei ein Zeichen hinein und klappte es zu. Durchlaucht, zur Stelle. Das waren die Schwanenritter von Madame de Genlis, 10. Band der Memoiren einer Prinzenerzieherin, wie Andrei auf dem Umschlag las. Setz dich! Setz dich hierher, wir wollen uns unterhalten, mein Lieber. Na, was macht der Vater? Gestern habe ich die Nachricht von seinem Tod erhalten. Gottes Wille ist über uns allen. Er ruhe in Frieden. Er umarmte Andrei. Ich habe ihn aufrichtig geliebt und verehrt. Drückte ihn in seine fette Brust und ließ ihn lange nicht von sich. Ich fühle von ganzer Seele mit dir. Seine wulstigen Lippen zitterten und Tränen standen ihm in den Augen. So weit haben sie es nun gebracht. Aber wartet nur. Wartet nur noch ein Weilchen. Wir hätten andere Regimenter, wenn alle, die hier ihren Senf dazu geben, an der Front dienten wie du. Ich sehe dich noch bei Austerlitz. Sehe dich noch mit der Fahne in der Hand. Geh du mit Gott deinen eigenen Weg. Ich weiß es. Es wird ein Weg der Ehre sein. Und ihn durchlaucht. Dank. Dank für alles. Dass Sie jetzt Oberkommandierender sind, bedeutet Hoffnung. Hoffnung für Russland. Ja, aber diese Ratgeber bringen mich ins Grab. Eine Festung zu nehmen ist nicht schwer, aber es ist schwer, einen Feldzug zu gewinnen. Zu diesem Zweck muss man weder stürmen noch attackieren, aber man braucht Geduld und Zeit. Und die Franzosen, traut meinem Wort, werde ich noch so weit bringen, dass sie Pferdefleisch essen. Aber wir werden doch wohl eine Schlacht annehmen müssen. Ja, man wird wohl müssen. Wenn alle es wollen, wird nichts zu machen sein. Aber glaube mir, mein Lieber, es gibt keine stärkeren Kämpfer als diese beiden. Geduld und Zeit, die schaffen alles. Lebe wohl, lieber Freund. Denke daran, dass ich deinen Verlust von ganzem Herzen mit dir trage. Und für dich nicht der Durchlauchtigste, nicht Fürst und nicht Oberkommandierender bin, sondern ein Vater. Wenn du etwas brauchst, wende dich direkt an mich. Leb wohl, lieber. Wieder umarmte und küsste er ihn. Fürst André war noch nicht zur Tür hinaus, als Kutusow erleichtert aufatmete und sich wieder in seinen begonnenen Roman Die Schwanenritter von Madame de Genlis vertiefte. Wie und woher es kam, konnte sich Fürst André nicht erklären, aber er kehrte nach diesem Zusammensein mit Kutusow beruhigter zu seinem Regiment zurück, beruhigter über den allgemeinen Stand der Dinge, wie auch über die Persönlichkeit, deren Händen das Ganze anvertraut war. Er glaubte an Kutusow, deshalb, weil seine Stimme gezittert hatte, als er sagte: So weit haben Sie es gebracht. Und weil er zu schluchzen anfing bei den Worten: Ich werde Sie zwingen, Pferdefleisch zu essen. Und auf diesen selben Gefühlen, die auch alle anderen mehr oder weniger klar empfanden, war der einstimmige Beifall gegründet, den die Wahl Kutusows zum Oberkommandierenden, höfischen Anschauungen zuwiderlaufend, im Volke fand. Dass der Feind der Stadt immer näher kam, ließ die Moskauer keinesfalls ernster über ihre Lage denken, sondern stimmte sie im Gegenteil fast noch leichtsinniger, wie das bei Leuten, die eine große Gefahr herannahen sehen, immer der Fall zu sein pflegt. Der Feste und Abendgesellschaften waren nicht weniger geworden, nur das äußere Bild hatte sich etwas verändert. Die Herren trugen jetzt meist Uniformen. Besonders die Herren von der Kavallerie. Und die Damen betätigten sich während der abendlichen Geselligkeiten patriotisch. Wir müssen doch alle etwas tun. Indem sie Verbandsmaterial verfertigten. Alle gemeinsam helfen im Vaterländischen Krieg. Man zupfte Charpie auseinander. Leinwand. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen, meine Liebe. Presste das entstandene faserige Gewebe wieder fest zusammen, wodurch saugfähiges Material zum Verbinden entstand. Lasst uns auf unsere Helden trinken. Prost. Mein armer Boris muss sicher schreckliche Entbehrungen leiden. Julie Karagina, die einst Nikolai Rostovs Braut hätte werden sollen, wenn es nach den Wünschen der Gräfin gegangen wäre, jetzt war sie die Frau von Boris, dem Sohn Anna Michailownas, gab vor ihrer Abreise aus Moskau einen Abschiedsabend. Aber nicht doch, meine Gnädigste. Ihr Herr Gemahl hat doch eine glänzende Stellung in Kutusows Staat. Ja, ja, ja. Die Stellung ist außerordentlich. Oh, schön. Sie kommen spät? Haben Sie uns wenigstens das neueste Flugblatt unseres Stadtkommandierenden mitgebracht? Bedauere, Verehrteste. Aber ich weiß immerhin, was drinsteht. Graf Rostopchin weist alle Franzosen, überhaupt alle Ausländer aus der Stadt. Unglaublich. Man erzählt auch, dass Rostopchin bereits alle Behörden aus Moskau hat entfernen lassen. Dafür allein sind wir schon Napoleon zu Dank verpflichtet. Oh, sehr, sehr, bravo. Nein, wirklich, Shinji. Sie sind ein Spaßvogel. Haben Sie davon gehört, Gnädigste? Mhm. Graf Mamontow soll für sein Regiment, das er zu stellen versprochen hat, 800.000 Rubel ausgegeben haben. Was? Unglaublich. Woher wissen Sie? Und Pierre, dem Grafen Besuchow, sollen seine Landwehrleute noch mehr Geld gekostet haben. Er will selber eine Uniform anlegen und vor seinem Regiment herreiten. Das ist ohne den Zuschauern einen Pfennig dafür zu nehmen. Oh, man hat aber auch mit keinem Menschen Erbarmen. Würden Sie mir noch etwas Chapier rüberreichen, mein Lieber? Danke. Besuchow ist ridicule, aber ist so gut und so nett. Was muss das für ein Vergnügen sein? D'être tant costique. Oh, das kostet Strafe. Oh, mais mon chevalier. Julie nannte den kleinen Landwehroffizier mon chevalier, weil er sie auf der Abreise von Moskau begleiten sollte. Bei Julie, wie in vielen anderen Gesellschaften Moskaus, war ausgemacht worden, nur Russisch zu sprechen. Und alle, die sich versprachen und französische Worte gebrauchten, mussten zugunsten des Opferkomitees Strafe zahlen. Wegen Costique bekenne ich mich schuldig und werde die Strafe zahlen. Ja, ich bin sogar für das Vergnügen, Pierre verteidigt zu haben, bereit, noch mehr zu geben. Aber so viel Geld, um mir wie Fürst Golizin einen Lehrer zu nehmen, um Russisch zu lernen, habe ich nicht. Ah, oh, da ist er ja selbst. Quand on parle. Sie soll mich nicht noch einmal ertappen. Wenn man von der Sonne spricht, sieht man ihre Strahlen. Aha, Pierre. Soeben haben wir von Ihnen gesprochen. Ja. Kommen Sie wieder von den Rostovs? Die Rostow sollen doch in recht schlechten Verhältnissen sein. Und dabei ist der alte Graf noch so unvernünftig. Raschumowskis wollten ihm das Moskauer Haus und den Landsitz vor der Stadt abkaufen, aber er verlangt zu viel. Ja, aber es scheint doch, dass der Verkauf dieser Tage zustande kommen wird, obgleich es jetzt natürlich völlig unsinnig ist, in Moskau irgendetwas zu kaufen. Warum? Glauben Sie wirklich, dass für Moskau eine Gefahr besteht? Warum reisen Sie denn sonst ab? Ich? Sonderbare Frage. Ich reise deshalb, weil eben alle abreisen und weil ich weder eine Jeanne d'Arc noch eine Amazone bin. Warum bleiben nur die Rostow so ewig noch in Moskau? Nathalie ist doch wohl wieder gesund, oder? Sie warten noch auf ihren jüngsten Sohn. Er ist bei den Oblonski-Kosaken eingetreten und nach Bjelaja Zerkow gefahren. Dort wird das Regiment zusammengestellt. Wodka, ein Wein, bitte. Danke. Jetzt haben Sie ihn aber in mein Regiment überschreiben lassen und erwarten ihn jeden Tag. Ja, ich habe Sie vorgestern bei den Acharows getroffen. Natascha ist wieder sehr hübsch und munter. Sie sang eine Romanze. Ach. Wie leicht doch bei manchen Menschen alles vorübergeht. Was geht vorüber? Wissen Sie, Graf, solche Ritter wie Sie einer sind, kommen eigentlich nur in Romanen vor. No, Madame, ich habe durchaus nicht die Rolle eines Ritters der Comtesse übernommen und bin jetzt fast 4 Wochen lang nicht bei den Rostovs gewesen. Aber ich kann die Grausamkeit nicht verstehen. Ah, qui s'excuse, s'accuse. Mon Chevalier, geben Sie mir noch etwas Chapiere. Danke. Wissen Sie, Pierre, was ich heute erfahren habe? Die arme Maria Bolkonskaya ist gestern in Moskau angekommen. Was? Haben Sie gehört, dass sie ihren Vater verloren hat? Nein. Wo ist sie? Ich muss sie sehen. Gerade vorhin schickte sie einen Gruß, der ihre Ankunft meldete. Sie will schon morgen früh mit dem kleinen Neffen auf ihr Gut bei Moskau weiterfahren. Wie geht es ihr? Ach, leidlich. Sie ist traurig. Aber wissen Sie, wer sie gerettet hat? Das ist ein ganzer Roman. Nikola Rostow. Sie war von Feinden umzingelt. Man wollte sie erschlagen. Alle ihre Leute waren verwundet. Da stürzt er vor und rettet sie. Schon wieder ein Roman. Entschieden hat man diesen ganzen Rückzug nur zu dem Zweck veranstaltet, damit alle alten Mädchen noch unter die Haut kommen. Wissen Sie, ich glaube tatsächlich, sie ist un tout petit amoureux de jeune homme. Strafe. Ja, kann man denn so etwas auf Russisch sagen? Als Pierre nach Hause zurückkehrte, überreichte man ihm 2 Flugblätter Rostopchins. Sind gerade erschienen. Im ersten hieß es, das Gerücht, Graf Rostopchin habe die Ausreise aus Moskau verboten, sei nicht wahr. Im Gegenteil, ich bin froh, wenn alle adligen Damen und Kaufmannsfrauen Moskau verlassen. Umso weniger ängstliche Gesichter und umso weniger neueste Neuigkeiten wird es dann in der Stadt geben. Aber ich stehe mit meinem Leben dafür ein, dass der Bösewicht nicht in Moskau einfallen wird, gezeichnet Rostopchin. Aus diesen Worten wurde Pierre zum ersten Mal klar, dass die Franzosen in Moskau eindringen würden. Im 2. Flugblatt stand, dass da viele Einwohner den Wunsch hätten, sich zu bewaffnen, im Arsenal Waffen für sie bereitgehalten würden. Säbelpistolen, Flinten können zu sehr niedrigen Preisen erworben werden. Der Ton dieser Flugblätter ist lange nicht mehr so scherzhaft wie die früheren. Soll ich doch in den Militärdienst treten? Mich doch zur Armee begeben? Oder hier warten? Aber wozu in Moskau warten? Ich reise. Noch heute. Kutscher! Kutscher! Er befahl, seine Reitpferde nach Mojaisk zu bringen. Doch die Reisevorbereitungen konnten nicht mehr alle am selben Tag erledigt werden. Das ist zu viel, euer Gnaden, Erlaucht. Und so sah sich Pierre genötigt, seine Abreise bis auf den nächsten Tag zu verschieben. Dann schick Ersatzpferde voraus. Am 24. August klärte sich das Wetter wieder auf, nachdem es einige Tage trübe gewesen war. Und an diesem Tag fuhr Pierre nach Tisch aus Moskau ab. Während er nachts die Pferde wechselte, erfuhr er vom Stationsvorsteher, dass am Abend eine große Schlacht stattgefunden hatte. Die Erde hat gezittert von Kanonenschüssen, Väterchen, euer Gnaden. Wer hat denn gesiegt? Ja, das... Darauf konnte ihm keiner antworten. Die Erde hat gezittert, euer Gnaden. Es handelte sich um das Gefecht am 24. August bei Shevardino, das der großen Schlacht von Borodino vorausging. Morgen in aller Frühe die Pferde. Am nächsten Morgen in aller Frühe fuhr Pierre von Mojaisk ab. Er beeilte sich, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen Und je weiter er sich von Moskau entfernte, je tiefer er in dieses Meer von Truppen geriet, umso mehr bemächtigten sich seine Aufregung und Unruhe und ein noch nie empfundenes neues Gefühl der Freude. Während er seine Fahrt fortsetzte, sah er sich zu beiden Seiten des Weges um und suchte bekannte Gesichter. Er blickte aber nur überall fremde Soldaten und Offiziere der verschiedenen Truppengattungen, die alle mit derselben Verwunderung seinen weißen Hut und grünen Frack anstarrten. Nachdem er so ungefähr 4 Werst gefahren war, stieß er auf den ersten Bekannten. Seien Sie gegrüßt, Herr Doktor. Und wandte sich erfreut ihm zu. Graf, euer Erlaucht. Es war einer der Oberärzte aus der Armee. Was machen Sie denn hier? Ach, ich will mir das bloß mal ansehen. Wo ist eigentlich unsere Position? Das ist nicht mein Ressort. Könnten Sie mich nicht... Bedauere, Graf, ich muss weiter. Steigen Sie auf die Anhöhe hinter dem nächsten Dorf, da können Sie alles sehen. Ich stecke bei Gott drin bis zum Hals. Jetzt muss ich in aller Eile zum Korpskommandeur. Sie wissen gar nicht, wie es bei uns zugeht. Bedenken Sie, Graf, morgen ist die Schlacht. Auf 100.000 Mann muss man wenigstens 20.000 Verwundete rechnen. Dabei haben wir noch nicht einmal für 6.000 tragbaren Betten, Feldscherer und Ärzte. Bauernwagen sind ja an die 10.000 da, aber man braucht doch noch anderes. Wenn man das alles noch beschaffen will, muss man sich tüchtig sputen. Leben Sie wohl, Doktor. Pierre schauderte bei dem Gedanken, dass von den vielen alten und jungen Leuten, die in den letzten Stunden noch gesund und munter an ihm vorbeigezogen waren, morgen Tausende der Verwundung und dem Tode geweiht waren. Und jetzt eben haben sie noch gelacht und gesungen. Pierre stieg jetzt aus seinem Wagen und ging an arbeitenden Landwehrmännern vorüber, jene Anhöhe hinan, von der aus, wie ihm der Oberarzt gesagt hatte, das ganze Schlachtfeld zu überblicken sein sollte. Es war 11 Uhr morgens. Die Sonne stand etwas links hinter Pierre und beleuchtete grell das gewaltige Panorama, das sich mit seinen ansteigenden Höhen in der reinen, dünnen Luft wie ein Amphitheater vor ihm aufbaute. Bis in die Höhe dieses Amphitheaters schlängelte sich links die große Smolenska Landstraße hinauf, die sich durch ein Dorf mit weißer Kirche wand. Das war Borodino. Überall in dieser blauen Ferne rechts und links vom Wald und von der Straße sah man rauchende Wachtfeuer und verschwommene Truppenmassen auf russischer und auf der feindlichen Seite. Pierre konnte sich allerdings kein klares Bild machen. Nirgends war etwas von einem Schlachtfeld zu sehen, wie er erwartet hatte, sondern überall nur Getreidefelder, Wiesen, Truppenmassen, Wälder, Rauchwolken von Wachtfeuern, Dörfer, Hügel und Bäche. Und so scharf er auch zu unterscheiden versuchte, nirgends konnte er in diesem belebten Gelände eine Stellung herausfinden. Darf ich mir die Frage erlauben? Pierre wandte sich an 2 Offiziere, die neugierig seine unmilitärische, massige Gestalt betrachteten. Sind das dort unsere Truppen? Ja, aber dort in der Ferne sieht man auch die Franzosen. Wo? Wo? Aber mit bloßem Auge kann man sie sehen, dort. Das sind also Franzosen. Den Berg herauf, von Borodino her, stieg eine Prozession. Und wie ist nun eigentlich unsere Stellung? Unsere Stellung? Verzeihung, euer Gnaden, da kommt die Prozession. Wir müssen beiseite treten. Allen voran auf der staubigen Landstraße marschierte Infanterie mit abgenommenen Tschakos und gesenkten Gewehren. Hinter der Infanterie hörte man Kirchengesang. Soldaten und Landwehrleute rissen sich die Mützen vom Kopf und liefen Pierre überholend der Prozession entgegen. Die Prozession kam heran. Das Singen klang unter dem freien Himmel fast leise. Und hier bringen sie unser Mütterchen, unsere Fürbitterin, unser Mütterchen von Smolensk. Das Mütterchen von Smolensk. Plötzlich teilte sich die Menge, die das Heiligenbild umgab, irgendeine wahrscheinlich sehr hohe Persönlichkeit, nach der Eilfertigkeit zu urteilen, mit der alle Platz machten, trat auf das Bild zu. Meine Herren, der Durchlauchtigste. Es war Kutusow, der die Stellung abgeritten hatte und auf dem Rückweg an dem Bittgottesdienst vorübergekommen war. Pierre schwankte in dem Gedränge, das ihn erfasst hatte, hin und her und sah sich um. Graf Pjotr Kirillitsch, was machen Sie denn hier? Pierre sah sich um. Ja, dass ich Sie gleich treffe. Boris Trubezkoi trat lächelnd auf ihn zu, der Mann der Julie Karagina. Er klopfte sich den Staub vom Knie. Wahrscheinlich war er ebenfalls vor dem heiligen Bild niedergekniet. Ach, sehen Sie, der Durchlauchtige hat Sie bemerkt. Mich? Nun, Sie sind nicht eben unauffällig. Er winkt uns zu sich, kommen Sie nur. Kutusow musterte Pierre, der sich ehrerbietig vor ihm verbeugt und den Hut zog. Sie wollen wohl Pulver riechen, Graf Bisuchow. Ja, ein angenehmer Duft. Ich habe die Ehre, ein Anbieter Ihrer Frau Gemahlin zu sein. Geht es hier gut? Mein Quartier steht Ihnen zur Verfügung. Ergebensten Dank, Herr Durchlaucht. Ich bitte lediglich um die Erlaubnis, die Stellungen abreiten zu dürfen. So, so. Die Landwehr hat heute eigens reine weiße Hemden angezogen, um sich für den Tod vorzubereiten. Welch ein Heldenmut. Was sagst du von der Landwehr? Sie haben sich weiße Hemden angezogen, um sich für den morgigen Tag für den Tod vorzubereiten, Durchlaucht. Ach, ein wundervolles, unvergleichliches Volk. Unvergleichlich. Jetzt drängte sich ein Landwehrmann zwischen den Kutusow umgebenden Offizieren hindurch. Aber ich muss dem Durchlauchtigsten selbst... Es war Dolochow. Dolochow? Wie kommt denn der hierher? Das ist doch so ein Sapalotskerl, der schlägt sich überall durch. Er ist nämlich degradiert worden. Jetzt möchte er gern wieder hochkommen. Er hat sich nachts an die feindliche Vorpostenkette geschlichen und irgendwelche Pläne eingereicht. Durchlaucht, ich bin mir darüber klar, dass, wenn ich diese Meldung mache, Durchlaucht mich fortjagen oder sagen können, dass alles, was ich berichte, bereits bekannt sei. Aber das würde meinen und den Wert dessen, was ich zu unternehmen gedenke, nicht verringern. Mein Name ist Dolochow. So, so. Und wenn Durchlaucht einen Mann brauchen, dem es um sein Fell nicht leid tut, so bitte ich untertänigst an mich zu denken. Vielleicht kann ich euer Durchlaucht auch einmal nützlich sein. Kutusow lächelte, blickte bald Pierre, bald Dolochow mit zugekniffenen Augen an und gab seinem Reitknecht Zeichen, ihm wieder aufs Pferd zu helfen. So, so. Sobald der Durchlauchtige sich abgewendet hatte, trat Dolochow auf Pierre zu und nahm seine Hand. Ich freue mich sehr, Sie hier zu treffen, Graf. Gott weiß, wem von uns es beschieden sein wird, den morgigen Tag zu überleben. Und da freue ich mich doppelt über die Gelegenheit, Ihnen noch sagen zu können, dass ich jene Missverständnisse, die zwischen uns lagen, sehr bedauere und wünschen würde, dass auch Sie nichts mehr gegen mich haben. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen. Aber, mein Lieber, natürlich... Pierre sah ihn lächelnd an und wusste nicht, was er sagen sollte. Dolochow traten die Tränen in die Augen, er umarmte und küsste Pierre. Da griff ihn Boris am Arm. Kommen Sie, Graf, jetzt wollen wir zusammen die Front abbreiten und dann bringe ich Sie zum Fürsten Andrei Bolkonski. Fürst Andrei lag an diesem klaren Abend auf den Ellenbogen gestützt, in einem halb zerfallenen Schuppen an der äußersten Grenze des Dorfes Gnjaskovo, wo sein Regiment stand. Die Befehle für die morgige Schlacht hatte er erhalten und weitergegeben. Zu tun war nichts mehr. Aber... die Gedanken ließen ihm keine Ruhe. Er wusste, dass die morgige Schlacht furchtbar werden würde. Furchtbarer als jeder andere. Und zum ersten Mal in seinem Leben trat ihm die Möglichkeit seines Todes mit aller Deutlichkeit vor Augen. Ja, fast mit Gewissheit. Ohne jeden Zusammenhang mit allem Irdischen. Ohne Gedanken daran, wie mein Tod auf andere wirken werde. Sondern nur in Beziehung zu ihm selbst. Ein Schauder lief ihm über den Rücken. Schnell stand er auf, lief aus dem Schuppen und fing an, auf und ab zu gehen. Vorsicht, gnädiger Herr! Hinter dem Schuppen hörte man plötzlich Stimmen. Dass Sie nur nicht über die Balken fallen. Wer da? Timochin, euer Gnaden. Andrejs ehemaliger Bursche Timochin war durch die erlittenen Verluste an Offizieren jetzt zum Hauptmann ernannt worden. Schüchtern trat er in den Schuppen. Melde gehorsamst, euer Gnaden. Ihm folgten ein Adjutant und der Zahlmeister. Habe den Zustand von Waffen und Montur noch einmal bei unseren Leuten persönlich überprüft. Fürst Andrej schritt hastig auf sie zu, hörte an, was die Offiziere ihm dienstlich zu melden hatten. Soll ich die restliche Munition ausgeben? Nein, er teilte noch ein paar Befehle und schickte sich eben an, sie wieder zu entlassen. Danke, mein Herr. Als er vor dem Schuppen eine bekannte Stimme hörte. Na, Gott, die Jabe. Anscheinend hatte sich jemand an etwas gestoßen. Fürst André blickte aus dem Schuppen und sah Pierre auf sich zukommen, der über eine dort liegende Schanze gestolpert und beinahe gefallen wäre. Ach, du bist es. Pierre? Ja. Welch ein Zusammentreffen. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, ich bin gekommen. Nur so. Weißt du, es interessiert mich hier, alles zu sehen. So, so. Und wie steht's in Moskau? Was machen die meinen? Sie sind doch endlich in Moskau angekommen. Ja, aber stell dir vor, Sie haben sich dort keine 24 Stunden aufgehalten und sind gleich in das Landhaus bei Moskau übersiedelt. Verzeihung, Euer Gnaden, wir möchten nicht länger stören. Die Offiziere machten Anstalten, sich zu verabschieden, aber Fürst Andrei forderte sie auf, Platz zu nehmen. Setzt euch. Wir trinken noch einen Tee zusammen. Es war, als wünsche er nicht, mit seinem Freund unter vier Augen allein zu bleiben. Ja, gleich am nächsten Tag. Nicht ohne Verwunderung betrachteten die Offiziere Pierres gewaltige, dicke Gestalt. Sind sie schon wieder aufgebrochen? Und hörten seinen Erzählungen von Moskau und von der Stellung der russischen Truppen zu, die er hat abreiten dürfen. Du weißt doch, Boris Drubetskoy hat mich geführt. Fürst Andrei schwieg und sein Gesicht zeigte einen so abwesenden Ausdruck. Herr Hauptmann. Dass sich Pierre mehr an den gutmütigen Hauptmann Timochin wandte als an Bolkonski. Wissen Sie, als Zivilist kann ich natürlich nicht sagen, dass ich wirklich alles ganz verstanden habe, aber doch immerhin so im Allgemeinen. Manches verstehen wir ja selber kaum. Und was sagen Sie als Offizier zu Kutusows Ernennung? Die Sonne ging für uns auf, euer Durchlaucht, als er Durchlauchtigte antrat. Wieso denn? Tja, allein schon wegen Holz und Futter erlaube ich mir, ihn anzuführen. Das verstehe ich nicht. Als wir von Smolensk zurückgingen, hieß es, dass ihr euch nicht untersteht, ein Reisigbündel oder Heu oder sonst was anzurühren. Aber wir gingen doch weg. Und so blieb alles ihm. Den Franzosen? Der Grund ist doch sehr triftig. Man darf den Truppen nicht erlauben, im Lande zu plündern, damit sie sich nicht an das Mordieren gewöhnen. Und in Smolensk hatte Barclay auch ganz richtig erwogen, dass die Franzosen uns hätten umzingeln können und dass sie viel stärkere Streitkräfte besaßen. Aber das eine hatte Barclay de Tolly nicht begreifen können, dass wir dort zum ersten Mal um russische Erde kämpften. Dass in den Truppen ein Geist herrschte, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Dass wir 2 Tage hintereinander die Franzosen zurückgeschlagen hatten. Und dass dieser Erfolg unsere Kräfte verzehnfachte. Da befahl er den Rückzug und alle unsere Anstrengungen und Verluste waren umsonst. Aber man behauptet doch, dass Barclay de Tolly ein tüchtiger Feldherr sei. Ich verstehe nicht, was das heißen soll, ein tüchtiger Feldherr. Ein tüchtiger Feldherr, nun, das ist eben einer, der alle Zufälle voraussieht, die Gedanken des Gegners errät. Das ist unmöglich. Man sagt doch aber... Aber der Ausgang einer Schlacht hängt weder von der Stärke der Truppen noch von dem strategischen Plan ab, sondern von dem Geist, der in mir ist. Und in ihm, in Timochen und in jedem Soldaten. Dann würde also der eine Schlacht gewinnen, der fest dazu entschlossen ist, sie zu gewinnen. Warum haben wir dann die Schlacht bei Austerlitz verloren? Aber komme, was wolle. Morgen werden wir die Schlacht gewinnen. Mögen die da oben im Stab noch so viel Wirrwarr anrichten. So ist es. Da haben euer Durchlaucht wahrgesprochen. Das ist die reine Wahrheit. Wer wird sich jetzt noch schonen? Die Soldaten von meinem Bataillon, glauben Sie mir, trinken heute keinen Branntwein. Es ist nicht der Tag danach, sagen Sie. Alle schwiegen. Die Offiziere erhoben sich. Fürst Andrei trat mit ihnen vor den Schuppen und erteilte seinem Adjutanten die letzten Befehle. Mich morgen um 4 wecken. Als die Offiziere fort waren, trat Pierre auf den Fürsten Andrei zu und griff das unterbrochene Gespräch wieder auf. Du glaubst also, dass wir die Schlacht morgen gewinnen werden? Ja. Das Einzige, was ich täte, wenn ich die Macht hätte, ich würde keine Gefangenen machen. Keine Gefangenen machen? Aber... Das allein würde den ganzen Krieg ändern und ihn weniger grausam gestalten. Und die letzten Endes weniger grausam sein lassen. So aber treiben wir den Krieg immer wie ein Spiel. Und das ist ekelhaft. Wenn es dieses großmütige Getue im Krieg nicht gäbe, zögen wir nur an eine Schlacht, wenn es der Mühe wert wäre, in den sicheren Tod zu gehen. Wie morgen. Dann käme es auch nicht gleich zu einem Krieg, bloß weil einer den anderen beleidigt hat. Dann wären auch alle diese Westfalen und Hessen, die Napoleon anführt, ihm nicht nach Russland gefolgt. Und wir selber wären nicht ausgezogen, um in Österreich oder Preußen zu kämpfen, ohne zu wissen, warum. Der Krieg ist keine liebenswürdige Plänkelei, sondern das Scheußlichste, was es im Leben gibt. Ja. Denn das Ziel des Krieges ist der Mord. Völker stoßen zusammen, wie es morgen der Fall sein wird, um einander zu morden. Sie schlagen sich tot, machen Tausende von Menschen zu Krüppeln. Und dann werden Dankgottesdienste abgehalten. Wofür? Wofür? Dafür, dass so viele Menschen erschlagen worden sind, deren Zahl man dabei noch gern übertreibt. Und der Sieg wird ausposaunt. Und man denkt, je mehr Leute man totgeschlagen habe, umso größer sei das Verdienst. Wie kann nur Gott von dort oben dies alles mit ansehen und anhören? Ach, mein Freund, mir ist in letzter Zeit das Leben recht schwer geworden. Ich sehe, dass ich anfange, viel zu verstehen. Aber es taugt nicht für den Menschen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Nun, es wird nicht mehr lange sein. Aber du bist müde. Oh nein. Auch für mich ist es Zeit. Vor einer Schlacht muss man ausschlafen. Leb wohl. Tja. Leb wohl. Geh. Werden wir uns wiedersehen? Nein. Hastig wandte sich André ab und ging in den Schuppen zurück. Pierre blieb einen Augenblick schweigend stehen und überlegte, ob er ihm nachgehen oder in sein Quartier reiten sollte. Nein. Er braucht mich nicht. Er würde André nie wiedersehen, das wusste er. Seufzend bestieg er sein Pferd und ritt auf das Dorf Gorki zu, wo er übernachtete. Viele Historiker behaupten, die Franzosen hätten die Schlacht bei Borodino aus dem Grund nicht gewonnen, weil Napoleon den Schnupfen gehabt habe. Hätte er den Schnupfen nicht gehabt, so wären seine Dispositionen vor und während der Schlacht genialer gewesen. Russland wäre untergegangen et la face du monde eût été changée. Wenn es von Napoleons Willen abgangen hätte, die Schlacht von Borodino zu schlagen oder nicht. So wäre es offensichtlich, dass jeder Kammerdiener, der vergessen hatte, Napoleon am 24. August die wasserdichten Stiefel zu reichen, der Retter Russlands gewesen. Aber die Soldaten der französischen Armee zogen in die Schlacht bei Borodino. Nicht, weil Napoleon den Befehl dazu gegeben hatte, sondern aus eigenem Verlangen. Die ganze Armee, Franzosen, Italiener, Deutsche und Polen, die durch den langen Feldzug ausgehungert, zerlumpt und erschöpft waren, fühlten angesichts des Heeres, das ihnen den Weg nach Moskau versperrte, dass es jetzt galt. Wenn Napoleon sie jetzt daran gehindert hätte, sich mit den Russen zu schlagen, so hätten sie ihn umgebracht und auf eigene Faust mit den Russen gekämpft, weil dies für sie eine unumgängliche Notwendigkeit war. Napoleons Schnupfen am 26. August ist umso weniger von Bedeutung, als seine Dispositionen für Borodino sogar besser waren als alle früheren, aufgrund derer er Schlachten gewonnen hatte. Er erfüllte seine Aufgabe als Feldherr sogar noch besser als in anderen Schlachten. Er tat nichts, was dem Gang der Schlacht hätte schaden können, sondern führte mit dem ihm eigenen großen Feingefühl und mit aller seiner Kriegserfahrung ruhig und würdig seine Rolle als scheinbarer Führer und Leiter durch. Euer Erlocht, fürstliche Gnaden. Euer Erlocht, fürstliche Gnaden. Väterchen. Piers Reitknecht versuchte hartnäckig und immer wieder, seinen Herrn wach zu bekommen. Euer Erlocht. Offenbar hatte er aber schon jede Hoffnung aufgegeben. Was ist? Hat's angefangen? Hören Sie doch das Schießen. Alle Herren sind schon fort. Sogar der Durchlauchtigste ist schon längst vorüber. Pierre kleidete sich hastig an und lief vor die Tür. Sowas hätte ich doch fast verschlafen. Draußen war es frisch und klar, tauig und heiter. Ein Adjutant sprengte die Straße entlang. Es ist Zeit, Graf, es ist Zeit. Pierre ging die Straße entlang den Hügel hinauf, von wo aus er gestern das Schlachtfeld überblickt hatte, und ließ die Pferde nachführen. Der Hügel war ganz von Militärpersonen besetzt. Man hörte die französische Unterhaltung der Stabsoffiziere und sah schon von Weitem Kutusows graues Haupt mit der weißen, rotpaspelierten Mütze. Kutusow betrachtete durch ein Fernrohr die vor ihm liegende große Heerstraße. Reite hin, mein Sohn. Reite hin, sagte er zu einem General, der neben ihm stand. Christus sei mit dir. Ohne die Augen vom Schlachtfeld abzuwenden. Sporam. Zu Befehl durchlaufen zur Übergangsstelle. Da muss ich auch hin, dachte Pierre und setzte dem General nach. Verlor ihn aber bald aus den Augen und geriet in eine Infanteriekolonne hinein, die vor ihm hermarschierte. Er versuchte bald vorn, bald links, bald rechts herauszukommen, aber überall waren Soldaten, die alle die gleichen ernsten Gesichter hatten. Was reiten Sie da quer durch unser Bataillon? Jetzt sah Pierre zum ersten Mal Verwundete, auch Tote. Auf derselben kleinen Wiese mit den duftenden Heureihen, über die er gestern geritten war, lag quer über dem Heustarr ein Soldat mit unnatürlich verdrehtem Kopf, von dem der Tschako abgefallen war. Ist der General hier? Soeben war er hier. Er ist doch hingeritten. Aha, da. Allerdings. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich steige dort auf die Höhe. Darf ich das? Ja, gehen Sie nur. Das ist nicht weiter gefährlich. Der Hügel, auf den Pierre stieg, war jene berühmte Anhöhe, die später bei den Russen unter dem Namen Hügelbatterie oder Rajewski-Batterie bekannt wurde. die von vielen Tausenden von Franzosen umstellt war, weil die Feinde sie für den wichtigsten Punkt der ganzen Stellung hielten. Hier dürfen Sie nicht stehen bleiben. Die Soldaten sahen Pierres unmilitärische Gestalt und schüttelten missbilligend die Köpfe. Doch als sie merkten, wie friedlich dieser Mann mit dem weißen Hut sich auf den Rand des Walles setzte, oh, pardon, und den Soldaten höflich Platz machte, ging ihr ärgerliches Staunen nach und nach in freundliche Teilnahme über. Unser gnädiger Herr nannten sie ihn. Unser gnädiger Herr spaziert hier im Feuer ebenso ruhig auf und ab wie auf eine Boulevard. Zwei Schritte von Pierre entfernt wühlte eine Kanonenkugel den Boden auf. Fürchten Sie sich denn gar nicht, gnädiger Herr? Fürchtest du dich denn? Und wie sollte ich nicht? Auf die Plätze! An die Geschütze! Hurra! Gegen 10 Uhr hatte man bereits 20 Mann aus der Batterie weggetragen. Zwei Kanonen waren zerschossen und immer häufiger schlugen die Geschosse ein. Da kommt eine Gefühlte! Ach, die will nicht zu uns, die will zur Infanterie. War wohl eine Bekannte von dir. Meine Wette, die hätte ich jetzt unserem gnädigen Herrn beinahe den Hut vom Kopf gerissen. Pierre bemerkte, wie nach jeder einschlagenden Kugel, nach jedem Verlust, die Stimmung immer lebhafter und lustiger wurde. Herr Oberst, ich habe die Ehre zu melden, dass nur noch 8 Geschosse da sind. Befehlen, das Feuer fortzusetzen? Kartätschen, man soll Kartätschen heranschaffen. Der blutjunge Offizier fiel zusammengekrümmt zu Boden, wie ein im Flug geschossener Vogel. Vor Pierres Augen erschien auf einmal alles merkwürdig unklar und trübe. Alle mit Kartätschen! Ein Unteroffizier lief auf den Obersten zu und meldete ihm mit ängstlichem Flüstern, wie der Haushofmeister bei Tisch dem Hausherrn meldet, dass der verlangte Wein nicht mehr da ist. Es sind keine Geschosse mehr da. Diese Malefizkerle, lauf zur Reserve und hol ihm Munitionskästen. Ich werde gehen, Herr Oberst. Danke, wenn Sie wollen, gerne. Plötzlich stieß ihn ein furchtbarer Schlag zurück und warf ihn zu Boden. Als Pierre wieder zu sich kam, war der Munitionswagen, auf den er zugelaufen war, nicht mehr da. Pierre, vor Schrecken noch ganz bleich, sprang auf und lief auf die Batterie zurück, als wäre sie bei all dem Entsetzlichen, das ihn umgab, der einzige Zufluchtsort. Als Pierre wieder an die Verschanzung kam, bemerkte er, dass gar nicht mehr geschossen wurde. Kameraden! Was sind denn das für Soldaten da? Kameraden! Er war sich noch nicht klar darüber geworden, dass der kameradenrufende Soldat gefangen genommen und ein anderer vor seinen Augen von hinten erstochen wurde. Ein Mensch in blauer Uniform mit Degen in der Hand kam auf Pierre zugelaufen. Instinktiv streckte er, um den Stoß abzuwehren, die Arme vor und packte diesen Menschen, es war ein französischer Offizier, mit der einen Hand an der Schulter, mit der anderen an der Kehle. Habe ich ihn gefangen genommen oder er mich, dachte jeder. Doch schien der Offizier stärker zu der Ansicht zu neigen, dass er gefangen genommen worden war, weil Pierres starke Hand ihm fester und fester die Kehle zudrückte. Der Franzose wollte etwas sagen, als in unmittelbarer Nähe eine Kugel. Beide hatten den Kopf geduckt und die Hände sinken lassen. Keiner dachte mehr daran, wer den anderen gefangen genommen habe. Der Franzose lief auf die Batterie zu. Pierre wollte den Berg hinunter, als ihm schon ein dichter Haufen russischer Soldaten entgegenstieg. Die Batterie wurde zurückerobert und mit Hurra-Geschrei jagten die Russen die Feinde so weit, dass es schwer hielt, sie wieder zum Stehen zu bringen. Pierre stieg noch einmal auf die Höhe hinauf, fand aber niemanden mehr vor. Es lagen dort viele Tote, die ihm fremd waren. Aber einige von ihnen erkannte er doch wieder. Nein. Jetzt müssen Sie aufhören. Nein, jetzt werden Sie aufhören. Jetzt müssen Sie doch erschrecken über das, was Sie getan haben. Planlos folgte Pierre den Tragbaren, die vom Schlachtfeld fortgeschafft wurden. Doch die vom Rauch verschleierte Sonne stand noch hoch am Himmel. Und das Donnern der Geschütze, das Knattern des Gewehrfeuers schwoll wie bis zur Verzweiflung an. Wie das Geschrei eines Menschen in höchster Not, der seine letzten Kräfte aufbietet. In tiefe Gedanken versunken, saß Napoleon auf einem Feldstuhl, als ein gerade aus Paris angekommener Gesandter auf den Kaiser zutrat. Ich erlaube mir ehrerbietigst, Euer Majestät den Vorschlag zu machen, das Frühstück anzunehmen. Ich hoffe, dass ich schon jetzt Euer Majestät zum Sieg gratulieren kann. Napoleon schüttelte verneinend den Kopf. In der Annahme, diese Verneinung beziehe sich auf den Sieg und nicht auf das Frühstück, erlaubte sich der Gesandte ehrerbietig scherzend die Bemerkung. Siehe, auf der ganzen Welt wüsste ich keinen Grund, der einen am Frühstück hindern könnte, wenn es vor einem steht. Allez-vous-en! Napoleon empfand ein bedrückendes Gefühl. Wie ein immer vom Glück begünstigter Spieler, der sich der Ahnung nicht erwehren kann, dass er umso sicherer verliert, je bedächtiger er seine Schritte berechnet. Alle die früheren Kunstgriffe, die sonst unweigerlich zum Erfolg geführt hatten, waren bereits ins Treffen geführt und hatten keinen Sieg gebracht. Sondern von allen Seiten kamen Adjutanten angesprengt, die dem Kaiser die schlimmsten Nachrichten brachten. Sir, wer kann das Kommando auf der linken Flanke übernehmen? Wir zählen schon 12 gefallene Generale und 37 verwundete Generale. Wie? Was sagen Sie da? Nur sofortige Verstärkung kann unseren Rückzug verhindern. Die Truppen lösen sich auf. Dann bringe mir mein Pferd. Siehe, ich erlaube mir vorzuschlagen. Schicken Sie Ihre Garde ins Gefecht. Bedenken Sie 20.000 ausgeruhte Soldaten. Sie könnten die Schlacht für uns entscheiden. Und wenn es morgen wieder zu einer Schlacht kommt, General, womit soll ich Sie dann liefern? 800 Meilen von Frankreich entfernt riskiert man nicht seine letzte Reserve. Meine Garde. Sire, Ihrem Befehl zufolge sind jetzt 200 Geschütze auf den Feind gerichtet. Unser Feuer mäht die Russen reihenweise nieder, aber trotzdem weichen sie nicht. Ils en veulent encore. Sire! Ils en veulent encore! Donnez leur ordre! Gegen 3 Uhr hörten die Angriffe der Franzosen auf. Auf allen Gesichtern seiner Umgebung und derer, die vom Schlachtfeld zurückkamen, las Kutuzov den Ausdruck einer Spannung bis zum höchsten Grad. Jetzt sprengte General Wohlzogen heran, um dem Durchlauchtigen über den Stand der Dinge auf der linken Flanke zu berichten, so wie es Barclay de Tolly ihm aufgetragen und er es selber gesehen und beurteilt hatte. Alle Punkte unserer Stellung sind in den Händen der Feinde. Sie zurückzuerobern ist undenkbar, weil wir keine Truppen haben. Die Leute fliehen. Das haben Sie gesehen? Wie können Sie... Ja, wie können Sie es wagen? Der Feind ist zum Teil zurückgeschlagen. Auf der rechten Seite stark erschüttert. Reiten Sie gefälligst zu General Barclay zurück und melden Sie ihm, dass ich die Absicht habe, morgen unwiderruflich den Feind anzugreifen. Wohlzogen zuckte die Achseln, verzog den Mund und trat beiseite, erstaunt über Dünkel und Einbildung des alten Herrn. Ah, da ist er ja, meine Held! Es war General Rajewski, der den ganzen Tag auf dem wichtigsten Punkt des Schlachtfeldes von Borodino verbracht hatte. Die Truppen stehen fest in ihren Stellungen. Durchlaucht! Und die Franzosen wagen nicht mehr anzugreifen. Sie sind also nicht der Ansicht, dass wir genötigt sein werden, uns zurückzuziehen. Im Gegenteil, Durchlaucht. Bei unentschiedenen Kämpfen ist das immer der Hartnäckigste, der Sieger bleibt. Kaiserhof, komm, setz dich und schreibe den Befehl für morgen. Offiziere, Soldaten, Übermenschliches habt ihr in der heutigen Schlacht geleistet. Die Positionen des Feindes sind stark erschüttert und seine Verluste sind groß. Noch einmal rufe ich euch auf zum Angriff, um den Feind endgültig zu schlagen. Und mittels jener unerklärbaren, heimlich verknüpfenden Fäden, die ein ganzes Heer in ein und derselben Stimmung zu erhalten vermögen, die wir den Geist der Truppen nennen und die den Hauptnerv des Krieges bildet, wurde Kutusows Befehl zur Schlacht für den folgenden Tag gleichzeitig an allen Ecken und Enden des Heeres bekannt. Die ermatteten, schwankenden Leute waren plötzlich getröstet und schöpften neuen Mut. Das französische Heer aber fühlte wie ein wütendes Tier, das bei seinem Ansatz zum Sprung eine tödliche Wunde empfangen hat, seinen Untergang herannahen. Doch es konnte nicht innehalten und schleppte sich noch bis Moskau hin. Aber an der bei Borodino empfangenen tödlichen Wunde musste es verbluten. Die unmittelbaren Folgen dieser Schlacht waren dann die grundlose Flucht Napoleons aus Moskau, sein Rückzug auf der alten Smolensker Straße und der Untergang des napoleonischen Frankreich. Vorsichtig dran, vorsichtig dran. Russische Landwehrleute hatten den Fürsten André zu einem nahen Wald getragen, wo Wagen standen und der Verbandsplatz aufgeschlagen war. Sanitäter! Er schlug die Augen auf und konnte lange nicht verstehen, was um ihn herum vor sich ging. Da fiel ihm eine Wiese ein. Das Stoppelfeld, der Duft eines Wermutstrauches, dann der schwarze, kreisende Ball. Herr Doktor, rasch! Ja, gleich. Einer der Ärzte mit blutbefleckter Schürze und blutbespritzten kleinen Händen, in denen er zwischen kleinem Finger und Daumen, um sie nicht schmutzig zu machen, eine Zigarre hielt, trat vor das Zelt. Was ist denn? Das ist Fürst André Bolkonski, Regimentskommandeur. Schafft ihn ins Zelt. In der Menge der wartenden Verwundeten erhob sich ein Murren. Wahrscheinlich werden in jener Welt auch nur die Herren allein hineingelassen. Fürst André wurde ins Zelt getragen und auf einen soeben erst geräumten Tisch gelegt, von dem der Feldschirr noch irgendetwas abspülte. Ein klägliches Stöhnen von verschiedenen Seiten und der qualvolle Schmerz in seiner Hüfte, seinem Leib und Rücken lenkten seine Aufmerksamkeit ab. Man überließ ihn ein paar Augenblicke sich selbst und unwillkürlich sah er zu, was auf dem Tisch neben ihm vor sich ging. Von vielen umdrängt lag dort ein großer, kräftiger Mann auf dem Rücken, den Kopf zurückgeworfen, dessen lockiges Haar und dessen Form dem Fürsten André merkwürdig bekannt vorkamen. Zieht ihn aus. Was steht ihr denn da? Sofort. Der Arzt beugte sich tief über Andrés Wunde, sondierte sie und seufzte schwer. Komm her. Dann machte er jemandem ein Zeichen. Ein quälender Schmerz im Leib raubte dem Fürsten André das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, waren die zersplitterten Knochen aus der Hüfte herausgenommen, die Fleischfetzen abgeschnitten und die Wunde verbunden. Spritz ihm Wasser ins Gesicht. Kaum hatte er die Augen aufgeschlagen, so beugte sich der Arzt zu ihm herab, küsste ihn schweigend auf die Lippen und entfernte sich eilig. Nach all den überstandenen Leiden durchströmte den Fürsten André jetzt ein Gefühl der Seligkeit, wie er es lange nicht empfunden hatte. Um jenen Verwundeten, dessen Kopfform dem Fürsten so bekannt vorgekommen war, bemühten sich die Ärzte immer noch. Zeigen Sie mir. Als Fürst André dieses Stöhnen hörte, hätte er am liebsten geweint. War es, weil er litt, weil andere um ihn herum litten, weil dieser Mensch neben ihm so kläglich stöhnte? Er wusste es nicht, aber die Tränen kamen ihm, kindlich gute, fast freudige Tränen. Man zeigte dem Verwundeten sein abgenommenes Bein, das noch im Stiefel steckte und mit geronnenem Blut bedeckt war. Der Arzt, der vor dem Verwundeten gestanden und dem Fürsten André dessen Gesicht verdeckt hatte, entfernte sich. Mein Gott. Warum ist der hier? Er hatte in dem unglücklichen, schluchzenden, kraftlosen Mann, dem soeben das Bein abgenommen worden war, Anatol Kuragin erkannt. Man stützte Anatol unter den Armen und bot ihm ein Glas Wasser an. Hier, trinken Sie, das ist frisch. Dessen Rand er mit seinen zitternden, geschwollenen Lippen nicht fassen konnte. Ja, das ist er. Und dieser Mensch ist durch irgendetwas nah und schmerzlich mit mir verbunden, dachte Fürst André. Aber was war es nur? Was war es nur, was diesen Menschen mit seinem Leben verknüpfte? Da trat plötzlich eine unerwartete Erinnerung vor seine Seele. Er sah Natascha. So wie er sie zum ersten Mal auf jenem Ball im Jahre 1810 gesehen hatte. Mit ihrem immer zur Begeisterung bereiten, erschrockenen, glücklichen Gesichtchen. Und eine Liebe und Zärtlichkeit für sie, noch lebhafter und stärker, als er sie je empfunden hatte, wachte in seinem Herzen auf. Und da fiel ihm auch das wieder ein, was ihn mit diesem Menschen verknüpfte, der durch die Tränen, die seine geschwollenen Augen füllten, trübe zu ihm herübersah. Fürst André erinnerte sich an alles. Und ein hochgestimmtes Mitleiden und eine schmerzliche Liebe zu diesem Menschen erfüllten sein glückliches Herz. Er weinte. Sanfte, liebevolle Tränen. Über die Menschen und über sich selbst. Und über ihre und seine Verirrungen. Aber jetzt ist es zu spät. Das weiß ich. Der siebente Teil unserer Hörspielreihe nach Tolstois Roman Krieg und Frieden, diesem russischsten Stück Literatur, das der Welt gehört, wie Thomas Mann einmal sagte. Der siebente Abend heißt Moskau. Der Krieg erreicht die heilige alte Hauptstadt des Russischen Reiches. Denn die Schlacht von Borodino, in der Fürst André schwer verwundet worden war, an der Pierre Besuchow fast gegen seinen Willen teilgenommen hatte, war für beide Heere unentschieden ausgegangen. Napoleons Vormarsch hatte sie nicht aufhalten können. Am 26. August abends war sowohl Kutusow wie auch die ganze russische Armee davon überzeugt, dass die Schlacht bei Borodino gewonnen sei. Kutusow schrieb auch in diesem Sinn an den Zaren. Und den Truppen erteilte er den Befehl, sich auf einen neuen Kampf vorzubereiten, um den Feind endgültig zu schlagen. Er tat das nicht etwa, um jemanden zu täuschen, sondern weil er wie jeder andere Teilnehmer an der Schlacht der Meinung war, dass der Feind besiegt sei. Aber die französischen Truppen trieb eine immer stärker werdende Kraft nach Moskau. Hinter ihnen lagen Tausende von Werst verödetes Feindesland, vor ihnen nur noch 100 Werst, die sie vom Ziel trennten. Das fühlte jeder Soldat der napoleonischen Armee. Kutusow wollte angreifen und die ganze russische Armee wünschte dasselbe. Aber bei den ungeheuren Verlusten fehlte die physische Möglichkeit zu einer Schlacht. Und so konnte man gar nicht anders, als einen Tagesmarsch zurückzugehen. Dann musste man noch einen zweiten weichen und dann noch einen dritten. Und endlich am 1. September noch um einen Tagesmarsch, den letzten. Und Moskau war dem Feind preisgegeben. Ist es meine Schuld, wenn Napoleon jetzt vor Moskau steht? Aber wann? Wann ist es dazu gekommen? Gestern, als ich General Platow den Rückzugsbefehl schickte? Oder vorgestern, als ich vor Erschöpfung einschlief und General Bennigsen den Oberbefehl überließ? Oder schon früher? Aber wann? Wann hat sich das Entsetzliche entschieden? Moskau muss aufgegeben werden. Und dieser Befehl muss erteilt werden. Kutusow rief die ältesten Generale zu sich heran. General Bennigsen eröffnete den Kriegsrat mit der Frage: Sollen wir die alte heilige Hauptstadt Russlands ohne Kampf überliefern? Oder sollen wir sie verteidigen? Alle Gesichter wurden finster, man schwieg und alle Augen sahen Kutusow an. Die alte heilige Hauptstadt Russlands. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, Herr Laucht, dass eine solche Frage ganz sinnlos ist. Ich habe die Herren gebeten, sich hier zu versammeln, um sich zu einem militärischen Problem zu äußern. Russlands Rettung beruht auf seiner Armee. Ist es nun vorteilhafter, den Verlust dieser Armee und auch Moskau zu riskieren, indem wir eine Schlacht annehmen? Oder Moskau ohne Kampf zu übergeben, um die Armee zu retten? Darüber wünsche ich Ihre Ansichten zu hören. Die Debatte begann. Bennigsen hielt das Spiel noch nicht für verloren. Eine Verteidigungsschlacht bei Fili ist natürlich unmöglich. Da schließe ich mich Barclays Ansicht an. Aber man könnte die Truppen in der Nacht vom rechten auf den linken Flügel hinüberführen, um am nächsten Tage gegen den rechten Flügel der Franzosen vorzustoßen. Und dadurch Moskau halten. Das müsste möglich sein. Eine Debatte für und wider diesen Vorschlag setzte ein. Die Generale begriffen nicht, dass der gegenwärtige Kriegsrat an dem unabwendbaren Lauf der Dinge nichts mehr zu ändern vermochte und dass Moskau schon jetzt preisgegeben war. Ja, meine Herren, ich kann dem Plan des Grafen Bennigsen nicht beistimmen. Eine Verschiebung der Truppen in so geringer Entfernung vom Feind pflegt immer gefährlich zu sein. Die Kriegsgeschichte bestätigt diese Erfahrung. Die Schlacht bei Friedland, die aus diesem Grunde nicht gerade erfolgreich verlief, wird Ihnen, Graf, noch lebhaft im Gedächtnis sein. Es trat ein minutenlanges Schweigen ein, das allen sehr lang vorkam. Meine Herren, ich habe Ihre Meinungen gehört. Einige von Ihnen werden mir nicht zustimmen. Ich aber teile Kraft der Gewalt, die der Zar und das Vaterland in meine Hände gelegt haben, den Befehl zum Rückzug. Nach diesen Worten entfernten sich die Generale mit derselben Behutsamkeit, mit der man nach einem Begräbnis auseinandergeht. Kutusow saß, nachdem er die Generale entlassen hatte, noch lange, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, da und dachte immer wieder über ein und dieselbe schreckliche Frage nach. Wer ist schuld daran, dass Moskau aufgegeben werden muss? Und wann? Wann hat sich das Entsetzliche entschieden? Durchlaucht sollten lieber ausruhen. Kommen Sie, Durchlaucht. Aber wartet nur. Wartet nur. Pferdefleisch. Pferdefleisch werden Sie noch fressen müssen. Von Smolensk an spielte sich in allen Städten und Dörfern des Russischen Reiches, ohne jeden Einfluss eines Grafen Rostopchin und seiner sich ständig widersprechenden Flugblätter, das Gleiche ab, was dann auch in Moskau vor sich ging. Die Reichen gingen auf und davon und ließen ihr Hab und Gut zurück, während die Ärmeren dablieben und das, was zurückgeblieben war, anzündeten und zerstörten. Am 30. August kehrte Pierre aus der Schlacht von Borodino nach Moskau zurück. Unterwegs hatte er erfahren, dass sein Schwager Anatol Kuragin und Fürst Andrei gefallen seien. Auf Besuch auf und wir suchen sie überall. Dicht am Schlagbaum von Moskau sprach ihn ein Adjutant des Stadtkommandanten Graf Rostopchin an. Der Graf möchte sie unbedingt sehen und lässt sie bitten, wegen einer sehr wichtigen Angelegenheit gleich zu ihm zu kommen. So fuhr Pierre gar nicht erst nach Hause, sondern nahm einen Wagen und begab sich zum Stadtkommandanten. Erst werden die Leute aus der Stadt geschickt. Während Pierre im Vorzimmer wartete, jetzt sollen sie wieder zurück, betrachtete er mit müden Augen, wenn man nur wüsste, woran man ist, die verschiedenen alten und jungen Militärpersonen und Zivilbeamten, die sich im Zimmer befanden. In einer solchen Lage ist es schwer, das Richtige anzuordnen. Sie alle schienen unzufrieden und beunruhigt zu sein. Aber sehen Sie, er schreibt doch. Das ist etwas anderes. Das Volk braucht sowas. Was ist das? Ein neues Flugblatt, euer Hochwohlgeboren. Rostopchin schreibt heute, dass Moskau bis zum letzten Blutstropfen verteidigt werden soll. Hier steht es. Gut wird es sein, mit einem Beil zu kommen. Ein Spieß ist auch nicht übel. Am besten aber ist eine Heugabel mit drei Zinken. Denn ein Franzose ist nun einmal nicht schwerer als eine Korngarbe. Mir geht es wieder gut. Das Auge tat mir weh. Jetzt aber sehe ich wieder auf beiden. Aber Militärpersonen haben mir doch gesagt, dass man in der Stadt gar nicht kämpfen kann und dass die Stellung... Nun ja, darüber reden wir ja eben. Aber was bedeutet denn das, Herr Adjutant? Was bedeutet mir, tat das Auge weh, jetzt aber sehe ich wieder auf beiden? Der Stadtkommandant hat einen Gerstenkorn. Er beunruhigte sich sehr, dass das Volk kommen könnte und fragen, was mit ihm los sei. Aber wie steht's bei Ihnen, Graf? Wie verlautet soll es ja Uneinigkeit in der Familie gegeben haben? Die Gräfin, ihre Frau Gemahlin soll... Ich weiß von nichts. Was haben Sie denn gehört? Man erzählt sich, dass die Gräfin, ihre Frau Gemahlin, Vorbereitung trifft, ins Ausland zu reisen. Das ist doch sicher Unsinn. Kann sein. Graf Wissuchow, Graf Rostopchin, lässt bitte. Pierre war froh, dem Adjutanten zu entkommen und trat in das Arbeitszimmer des Stadtkommandanten. Ah, seien Sie mir gegrüßt, Sie großer Kriegsheld. Man hat mir von Ihren Prowess erzählt. Aber darum handelt es sich jetzt nicht. Mon cher Antonou... Sind Sie Freimaurer? Ja, ich bin Freimaurer. Nun also, sehen Sie, mein Lieber, es wird Ihnen, glaube ich, nicht unbekannt sein, dass einige Herren, die den Tempel Salomonis wieder aufbauen wollten und dabei den Tempel des eigenen Vaterlandes zu zerstören suchten, ausgewiesen worden sind. Sie werden einsehen, dass Gründe dazu vorgelegen haben und dass ich den hiesigen Postdirektor nicht hätte entlassen müssen, wenn er nicht ein schädlicher Mensch gewesen wäre. Nun habe ich erfahren, dass Sie ihm zur Abreise aus der Stadt verholfen und sogar Papiere von ihm in Verwahrung genommen haben. Aber was hatte denn der Postdirektor Klutschajow verschuldet, Graf? Das ist meine Sache, darüber unterrichtet zu sein. Und Sie sind nicht befugt, mich danach zu fragen. Wenn man ihn etwa beschuldigt hat, dass er Napoleons Proklamation verteilt habe, so ist das noch gar nicht bewiesen. Ich habe Sie nicht rufen lassen, damit Sie über meine Handlungen ein Urteil fällen sollen, sondern um Ihnen den Befehl zu erteilen, Ihre Beziehungen zu solchen Herren abzubrechen und die Stadt zu verlassen. Ein freundschaftlicher Rat, mon cher. Räumen Sie das Feld so schnell wie möglich. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Leben Sie wohl, mein Lieber. Ach, ist es wahr, dass die Gräfin in die Klauen der Saint-Père de la Société de Jésus geraten ist und konvertierte? Sie will sich scheiden lassen, hörte ich. Pierre gab keine Antwort und ging finster und erzürnt, wie man ihn noch nie gesehen hatte, von Rostopchin weg. Was ich sowas erlaubt. Als er nach Hause kam, dunkelte es bereits. Gegen 8 Personen kamen an diesem Abend noch zu ihm. Das Adelskomitee schickt mich. Der Sekretär des Adelskomitees und verschiedene Bittsteller. Darf ich Exzellenz für unsere Waisenhäuser bemühen? Sie alle trugen ihm ihre Anliegen vor, die er entscheiden sollte. Ja, aber natürlich. Gern. Selbstverständlich. Pierre begriff nichts von alledem und antwortete allen immer nur, um sie möglichst bald loszuwerden. Wir danken untertänigst, Durchlaucht. Endlich war er allein, öffnete den Brief seiner Frau, den er zu Hause vorgefunden hatte, und fing an, ihn zu lesen. Mon cher, ich weiß, du wirst alles tun, um mein Lebensglück vollkommen zu machen. Als wir vor Jahren einander den Schwur ehelicher Treue geleistet haben, traten wir in die Ehe ein, ohne an ihre religiöse Bedeutung zu glauben. Es war ein böser Frevel, der mein Gewissen jetzt schwer belastet. Doch Trost kommt von der allein selig machenden Kirche, der ich jetzt angehöre. Ein Bruder im Glauben ist mir der junge Prinz N., den zu heiraten ich beabsichtige. Ich bitte dich nun, cher ami, alle zur Scheidung unumgänglichen Formalitäten zu erfüllen. Gott schütze dich. Deine Elaine. Das also war es, wovon Rastopchin und der Adjutant bereits wussten. Als Pierre am nächsten Morgen erwachte, kam sein Haushofmeister, um ihm zu melden, Graf Rastopchin habe eigens einen Polizeibeamten hergeschickt, um sich zu erkundigen, ob Graf Bessuchow abgereist sei. Oder ob der Graf abzureisen gedenken. Und dann im Salon warten schon wieder etwa ein Dutzend Leute auf den Herrn Grafen. Ja, der Polizeibeamte steht immer noch vorm Haus. Pierre zog sich eilig an und statt zu denen hineinzugehen, die auf ihn warteten, stieg er die Hintertreppe hinunter und verließ das Haus durch den Torweg. Trotz allen Suchens bekam von diesem Augenblick an bis zur Zerstörung Moskaus keiner der Hausgenossen Bessuchow mehr zu sehen. Und keiner konnte in Erfahrung bringen, wo er sich befand. Die Rostovs waren noch nicht aus Moskau abgereist. Sie warteten immer noch auf das Eintreffen ihres jüngsten Sohnes, Petja. Wenn ich nur daran denke, dass einer von ihnen fallen könnte. Aber Petja kommt doch in den nächsten Tagen und tritt dann hier im Bessuchows-Landwehrregiment ein. Dann hast du ihn wieder unter deinen Fittichen. Am 28. August traf Petja ein. Mein Herzenssohn! Die krankhaft leidenschaftliche Zärtlichkeit, mit der ihn die Mutter empfing. Nie mehr lasse ich dich von mir. Gefiel dem 16-jährigen Offizier ganz und gar nicht. Und er behandelte sie deshalb kühl und wich ihr aus und hielt sich während seines Aufenthalts in Moskau ausschließlich an Natascha, für die er schon immer eine besondere, fast verliebte Zärtlichkeit empfunden hatte. Ach, Petja, komm. Papa, Mama, reisen wir jetzt. Aber infolge der gewohnten Sorglosigkeit des Grafen war am 28. August noch nichts zur Abreise bereit. Ich weiß nicht, wo die Fuhrwerke... Und die Fuhrwerke aus den Gütern bei Rjasan und bei Moskau... Die sollten doch längst hier sein. ...die alle Habe aus dem Haus fortschaffen sollten, trafen erst am 30. ein. Man bekommt ja auch gar keine. Ganz Moskau befand sich in diesen Tagen in Unruhe und geschäftiger Bewegung. Tausende von Verwundeten kommen durch das Dorogomilow-Tor. Aus der Schlacht bei Borodino. Man verteilt sich auf die ganze Nachbarschaft. Während aus den anderen Toren Tausende von Fuhrwerken mit Einwohnern und ihrer Habe hinausrollten. Am Sonnabend, dem 31. August, schien im Haus Rostov das Unterste zu Oberst gekehrt zu sein. Ist denn das Silber schon verpackt? Alle Türen standen weit offen und alle Möbel waren hinausgetragen. Mein Gott, mein Sekretär ist ja nicht verschlossen. Alle Spiegel und Bilder abgenommen. Seid nur vorsichtig mit dem Glas. Natascha saß in ihrem ausgeräumten Zimmer auf dem Fußboden zwischen durcheinander geworfenen Kleidern, Bändern und Schärpen. Dunjascha, meine Hutschachteln ganz zu Oberst. Und sah starr zu Boden, während sie ein altes Ballkleid in Händen hielt. Dasselbe nun schon unmodern gewordene Kleid, in dem sie zum ersten Mal in Petersburg auf dem Ball gewesen war. Ein plötzliches lebhaftes Schwatzen der Zofen im anstoßenden Mädchenzimmer und das Geräusch eiliger Schritte nach der Hintertreppe zu weckten Natascha aus ihrer Versunkenheit. Sie stand auf und sah zum Fenster hinaus. Dunjascha! Auf der Straße stand ein langer Wagenzug mit Verwundeten. Die Zofen, die Diener, die Haushälterin, Köche, Kutscher, Reitknechte, die Küchenjungen, sie alle standen am Tor und betrachteten die Verwundeten. Dunjascha! Mavra! Natascha legte ein weißes Taschentuch übers Haar, hielt es an beiden Zipfeln fest und lief schnell auf die Straße hinunter. Dürfen von den Verwundeten einige in unserem Haus bleiben? Welchen möchten Sie denn gern, Mamsell? Also Ihnen ist es recht, wenn Sie hier bleiben. Oh ja, warum nicht? Das ginge schon. Mavra, es geht. Er hat gesagt, es ginge. Der Offizier in seinem Bauernwagen bog in den Hof der Rostovs ein und gleich darauf fuhren auf Einladung der Stadtbewohner hin Dutzende von Wagen mit Verwundeten in die Höfe und Torwege der Nachbarhäuser. Wir müssen es aber doch dem Papa sagen, gnädiges Fräulein. Ach, nun dann frag ich ihn. Natascha lief ins Haus, schlich auf Zehenspitzen durch die halb geöffnete Tür ins Divanzimmer, wo es nach Essig und Hoffmannstropfen roch und die Gräfin soeben eingeschlummert war. Schlafen Sie, Mama? Wie könnte ich wohl schlafen, wo Nikoluschka und Petja? Liebste, beste Mama, seien Sie mir nicht böse. Verzeihen Sie, ich habe Sie geweckt. Ich habe ja nicht. Mavra hat mich geschickt. Man hat Verwundete gebracht, Offiziere. Sie erlauben Offiziere? Es doch. Sie wissen nicht, wohin ich weiß. Sie werden es erlauben. Wen hat man gebracht? Ich verstehe dich nicht. Papa, du hast doch nichts dagegen, dass ich Verwundete in unser Haus aufgenommen habe. Selbstverständlich nicht? Gar nicht. Ich bitte mir aus, dass ihr euch jetzt nicht mit Kinkelitzchen abgibt, sondern beim Einpacken helft, damit wir reisen, morgen reisen können. Gegen Mittag kehrte auch Petja zurück und erzählte bei Tisch, was er Neues erfahren hatte. Es scheint also ganz sicher, dass morgen vor den Toren eine große Schlacht stattfinden wird. Mon Dieu, Petja! Die Gräfin betrachtete mit scheuem Entsetzen das heitere, begeisterte Gesicht ihres Sohnes. Alles Volk wird in Waffen auf die drei Berge ziehen. Ich komme um vor Angst, wenn wir nicht noch heute Nacht reisen. Aber so sehr sich auch alle Leute beeilten, Dunjascha! So konnte doch bis spät in die Nacht hinein noch nicht alles fertig eingepackt werden. Ja, gnädigste Komtesse. Die Gräfin schlummerte ein. Also dann lasst es für heute gut sein. Und der Graf verschob die Abreise bis zum nächsten Morgen und ging ebenfalls schlafen. Danke, gnädigster Herr. In der Nacht kam noch ein Verwundeter durch die Povarskaja gefahren. Und Mavra, die am Tor stand, ließ ihn bei den Rostovs einbiegen. Wir hoffen kaum, ihn noch lebend heimzubringen. Wir haben nämlich unser eigenes Haus in Moskau. Aber das ist noch weit und es wohnt doch jetzt niemand drin. Vorsichtig schaffte man den Schwerkranken in den Seitenflügel. Es war Fürst Andrei Bolkonski. Moskaus letzter Tag brach an. Es war ein Sonntag und klares, heiteres Herbstwetter. Wie an allen Sonntagen, so läuteten auch heute alle Kirchen zur Messe. Es schien, als könne noch niemand begreifen, welches Schicksal der Stadt drohte. Als Graf Ilja aufwachte, schlich er leise aus dem Schlafzimmer, um die Gräfin, die erst gegen Morgen eingeschlafen war, nicht zu wecken, und trat in seinem lilaseidenen Schlafrock auf die Freitreppe hinaus. Die verschnürten Fuhren standen auf dem Hof, vor der Freitreppe hielten die Equipagen. Am Torweg stand der Haushofmeister und sprach mit einem alten Burschen und einem jungen bleichen Offizier, der den Arm in der Binde trug. Nun, wie steht's? Alles bereit, Wassiljewitsch? Es kann sofort angespannt werden, euer Erlauch. Schön ausgezeichnet. Was wünschen Sie denn, Herr Offizier? Wohnen Sie bei mir im Hause? Graf, seien Sie so gut und erlauben Sie mir, um Gottes Willen, irgendwo auf Ihren Fuhren unterzuschlüpfen. Und könnten Sie vielleicht noch ein paar Plätze freimachen für meinen Herrn? Ich könnte auf irgendeinen Packwagen steigen. Ja, natürlich. Wassiljewitsch, du nimmst das wohl in die Hand. Mach dort einen Bauernwagen leer oder auch zwei. Jetzt sah der Graf sich um. Auf dem Hof, im Torweg, an den Fenstern des Seitenflügels, überall sah er Verwundete, die ihn alle anblickten und auf die Freitreppe zukamen. Gegen 9 Uhr wachte die Gräfin auf und ihre Zofe berichtete, dass man die Fuhren wieder aufgeschnürt habe. Man nimmt die Sachen wieder herunter, um Verwundete aufsitzen zu lassen. Die Gräfin ließ ihren Mann zu sich bitten. Was soll denn das bedeuten, lieber Freund? Soeben höre ich, dass die Sachen wieder abgeladen werden? Siehst du, ma chère, gerade wollte ich es dir sagen. Sieh mal, der Plunder lässt sich doch wieder ersetzen. Aber wenn sie nun zurückbleiben müssten, stelle dir das einmal vor. Ja, aber du hast doch selber gesagt, dass ein Wert von 100.000 Rubel in diesen Sachen steckt. Ja. Für die Verwundeten ist die Regierung da. Du solltest doch wenigstens Mitleid mit deinen Kindern haben und ihrem einzigen Erbe. Papa, worüber sprecht ihr denn? Das geht dich nichts an. Aber ich habe es doch gehört. Mametschka, das kann nicht sein, dass Sie die Verwundeten hier lassen wollen. Das wäre so abscheulich. Was hast du denn? Der Graf stand am Fenster und hörte, ohne das Gesicht umzuwenden, Nataschas Worten zu. Plötzlich schnaufte er durch die Nase und drehte sein Gesicht ganz dem Fenster zu. Die Gräfin warf einen Blick auf ihre Tochter, sah, wie diese sich für ihre Mutter schämte und verstand, warum ihr Mann sie jetzt nicht ansah. Ach so, macht doch, was ihr wollt. Habe ich vielleicht jemanden gehindert? Mametschka, liebste, beste Mametschka, verzeihen Sie mir. Mon cher, ordne du an, was nötig ist. Ich verstehe das doch nicht. Das Ei ist klüger als die Henne. Mametschka, Papetschka, darf ich die Anordnungen treffen? Darf ich? Wir werden trotzdem alles Nötige mitnehmen. Auch in den Nachbarhäusern hatte sich das Gerücht verbreitet, dass im Rostovschen Hofe Fuhren bereit stünden. Und so kamen auch aus anderen Häusern Verwundete auf den Hof. 4 Mann können wir noch mitnehmen. Ich gebe meinen Wagen auch noch her. Aber wohin mit den anderen? Gib ihnen meinen Garderobewagen. Dunjascha kann sich zu mir in die Kutsche setzen. Jawohl, gnädigste Gräfin. Die Fuhren mit den Verwundeten verließen eine nach der anderen den Hof. Die Kalesche, in der Fürst Andrei fortgefahren wurde, kam gerade an der Freitreppe vorüber, wo Sonja und die Zofe Dunjascha in dem geräumigen Kutschwagen einen Sitz für die Gräfin zurechtmachten. Wem gehört denn diese Kalesche? Wissen Sie denn das noch nicht, gnädiges Fräulein? Das ist doch der verwundete Fürst. Er hat die Nacht bei uns verbracht und fährt nun auch mit uns weg. Ja, wer denn? Wie heißt er denn? Unser gewesener Bräutigam, Fürst Bolkonski. Er soll tödlich verwundet sein. Sonja sprang aus der Kutsche und lief zur Gräfin, die schon reisefertig angezogen, mit Hut und Schal müde im Zimmer auf und ab ging. Mama! Oberst Andrei ist hier. Er ist tödlich verwundet. Er fährt mit uns. Und Natascha? Natascha weiß es noch nicht, aber er fährt mit uns. Tödlich verwundet, sagst du? Ja. Gottes Wege sind unerforschlich. Nun, Mama, ist alles bereit? Was habt ihr denn? Oh, nichts. Wenn alles fertig ist, können wir abfahren. Sonja, was ist geschehen? Nichts, wirklich nichts. Etwas Schlimmes für mich? Was nur? Der Graf, Petja und der Haushofmeister traten ins Zimmer. Man schloss die Türen und sprach gemeinsam ein Abschiedsgebet. Gott segne das Haus. Gott segne das Haus. Und erhalte uns auf allen Wegen. Amen. Natascha hatte selten ein so stolzes Gefühl empfunden wie eben jetzt, als sie im Wagen neben der Gräfin saß und die Mauern der halb verlassenen, unruhig bewegten Stadt langsam an sich vorüberziehen sah. Papa, Mama, da ist er! Sonja, sehen wir, da ist er! Bei Gott, er ist es! Pierre! Natascha steckte den Kopf zum Wagenfenster hinaus. Pierre! Und blickte einem großen, dicken Menschen im Kutscherrock nach, dem man in Gang und Haltung den verkleideten Edelmann ansah. Pierre! Er ging mit einem gelben, bartlosen Alten im Gewölbe des Sucharev-Turmes auf und ab. Seht doch, Pierre, im Kaftan mit irgendeinem Alten. Aber nein, das ist er doch nicht. Mama, ich lass mir den Kopf abhacken, wenn er es nicht ist. Ich werde es euch beweisen. Halt! Kutscher, halt! Aber der Kutscher konnte nicht anhalten, weil aus den Nachbarstraßen noch mehr Fuhren und Wagen herausdrängten und man den Rostovs schon zuschrie, voranzufahren und die anderen nicht aufzuhalten. Pierre schien lange nicht zu begreifen, was man von ihm wollte und von wo man seinen Namen rief. So vertieft war er offenbar in seine Gedanken. Endlich erkannte er Natascha und lief im selben Augenblick der ersten Eingebung folgend auf den Wagen zu. Doch nach etwa 10 Schritten fiel ihm offenbar etwas ein und er blieb stehen. Graf Piotr, kommen Sie nur! Wir haben Sie ja doch erkannt! Warum haben Sie sich denn so verkleidet? Pierre nahm die ihm entgegengestreckte Hand und küsste sie, unbeholfen, da der Wagen dabei immer weiterfuhr. Was ist denn mit Ihnen geschehen, Pierre? Was denn? Wieso denn? Fragen Sie mich nicht. Bleiben Sie etwa in Moskau? Moskau, ja, in Moskau. Leben Sie wohl. Er trat vom Wagen zurück und ging auf den Bürgersteig. Natascha beugte sich noch lange zum Fenster hinaus. Und auf ihrem Gesicht strahlte ein heiteres, glückliches, aber etwas spöttisches Lächeln. Cette ville asiatique, aux innombrables églises, Moscou la sainte. Il est temps. Eben um diese Zeit, als die Rostovs die Stadt verließen, stand Napoleon inmitten seiner Truppen auf den Poklonberg und betrachtete das vor ihm liegende Moskau. Mit den noch nie gesehenen Formen einer fremden Architektur. Cette ville asiatique, aux innombrables églises, Moscou la sainte. Il est temps! Napoleon stieg vom Pferd, ließ einen Plan der Stadt vor sich ausbreiten und wandte sich an sein Gefolge. Appelez les Boyards! Ein General mit glänzender Suite sprengte sogleich fort, um die Boyaren zu holen. 2 Stunden vergingen. Seine Ansprache an die Großfürsten, die er erwartete, hatte Napoleon schon klipp und klar in seinem Kopf parat. Sie war voll Würde und Majestät, so wie Napoleon diese Begriffe auffasste. Aber die berittenen Abgesandten waren mit der Nachricht zurückgekommen, dass Moskau leer und alle Bewohner fortgefahren seien. Die Stadt ist leer. Leer. Das ist doch nicht möglich. C'est impossible. Mais oui, vide. Wie sollten Sie seiner Majestät klar machen, dass er stundenlang umsonst gewartet hatte? Ich sag's nicht. Ich auch nicht. Aber wer? Und dass es in der Stadt nur betrunkene Rotten, aber sonst weiter niemand gäbe. Man muss, koste es, was es wolle, eine Deputation zusammenbringen. Aber wie? Unmöglich. Man muss sich entschließen, seiner Majestät die Wahrheit zu sagen. Inzwischen war der Kaiser bei des langen Wartens müde geworden. Und da er als guter Schauspieler fühlte, dass ein majestätischer Augenblick, wenn er sich zu lange hinzieht, seiner Erhabenheit verlustig geht, so gab er mit der Hand ein Zeichen. Ein einzelner Schuss der Signalkanone ertönte. Und alle Truppen, die rings um Moskau lagen, rückten in die Stadt ein. Als man Napoleon dann mit der nötigen Vorsicht eröffnet hatte, dass Moskau leer sei, sah er den Überbringer dieser Meldung zornig an. Leer! An den Wagen! Er setzte sich mit dem Adjutanten vom Dienst in den Wagen und fuhr in die Vorstadt ein. Moskau leer, verlassen. Quel événement invraisemblable. Man hatte ihn, den Eroberer Europas, in Moskau um den Coup de Théâtre gebracht. Obgleich die französischen Truppen abgerissen, hungrig, erschöpft und bis auf die Hälfte ihrer früheren Stärke zusammengeschmolzen waren, so rückten sie doch in strenger Ordnung in Moskau ein. Aber eine Armee waren sie nur bis zu dem Augenblick, als die Mannschaften in ihre Quartiere auseinandergegangen waren. Sobald sich die Leute in den leeren, reichen Häusern verteilt hatten, war die Armee für immer vernichtet. Als dieselben Leute dann 5 Wochen später wieder aus Moskau auszogen, bildeten sie keine Armee mehr. Das war dann nur noch ein Haufen Marodeure, von denen jeder einen Berg Sachen mit sich fortfuhr oder trug. Und Reichtümer waren im Überfluss da. Es war kein Ende abzusehen. Rings um die Viertel herum, die von den Franzosen eingenommen waren, gab es noch undurchsuchte, unbesetzte Stadtteile, wo, wie die Franzosen glaubten, immer noch mehr Reichtümer zu holen waren. Und so sog Moskau die fremden Truppen immer weiter und weiter in sich ein. Wie Wasser und trockenes Land gleichzeitig verschwinden, wenn das eine das andere überflutet. So wurden in gleicher Weise dadurch, dass die hungrigen Truppen in die üppige, verlassene Stadt drangen, sowohl die Armee als auch die reiche Stadt vernichtet. Und es entstand Schmutz, Feuersbrunst und Räuberei. Die Franzosen schreiben den Brand Moskaus dem von Rostopchin geschürten patriotischen Hass zu, die Russen dem Fanatismus der Franzosen. Aber Moskau brannte ab, weil es in Lebensbedingungen geraten war, bei denen jede hölzerne Stadt abbrennen muss, ganz gleich, ob 130 schlechte Feuerspritzen da sind oder nicht. Moskau musste niederbrennen, weil seine Einwohner es verlassen hatten. Es ist schon wahr, dass Moskau von seinen Bewohnern in Brand gesteckt worden ist, aber nicht von denen, die zurückblieben, sondern von denen, die fortgezogen waren. Das vom Feind besetzte Moskau blieb darum nicht heil, wie Berlin, Wien und andere Städte, weil seine Bewohner den Franzosen nicht Brot und Salz und die Schlüssel entgegengebracht, sondern die Stadt verlassen hatten. Pierre Besuchow lebte, seit er aus seinem Haus verschwunden war, in der leeren Wohnung eines verstorbenen Freundes, die jetzt nur noch von dessen geistesschwachem Bruder Makar und einem Diener Gerassim bewohnt war. Gerassim. Euer fürstlicher Durchlaucht, gnädiger Herr. Ich bitte dich, niemandem zu verraten, wer ich bin. Aber wo werde ich denn, gnädiger Herr? Und das zu tun, was ich dir sage. Mit Freuden. Ich brauche einen Bauernrock und eine Pistole. Einen Bauernrock und eine... Wie euer Gnaden befehlen. In diesem Aufzug hat er die Rostows getroffen. Als er einsehen musste, dass Moskau nicht verteidigt werden würde, wurde ihm zwingend klar, dass er ganz allein dem Unglück Europas ein Ende machen müsste, das seiner Ansicht nach allein in Napoleon seinen Ursprung hatte. Ich werde ihn töten. Er musste Napoleon töten. Mit der Pistole. Oder mit dem Dolch. Es war schon 2 Uhr nachmittags. Die Franzosen waren bereits in Moskau eingezogen. Ja. Ich allein muss diese Tat vollbringen. Für alle. In dem Augenblick, als Pierre mitten im Zimmer stehend dies alles im Stillen überlegte, tat sich die Tür auf und auf der Schwelle erschien der alte, schwachsinnige Makar. Die Franzosen sind in der Stadt. Er war offenbar betrunken. Und ich werde mich nicht ergeben. Als er die Pistole auf dem Tisch sah, griff er hastig danach. Ein schönes Pistolchen, Brüderchen. Ein schönes Pistolchen. Und lief auf den Korridor hinaus. Gerassim und der Hausdiener, die hinter Makar herliefen... Gibst du die Pistole raus? ...hielten ihn an der Treppe auf und suchten, ihm die Pistole abzunehmen. Zu den Waffen! Beruhigen Sie sich, bitte, beruhigen Sie sich, gnädiger Herr! Wer bist du? Bonaparte! Gnädiger Herr, gehen Sie bitte ins Zimmer und ruhen Sie sich aus. Geben Sie mir doch die Pistole. Hinweg, elender Sklave, rühr mich nicht an! Pack an, Ivan! Gerassim und der Hausdiener fassten Makar an den Armen und schleppten ihn zur Tür. Das wirre Geräusch dieses Streites und die fast erstickenden Laute des Irren erfüllten den Flur. Plötzlich ertönte ein durchdringender Schrei von der Treppe her. Sie sind da, Allerheiligen! Und die Köchin kam in den Korridor gelaufen. Großer Gott, Sie sind da! 4 Mann zu Pferde! Die Franzosen traten ein. Es waren 2. Der eine ein Offizier, ein großer, stattlicher, hübscher Mann, der andere offenbar ein Soldat oder Bursche. Messieurs, dame! Bonjour! Niemand antwortete. Pierre hatte sich vorgenommen, auf keinen Fall seine Kenntnis der französischen Sprache zu verraten. Sie sind der Aus-R. Cartier! Cartier, Logement! Que diable, voyons! Pierre wollte weggehen, um sich vor dem Offizier zu verbergen. Er blickte aber im selben Augenblick Macquart, der sich die Pistole in der Hand aus der halboffenen Küchentür bog. Mit der allen irren eigenen Durchtriebenheit betrachtete Macquart den Franzosen, hob die Pistole hoch und zielte. Zum Angriff! Vor! Der Franzose drehte sich bei diesem Aufschrei um. Gleichzeitig stürzte Pierre auf den Betrunkenen los und im selben Augenblick, als es ihm noch gelang, die Pistole zu ergreifen und nach oben zu richten, hatte Macquart gerade den Hahn gefunden. Pierre entriss ihm die Pistole und warf sie beiseite. Eilte auf den Offizier zu. J'espère que vous n'êtes pas blessé. Und hatte nun Französisch gesprochen. Dieses Mal bin ich noch mit heiler Haut davongekommen. Wer ist der Mann? Ich bin wirklich ganz verzweifelt über das, was geschehen ist. Er ist ein Wahnsinniger, ein Unglücklicher, der nicht weiß, was er tut. Pierre fuhr fort, den Offizier auf Französisch zu überreden. C'est un fou. Diesen betrunkenen, irren Menschen. Il n'est pas responsable. Nicht zur Verantwortung zu ziehen. Der Franzose hörte schweigend zu. Un pauvre. Ohne seine finstere Miene zu verändern. Plötzlich aber wandte er sich mit einem Lächeln an Pierre. Mon cher. Sein hübsches Gesicht nahm einen tragisch zärtlichen Ausdruck an. Vous m'avez sauvé la vie. Und er streckte ihm seine Hand entgegen. Sie haben mir das Leben gerettet. Vous êtes français? Je suis Capitaine Rambal. Bitte verzeihen Sie dem alten Mann. D'accord. Arrêtez cet homme. Oui. Mon Capitaine, es gibt Suppe und Hammelbraten in der Küche. Soll ich davon hereinbringen? Ja, und auch Wein. Oui. Speise mit meinem Freund zusammen. Kapitän, ich bin Russe und... Aber was geht mich das an? Sie haben mir das Leben gerettet. Hätte dieser Mensch einigermaßen die Fähigkeit besessen, sich in die Gefühle anderer zu versetzen und Pierres Empfindungen zu erraten, wäre er gegangen. Aber die robuste Verständnislosigkeit dieses Menschen für alles, was nicht von ihm selber ausging, wirkte auf Pierre überwältigend. Wollen Sie nicht die Güte haben, mir zu sagen, mit wem ich die Ehre habe, mich so angenehm zu unterhalten, statt mit der Kugel dieses Wahnsinnigen im Leibe im Lazarett zu liegen? Ich kann Ihnen meinen Namen nicht nennen. Verstehe, Sie werden Ihre Gründe haben. Apropos, dites donc. Ist es wahr, dass alle Frauen Moskau verlassen haben? Die Russinnen sollen sehr schön sein. Was für eine abgeschmackte Idee, sich in den Städten zu vergraben, während die französische Armee in Moskau ist. Wir haben Wien, Berlin, Madrid, Neapel, Rom, Warschau genommen. Alle Hauptstädte der Welt. Man fürchtet uns, aber man liebt uns auch. Es lohnt sich, unsere Bekanntschaft zu machen. Und dann der Kaiser. Kaiser? Ist denn Napoleon in Moskau? Nein, er zieht das morgen ein. Die Pistole, der Dolch, der Kittel lagen bereit. Pierre hielt es noch für ebenso nützlich und verdienstvoll, diesen Bösewicht zu töten. Aber er fühlte, dass er es nicht mehr tun könne. Warum, das wusste er nicht, aber er fühlte es gewissermaßen voraus. Er kämpfte gegen das Bewusstsein seiner eigenen Schwäche an. Aber er fühlte, dass er mit ihr nicht fertig werden würde. Eh bien, Sie sind traurig. Habe ich Ihnen Kummer gemacht? Nein, wirklich. Haben Sie etwas gegen mich? Oder vielleicht wegen der Lage? Man brachte Kerzen und noch eine Flasche Wein. Der Hauptmann erzählte Pierre die ganze Geschichte seiner Vorfahren, seiner Kindheit, Jugend und Mannesjahre. Ma pauvre mère. Und weihte ihn in alle Familien- und Vermögensverhältnisse ein. Oh, Elefant. Der Abenteuer mit den Frauen waren das Unzählige. Das letzte endete in Polen. Je vous dis, ravissante. Und wie das zu später Abendstunde und unter Einwirkung des Weines oft zu geschehen pflegt, hatte auch Pierre das Bedürfnis, sich auszusprechen. Geliebt habe ich mein ganzes Leben lang nur eine Frau. Tiens. Vielleicht löste der Gedanke, dass dieser Franzose die handelnden Personen seiner Lebensgeschichte nicht kannte und nie kennen würde, Pierre die Zunge. Er sprach von seiner Ehe, dann von Natascha. Ich werde immer nur sie lieben. Aber sie wird mir nie gehören. Ah? Platonische Liebe? Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Es war schon spät in der Nacht, als sie zusammen auf die Straße traten. Die Nacht war warm und hell. Oh, regardez cette feu là! Ja. Feuer? Seltsam. Links vom Hause leuchtete der Feuerschein des ersten in Moskau entstandenen Brandes. Plötzlich fiel Pierre sein Vorhaben wieder ein. Napoleon. Schwindel überkam ihn. Er musste sich an den Zaun lehnen, um nicht umzufallen. Er verabschiedete sich nicht von Kapitän Rambal. Mit unsicheren Schritten ging er vom Tor fort, zurück in sein Zimmer. Den Feuerschein jenes am 2. September ausgebrochenen Brandes beobachteten auch die aus Moskau flüchtenden Einwohner und die sich zurückziehenden Truppen von verschiedenen Wegen aus mit den verschiedensten Empfindungen. Der Wagenzug der Rostows stand in dieser Nacht bei einem Gehöft, 20 Werst von Moskau entfernt. Einer der Leute bemerkte im Dunkel der Nacht hinter einer hohen, vor der Einfahrt stehenden Kutsche einen zweiten Feuerschein. Was hast du hier zu gaffen, Strohmann? Der Graf ruft! Was glauben Sie, Väterchen? Ist der Brand wohl Moskau? Der Brand wogte hin und her und griff weiter um sich. Gott sei uns gnädig. Und bei dem Wind. Und an die Trockenheit. Jesus und Allerheiligen, habt ihr es auch schon gesehen? Ja. Seht nur, wie sich das ausbreitet. Großer Gott. Man sieht ja schon die Dohlen. Ist das alles Moskau? Herrgott, erbarme dich über uns, Sünder. Wer soll denn das löschen? Moskau. Du weißt es, Mütterchen. Der Kammerdiener kehrte ins Haus zurück und meldete der gräflichen Familie das Schreckliche. Moskau. Brennt. Mein Gott. Mein Gott. Moskau. Brennt. Natascha. Sieh doch nur, wie furchtbar es brennt. Moskau brennt. Was brennt? Ach so, Moskau. Natascha befand sich seit dem Morgen in einem Zustand der Betäubung. Sonja hatte ihr zum Ärger der Gräfin und ohne selber zu wissen, warum erzählt, dass Fürst Andrei verwundet war und mit ihnen fuhr. Natascha, du zitterst doch am ganzen Körper. Leg dich doch hin. Hinlegen? Ja, gut. Die Gräfin ahnte, dass Natascha jetzt irgendeinen Entschluss fasste oder vielleicht schon gefasst hatte und dieser Gedanke ängstigte und quälte sie. Natascha, zieh dich aus, Herzchen. Gute Nacht. Lange lauschte Natascha auf alle Geräusche drinnen und draußen. Von der Straße her drang dumpf das Krakeelen des Volkes aus der gegenüberliegenden Schenke. Natascha? Ich glaube, sie schläft, Mama. Bald darauf vernahm Natascha die gleichmäßigen Atemzüge der Mutter. Auch in der Schenke war es still geworden. Natascha richtete sich auf. Sonja? Schläfst du? Mama? Niemand antwortete. Leise und vorsichtig erhob sie sich, bekreuzigte sich und huschte über den kalten, schmutzigen Fußboden zur Tür. Im Flur wehte es ihr kalt entgegen. Mit ihren bloßen Füßen berührte sie einen schlafenden Menschen, schritt über ihn hinweg und öffnete die Tür zu der Hütte, in der Fürst Andrei lag. Der Kammerdiener richtete sich auf. Was wünschen Sie? Der abgebrannte Docht des Lichtes fiel ab. Und nun sah sie den Fürsten Andrei deutlich. Er lag die Arme über die Decke gestreckt da und sah genauso aus wie immer. Aber die glühende Röte seines Gesichtes, die glänzenden Augen, die er entzückt auf sie gerichtet hielt, gaben ihm ein besonders unschuldiges, kindliches Aussehen, das sie an ihm noch nie gesehen hatte. Sie trat auf ihn zu und sank auf die Knie. Er lächelte und streckte ihr die Hand entgegen. Sieh, welch ein Glück. Fast ohne Bewegung kam ihm Natascha auf den Knien näher. Er griff behutsam seine Hand, beugte ihr Gesicht darüber und küsste sie, wobei sie sie kaum mit den Lippen berührte. Verzeihen Sie mir. Ich liebe Sie. Verzeihen Sie. Was hätte ich Ihnen zu verzeihen? Verzeihen Sie mir das, was ich tat. Ich liebe dich mehr und besser als früher. Seit jener Nacht wich Natascha während der ganzen weiten Reise der Rostows bei allen Rast- und Nachtlagern nicht von der Seite des verwundeten Bolkonski. Und der Arzt musste zugeben, dass er solche Beständigkeit und Geschicklichkeit in der Krankenpflege von einem so jungen Mädchen nicht erwartet hätte. Wie furchtbar der Gräfin auch der Gedanke schien, dass Fürst André unterwegs in den Armen ihrer Tochter sterben könne, was nach den Worten des Arztes sehr wahrscheinlich war, so konnte sie Natascha doch nicht zurückhalten. Obgleich jetzt im Fall einer Genesung der Gedanke nahe lag, das Verhältnis von Bräutigam und Braut zu erneuern, so sprach doch kein Mensch davon. Am wenigsten Natascha und Andrei selbst. Die Frage über Leben und Tod, die nicht nur bei Wolkonski, sondern über ganz Russland noch unentschieden schwebte, rückte alle übrigen Pläne in den Hintergrund. Pierre wachte am 3. September spät auf. Die Uhr zeigte 11. Pierre nahm sich nicht Zeit, darüber nachzudenken, was ihm bevorstand, sondern beeilte sich, so bald wie möglich zu handeln. Nachdem er seinen Anzug geordnet hatte, nahm er die Pistole in die Hand. Aber wie verstecken? Sie ist zu groß. Selbst unter dem Kaftan. Sogar unter dem weiten Kaftan war es schwierig, die große Pistole zu verbergen. Herrgott, sie ist ja abgeschossen. Und Pierre hatte noch keine Zeit gehabt, sie wieder zu laden. Dann muss ich eben doch den Dolch nehmen. Ganz gleich. Ich muss dieses Ungeheuer, ich muss ihn töten. Pierres Hauptziel bestand nicht darin, die beabsichtigte Tat auszuführen, sondern sich selbst zu zeigen, dass er vor seiner Absicht nicht zurückschrecke. Die Luft roch nach Brand und Rauch. Er begegnete Russen mit unruhigen, scheuen Gesichtern und Franzosen, die mitten auf der Straße gingen, als befänden sie sich in einem Lager, nicht in einer Stadt. Aber es sollte Pierre nicht beschieden sein, seine Stimmung unversehrt bis an den Ort zu bringen, wohin er sich begab. Wenn er auch durch nichts unterwegs aufgehalten worden wäre, hätte er seine Absicht doch deshalb schon nicht durchführen können, weil Napoleon schon 4 Stunden vorher in den Kreml eingezogen war und augenblicklich in höchst finsterer Laune im Arbeitszimmer des Zaren saß und Befehle über die Maßnahmen erteilte, die unverzüglich zur Löschung des Brandes, zur Beruhigung der Einwohner und gegen das Marodieren der Soldaten getroffen werden sollten. Doch Pierre wusste das nicht. Er quälte sich, eine unmögliche Tat vollbringen zu wollen. Nicht unmöglich wegen der Schwierigkeiten, sondern weil diese Tat seiner ganzen Natur zuwiderlief. Er näherte sich jetzt dem Brand. Während er einen Fußweg entlang über einen großen, unbebauten Platz ging, hörte Pierre plötzlich das verzweifelte Weinen einer Frau. Er blieb stehen, wie wenn er aus tiefem Schlaf zu sich käme. Als die weinende Frau Pierre erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen. Väterchen, mein Kindchen, mein Töchterchen! Aber wo ist es denn? Es verbrennt! Wo ist es denn geblieben? Lieber Herr, Väterchen, Anischka, du abscheuliches Ding! Geh, zeig ihm den Weg! Führ mich hin, ich hole das Kind. Pierre hatte das Gefühl, als wäre er plötzlich aus schwerer Betäubung wieder zum Leben erwacht. Kommen Sie, du gnädiger Herr! Mit schnellen Schritten ging er hinter dem Mädchen her und holte sie ein. Die ganze Straße war in eine dichte, schwarze Rauchwolke gehüllt, aus der hier und da eine grelle Flamme schlug. Hierher, ungeschön! Ein dichter Volkshaufen umdrängte die Brandstätte. Wir gehen durch die Gasse, weil die Kornstoff. Hier ist es gleich. Sie lief über den Hof, öffnete das Pförtchen eines Lattenzaunes, blieb stehen und zeigte Pierre ein kleines, hölzernes Seitengebäude, das lichterloh brannte. Die eine Seite war eingestürzt, die andere brannte und Flammen schlugen aus den Fensterhöhlen und unter dem Dach hervor. Als Pierre durch das Pförtchen getreten war, schlug ihm eine solche Glut entgegen, dass er unwillkürlich stehen blieb. Ach, es ist verbrannt! Unser Goldkind, Katja, mein süßes Herzchen! Pierre eilte auf das Seitengebäude zu, aber die Hitze war so groß, dass er unwillkürlich einen Bogen machte und an ein großes Haus kam, das erst auf einer Seite vom Dach ausbrannte. Dort wollte er hinein, als er gerade über seinem Kopf das Schreien einiger Stimmen hörte und gleich darauf das Krachen und Poltern eines schweren Gegenstandes, der neben ihm niederfiel. Pierre sah sich um und erblickte in den Fenstern des Hauses marodierende Franzosen, die einen Kommodekasten herausgeworfen hatten. Hey Pierre, was will der denn noch hier? Es ist noch ein Kind im Haus. Haben Sie nicht ein Kind gesehen? Ah, waton, que die habe. Ein Kind? Ich habe etwas wie man hören. Dans le jardin. Der Franzose lief vor Pierre her hinter das Haus und zeigte auf einen runden Platz. Unter einer steinernen Bank saß dort ein etwa 3-jähriges Mädchen in einem rosa Kleidchen. Da ist sie, ihr Kleiner! Ah, ein Mädel! Tant mieux! Schon war es nicht mehr möglich, auf demselben Weg zurückzugelangen. Die Magd Aniska war nicht mehr da und so presste Pierre das jämmerlich schluchzende Kind an sich und lief mit ihm durch den Garten, um einen anderen Ausweg zu suchen. Mit hastigen Schritten ging Pierre zwischen der Volksmenge durch und sah sich nach der Mutter des kleinen Mädchens um. Da sah er vor sich, einige Schritte entfernt, ein paar französische Soldaten, die einer russischen Familie ihre spärliche Habe entwenden wollten. Na los, Uhren, Schmuck, Ringe, was habt ihr? Ja, wir haben nichts, wir sind arme Leute, Soldaten. Hier, nehmt mir das Kind ab. Dem alten Vater zogen sie die Stiefel aus, der Frau entbanden sie ein Bündel und der auffallend schönen Tochter der beiden hatte einer gerade das bisschen Schmuck vom Hals gerissen. Nein, Väterchen, Soldaten! Lass die Frau! Pierre befand sich in einem wahren Taumel der Wut, der ihn alles vergessen machte und seine Kräfte verzehnfachte. Er stürzte sich auf den Soldaten ohne Stiefel und ehe dieser Zeit gab, hatte sein Seitengewehr zu ziehen, hatte er ihn bereits zu Boden geworfen und trommelte mit den Fäusten auf ihn los. Doch im selben Augenblick kam eine reitende Patrouille französischer Ulanen in die Ecke. Sie ritten im Trab auf Pierre und den Franzosen zu und umringten die beiden. Laissez aller! Von allem, was weiter geschah, wusste Pierre nichts mehr. Er erinnerte sich später nur, dass er niedergeschlagen und gefesselt wurde und dass man seine Kleider durchsuchte. Er hat einen Dolch, mon lieutenant! Er kommt mir ganz wie ein Brandstifter vor. Marschall! Eine echte Menge hatte sich versammelt. In Pierres Nähe stand das pockelnarbige alte Weib, dem er das gerettete kleine Mädchen auf den Arm gegeben hatte. Und als der Trupp in Bewegung setzte, lief diese mit. Wohin führen Sie dich denn, mein Täubchen? Was soll ich mit dir machen, wenn ich Ihre Mutter noch nicht finde? Die Patrouille durchschritt noch einige andere Straßen und fing dabei noch etwa 5 der Brandstiftung verdächtige Russen ab. Doch von allen diesen unsicheren Kunden kam ihnen Pierre am verdächtigsten vor. Als man sie alle für die Nacht in der Hauptwache untergebracht hatte, wurde Pierre unter strenger Bewachung gesondert eingesperrt. Den hier links raus und du bleibst die ganze Nacht bei ihm. Draußen fraß sich der Brand Straße um Straße weiter. Vor einer Woche haben wir berichtet, wie Kutusow, der russische Oberbefehlshaber, Moskau hatte räumen müssen, wie Napoleon einzog und die meisten Einwohner flüchteten. Unter ihnen die Rostovs mit dem schwer verwundeten Fürsten Andrei in Nataschas aufopfernder Pflege. Wie Moskau brannte, haben wir gehört, und von Pierre Besuchows Verhaftung als vermeintlicher Brandstifter. Die Nachricht von der Eroberung Moskaus durch die Franzosen trifft den Zaren, den Kutusows Meldungen vom Siege bei Borodino zuversichtlich gestimmt hatten, gänzlich unvorbereitet und darum umso bestürzender. Fürst Kutusow, seit dem 29. August bin ich ohne Nachricht von Ihnen. Inzwischen erhielt ich vom Stadtkommandanten von Moskau die traurige Kunde vom 1. September. Dass Sie sich entschlossen haben, mit der Armee Moskau zu verlassen. Sie können sich die Wirkung vorstellen, die diese Nachricht auf mich ausübte. Und Ihr Schweigen vergrößert nur noch mein Staunen. Ich sende Ihnen mit Gegenwärtigem den Generaladjutanten Fürsten Wolgonski, um von Ihnen zu erfahren, in welchem Zustand sich die Armee befindet. Und welche Gründe Sie zu diesem so furchtbaren Entschluss gezwungen haben. Ich will Ihnen keine Vorwürfe machen. Aber die Nachwelt wird Sie streng beurteilen. 9 Tage nach Moskaus Preisgabe kam ein Abgesandter Kutusows mit der offiziellen Nachricht nach Petersburg. Dieser Gesandte war der Franzose Michaud, der nicht Russisch verstand, aber Russisch fühlte und dachte. Je suis russe, de cœur et d'âme. Der Zar empfing den Gesandten sogleich in seinem Arbeitszimmer. Sie bringen eine traurige Nachricht, Oberst. Bien triste, sire. Moskau musste übergeben werden. Hat man meine alte Hauptstadt wirklich ohne Schwertstreich hingegeben. Ehrerbietig meldete Michaud, was ihm Kutusow zu berichten aufgetragen hatte. Siehe, eine Schlacht vor Moskau war nicht möglich. Und es blieb nur eine Wahl. Entweder die Armee und Moskau zu verlieren oder Moskau allein. Und demnach hat der Durchlauchtige das Zweite wählen. War der Feind schon in der Stadt eingezogen? Ja, Majestät. Aber die Stadt ist jetzt nichts mehr als Schutt und Asche. Als ich sie verließ, stand sie in hellen Flammen. Moskau. Moskau in Schutt und Asche. Doch sagen Sie mir, Michaud, Wie haben Sie die Armee verlassen, die so mit ansehen musste, wie man meine alte Hauptstadt ohne das Schwert zu ziehen preisgegeben hat? Ist Ihnen dadurch nicht aller Mut gesunken? Majestät, erlauben Sie mir, als ehrlicher Soldat frei von der Leber wegzureden? Das verlange ich immer, Oberst. Verheimlichen Sie mir nichts. Ich will unbedingt wissen, wie es steht. Majestät. Majestät, ich habe die ganze Armee ohne Ausnahme, vom obersten Heerführer bis zum letzten Soldaten, in einer entsetzlichen, besorgniserregenden Furcht zurückgelassen. Wie meinen Sie das? Meine Russen sollten sich durch dieses Unglück niederbeugen lassen? Niemals. Majestät, in der entsetzlichen Furcht nämlich, Euer Majestät könnten sich in der Güte Ihres Herzens überreden lassen, Frieden zu schließen. Sie brennen darauf, sich zu schlagen, um Euer Majestät durch Aufopferung Ihres Lebens zu beweisen, wie ergeben Sie Ihnen sind. Sie beruhigen mich, Oberst. Kehren Sie zur Armee zurück. Sagen Sie meinen tapferen Soldaten und allen treuen Untertanen, überall, wo Sie hinkommen, wenn ich keinen Soldaten mehr haben sollte, werde ich mich selber an die Spitze meines treuen Adels und meiner braven Bauern stellen. Sollte es aber auf den ehernen Tafeln der göttlichen Vorsehung geschrieben stehen, dass meine Dynastie aufhören soll, auf dem Thron meiner Väter zu herrschen, dann werde ich lieber, wenn alle in meiner Macht stehenden Mittel erschöpft sind, mit dem letzten meiner Bauern Kartoffeln essen, als dass ich die Schmach meines Vaterlandes und meines treuen Volkes unterzeichnen werde. Der Zar wandte sich ab und schritt tiefer in sein Arbeitszimmer hinein, als wolle er vor Micho die Tränen, die ihm in die Augen traten, verbergen. Dort blieb er eine Weile stehen, kehrte dann mit großen Schritten zu Micho zurück und fasste mit kräftigem Druck dessen Arm. Oberst Micho, vergessen Sie nicht, was ich Ihnen jetzt sage. Vielleicht erinnern wir uns später noch einmal mit Freuden daran. Napoleon oder ich, beide zusammen können wir nicht herrschen. Ich habe ihn jetzt kennengelernt. Er wird mich nicht noch einmal täuschen. Siehe, Euer Majestät besiegeln in diesem Augenblick den Ruhm des russischen Volkes und das Heil ganz Europas. Der Zar entließ Micho durch ein Neigen des Kopfes. Einige Tage vor der Schlacht der Borodino schon hatte Nikolai Rostow das Glück gehabt, von der Front abkommandiert und zum Remontekauf nach Woronesch in Marsch gesetzt zu werden. In heiterster Gemütsstimmung kam Nikolai nachts im Gasthaus an und bestellte sich ein heißes Bad. Alles, was er so lange an der Front hatte entbehren müssen. Ja. Frische Wäsche. Am nächsten Abend schon meldete er sich zu einer kleinen Abendgesellschaft bei seiner Tante, der Frau des Gouverneurs. Anna Ignatjewna möchte dich gerne sprechen, Nikolai. Sie sprach die Worte Anna Ignatjewna so aus, dass Nikolai sofort begriff, das müsse eine sehr angesehene Dame sein. Komm, Nikolai. Sofort. Ich komme, Madame. Aber wer ist denn Anna Ignatjewna? Sie hat nur ihre Nichte von dir gehört. Na? Wie du sie gerettet hast, da rätst du es nur. Oh je, wie viele habe ich gerettet? Ihre Nichte ist die Prinzessin Bolkonskaja, Prinzessin Maria. Sie ist hier in Woronesch bei ihrer Tante. Oh, wie er rot wird. Ist da etwa... Aber ich bitte dich, Madame. Schon gut. Oh, du schwere Löte. Die Herzlichkeit der Gouverneursfrau macht es Nikolai leicht, ihr sein ganzes Herz zu öffnen, was er zu Hause doch nie hatte tun können. Kennen Sie meine Cousine Sonja? Ich liebe sie. Bin mit ihr versprochen. Und werde sie auch heiraten. Und sehen Sie, deshalb kann von alledem für mich gar keine Rede sein. Oh, cher, wie stellst du dir das vor? Sonja hat doch nichts. Und du sagst doch selber, dass die Vermögensverhältnisse deines Vaters nicht gerade die besten sind. Und deine Mama? Das wäre ihr Tod. Nein, nein, nein. Wenn Sonja wirklich ein Mädchen von Herz ist, was für ein Leben würde das für sie sein? Die Mutter in Verzweiflung, das Vermögen in Verfall? Nein. Nein, das müsst ihr beide, du und Sonja, doch einsehen. Und doch, ma tante, es kann nicht sein. Nikolai gestand seiner Tante auch, dass ihm Prinzessin Maria seit jener Begegnung nicht aus dem Kopf gekommen, wie er aber gar nicht glauben könne, dass sie ihn jetzt, da sie in Trauer um ihren Vater sei. Meinst du denn, ich will dich von heute auf morgen verheiraten? Il y a maniere, maniere. Was für eine vorzügliche Ehestifterin Sie sind, ma tante. Am Abend nach der Abendgesellschaft ging die Gouverneursfrau zu Anna Ignatjewna, Prinzessin Marias Tante, und besprach mit ihr ihre Pläne. Man sollte den jungen Leuten Gelegenheit geben, sich kennenzulernen. Ja, das sollte man. An eine formelle Verlobung ist natürlich noch nicht zu denken. Einverstanden. Gehen Sie zu Maria, meine Liebe, und sprechen Sie mit ihr über Rostow. Das wird ihr Freude machen, der Armen. Doch Prinzessin Maria freute sich nicht, sondern empfand eher ein quälendes Gefühl. Ihre innere Zufriedenheit war dahin. Und wieder standen Wünsche, Zweifel, Vorwürfe und Hoffnungen in ihrer Seele auf. Aber wie kann er mich denn überhaupt gern haben? Während der beiden Tage, die zwischen dieser Mitteilung und Rostows Besuch lagen, zerbrach sich Prinzessin Maria ununterbrochen den Kopf, wie sie sich gegen Rostow verhalten soll. Ich werde ihn gar nicht empfangen. Ich bin doch in Trauer. Und wenn sie sich dann wieder vornahm, zu ihm in den Salon hineinzugehen... Schließlich hat er so viel für mich getan. ...überlegte sie sich alle Worte, die er zu ihr und sie zu ihm sagen werde. Doch alle diese Worte erschienen ihr bald unverdient kalt, bald zu vielsagend. Doch was sie mehr als alles fürchtete, war die Verlegenheit, die, wie sie fühlte, sie übermannen und verraten müsse, sobald sie ihn sehen werde. Aber als dann am Sonntag nach der Messe der Diener im Salon den Grafen Rostow anmeldete, Graf Rostow bittet, einen Besuch abstatten zu dürfen, zeigte sich Prinzessin Maria durchaus nicht verlegen. Nur eine leichte Röte trat auf ihre Wangen und ihre Augen strahlten in einem neuen, leuchtenden Glanz. Ich lasse bitten. Als Rostow ins Zimmer trat, senkte Prinzessin Maria für einen Augenblick den Kopf. Dann aber hob sie ihn wieder und begegnete seinen Blicken mit freudigem Lächeln. Seien Sie mir willkommen, Graf. Was für eine Freude, dass Sie mich besuchen. Mademoiselle Bourienne, die gerade im Salon war, blickte Prinzessin Maria mit staunender Bewunderung an. Le Noir, das Schwarze steht dir so gut. Elle est vraiment si jolie. Ravissant. Von dem Augenblick an, wo Maria das hübsche, geliebte Gesicht Nikolais wiedergesehen hatte, war eine neue Lebenskraft über sie gekommen. Ihre Unterhaltung war höchst einfach und unbedeutend. Sie sprachen vom Krieg. Ja, wir haben viel durchgemacht. Wobei sie unwillkürlich wie alle ihre Leiden bei diesem Ereignis übertrieben, sprachen von ihrem letzten Zusammensein. Und wenn Sie damals nicht gewesen wären... Hier bemühte sich Nikolai, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Und jetzt treffen wir uns in Voronezh. So ein Zufall. Aber ohne die gute Gouverneursfrau hätte ich nie erfahren, dass Sie hier sind, Prinzessin. Als während der kurzen Zeit des Besuches einmal für einen Augenblick eine Pause eintrat, nahm Nikolai seine Zuflucht zu dem kleinen Sohn des Fürsten Andrei. Willst du denn auch einmal Soldat werden, Nikolenka? Ich werde Husar und dann will ich ein Regiment haben wie Papa. Er nahm den Kleinen auf den Arm, schwenkte ihn hin und her und sah dabei Prinzessin Maria an. Ihr gerührter, glücklicher und schüchterner Blick folgte dem geliebten Knaben auf den Armen des geliebten Mannes. Nikolai bemerkte diesen Blick, wurde, als verstünde er dessen Bedeutung vor Freude, rot und küsste den Kleinen gutmütig heiter. Nun lauf schon spielen. Prinzessin Maria ging wegen der Trauer nicht aus und Nikolai hielt es nicht für passend, öfter zu ihr zu kommen. Aber die Gouverneursfrau setzte trotzdem ihre Werbetätigkeit fort. Die Nachricht von der Schlacht bei Borodino und die furchtbare Kunde von der Preisgabe Moskaus trafen erst Mitte September in Voronezh ein. Prinzessin Maria hatte auch von der Verwundung ihres Bruders nur durch die Zeitungen gehört und keine bestimmten Nachrichten über ihn erhalten können und schickte sich deshalb an, wie Nikolai gehört hatte, er selber sah sie ja nicht, ihren Bruder zu suchen. Einige Tage vor Rostows Abreise aus Voronezh sollte im Dom ein Dankgebet für den vermeintlichen Sieg bei Borodino verlesen werden und Nikolai begab sich zur Messe dorthin. Als die kirchliche Feier zu Ende war, rief ihn die Frau des Gouverneurs zu sich heran. Hast du die Prinzessin gesehen? Maria? Wo? Da drüben, in der zweiten Reihe. Nikolai erkannte sogleich Prinzessin Maria. Weniger an ihrem Profil, das unter dem Hut hervorschaute, als an einem Gefühl der Rücksicht, der Bangigkeit und des Mitleids, das sich bei ihrem Anblick seiner bemächtigte. Prinzessin Maria war offenbar ganz in ihre Gedanken versunken und nahm, ehe sie die Kirche verließ, die letzten Bekreuzigungen vor. Nikolai fragte sich nicht lange, ob es gut und passend sei oder nicht, wenn er sie hier in der Kirche anrede, sondern trat auf sie zu. Ich habe von Ihrem Kummer gehört, Prinzessin, und fühle von ganzer Seele mit Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich wollte Ihnen nur das eine sagen, Prinzessin. Wenn Fürst André wirklich nicht mehr am Leben wäre, müsste das, da er ja Regimentskommandeur ist, sogleich durch die Zeitung bekannt gegeben worden sein. Und ich kenne so viele Fälle, dass Wunden von Granatsplittern entweder gleich tödlich oder im Gegenteil sehr leicht gewesen sind. Wir müssen das Beste hoffen. Und ich bin überzeugt. Ja, das wäre auch zu entsetzlich. Am Abend dieses Tages ging Nikolai nicht in Gesellschaft, sondern blieb im Gasthof, um mit den Abrechnungen für die Pferdehändler fertig zu werden. Doch es fiel ihm schwer, sich auf diese Arbeit zu konzentrieren. Seine Gedanken gingen zu Prinzessin Maria und ihm war traurig zumute. Gott, warum bin ich nicht frei? Und ich liebe Sonja nicht einmal. Ich liebe sie nicht so, wie man lieben muss. Mein Gott. Dann löse mich aus dieser furchtbaren Lage, aus der ich keinen Ausweg weiß. Gnädiger Herr! Schatzkopf! Was kommst du hier hereingepoltert, weil ich dich gerufen habe? Vom Gouverneur. Ein Kurier ist gekommen mit Briefen für Sie. Schön. Danke. Du kannst gehen. Nikolai nahm ihm zwei Briefe ab. Der eine war von seiner Mutter, der andere war von Sonja. Er erkannte sie an der Schrift. Und er brach zuerst Sonjas Brief. Er hatte noch nicht die ersten Zeilen gelesen, als sein Gesicht plötzlich blass wurde. Das kann doch nicht sein. Er war nicht imstande, ruhig sitzen zu bleiben und ging mit den Briefen in der Hand im Zimmer auf und ab und las sie. Er überflog den Brief. Das kann nicht sein. Las ihn dann noch einmal und noch ein anderes Mal, zuckte die Achseln, breitete die Arme auseinander und blieb mit offenem Mund mitten im Zimmer stehen. Das kann nicht sein. Seine Bitten waren in Erfüllung gegangen. Aber Nikolai war darüber so verwundert und glaubte gerade diese schnelle Erfüllung seines Wunsches beweise, dass dies nicht von Gott komme, den er darum gebeten hatte, sondern ein gewöhnlicher Zufall sei. Die unlösbar scheinenden Bande, die Rostows Freiheit gefesselt hatten, wurden durch diesen unerwarteten Brief Sonjas gelöst, der, wie Nikolai glaubte, durch nichts hervorgerufen war. Sie schrieb, dass die letzten unglücklichen Ereignisse, wobei die Rostows doch fast ihr ganzes Vermögen in Moskau eingebüßt hätten, dann der wiederholt ausgesprochene Wunsch der Gräfin, Nikolai möchte die Prinzessin Maria heiraten, und auch sein Schweigen und seine Kälte in letzter Zeit sie zu dem Entschluss getrieben hätten, ihn seines Versprechens zu entbinden und ihm seine volle Freiheit wiederzugeben. Mir würde der Gedanke das Herz abdrücken, dass ich die Quelle des Kummers und der Zwietracht für eine Familie werden könne, die mich mit Wohltaten überhäuft hat. Und meine Liebe hat nur das eine Ziel, die glücklich zu machen, die ich liebe. Darum flehe ich Sie an, Nikola. Betrachten Sie sich als frei. Und seien Sie überzeugt, dass Sie trotz alledem niemand stärker lieben kann, als Ihre Sonja. Der andere Brief war von der Gräfin. Sie schilderte darin ihre letzten Tage in Moskau, die Abreise, den Brand. Und unter anderem schrieb sie... Unter der Zahl der Verwundeten, die mit uns zusammenfahren, befindet sich auch Fürst André. Fürst André? Sein Zustand ist sehr gefährlich. Aber der Arzt meint, dass doch jetzt mehr Hoffnung sei. Sonja und Natascha sind wie Krankenpflegerinnen um ihn bemüht. Mit diesem Brief ging Nikolai am nächsten Tag zur Prinzessin Maria. Weder er noch sie sagten ein Wort darüber, was diese Worte... Natascha ist um ihn bemüht? ...bedeuten könnten. Aber durch diesen Brief war Nikolai der Prinzessin mit einem Mal viel näher und fast in ein verwandtschaftliches Verhältnis zu ihr getreten. Leben Sie wohl, Prinzessin. Am nächsten Tag verabschiedete er sich von Maria, die nach Jaroslaw zu den Rostows fuhr, und reiste selber ein paar Tage später zu seinem Regiment ab. Pierre Besuchow war in Moskau nach seiner Verhaftung von einem Gefängnis ins andere gestoßen und mehreren Verhören unterzogen worden. Wo waren Sie am 31. August? Pierre wusste, dass er sich ganz in der Gewalt dieser Menschen befand. Können Sie das beweisen? Und dass das einzige Ziel des Gerichtshofes darin bestand, ihn zu verurteilen. Wo waren Sie am 1. September? Wozu also alle Fragen? Es lag ja klar auf der Hand, dass alle Antworten zu einer Verurteilung führen mussten. Ihr Name? Meinen Namen kann ich nicht sagen. Schlimm, sehr schlimm für Sie. Was taten Sie, als Sie gefangen genommen wurden? Ich hatte ein Kind aus den Flammen geholt. Das gehört nicht zur Sache. Am 8. September kam ein Offizier in den Schuppen. Semjonev, Karatov, Sybowski. Und rief alle dort gefangenen Russen mit Namen auf. Et c'est lui qui n'avoue pas son nom. Und der seinen Namen nicht verraten will. Damit war Pierre gemeint. Mont-Saint-Jean, ziehen Sie die Leute anständig an und führen Sie sie persönlich vor den Marschall. Der Marschall Davoust, ein wegen seiner Grausamkeit berüchtigter Mensch, residierte im Haus des Fürsten Schtscherbatow, wo Pierre früher oft verkehrt hatte. Er wurde in ein langes, niederes Arbeitszimmer geführt, an dessen Tür ein Adjutant stand. Davoust, mit der Brille auf der Nase, saß am anderen Ende des Zimmers an einem Tisch. Pierre trat nah an ihn heran. Davoust blickte nicht auf. Er war sichtlich damit beschäftigt, sich über ein Schriftstück, das vor ihm lag, klar zu werden. Wer sind Sie? Pierre gab keine Antwort. Das zu wiederholen, was er beim ersten Verhör angegeben hatte, konnte er sich nicht entschließen. Doch seinen Namen und Stand zu nennen, war nicht nur beschämend, sondern auch gefährlich. Aber noch ehe Pierre Zeit gehabt hatte, einen Entschluss zu fassen, hob Davoust den Kopf, schob die Brille auf die Stirn und kniff die Augen zusammen. Ich kenne diesen Menschen. Mon General, Sie können mich gar nicht kennen. Ich habe Sie nie gesehen. Es ist ein russischer Spion. Non, Monseigneur. Non, Monseigneur. Sie können mich gar nicht kennen. Ich bin Landsturmoffizier und habe Moskau nicht verlassen. Ihr Name? Besuchow. Wer beweist mir, dass Sie die Wahrheit sagen? Monseigneur. Davoust hob die Augen und blickte Pierre aufmerksam an. Einige Sekunden sahen sie einander an. Und dieser Blick war Pierres Rettung. Dieser Blick knüpfte trotz Krieg und Gericht zwischen diesen beiden Männern menschliche Beziehungen. Beide durchlebten in diesem Augenblick unklar eine lange Reihe von Empfindungen und wurden sich bewusst, dass sie beide Menschen, Brüder waren. Wie können Sie mir beweisen, dass das, was Sie sagen, wahr ist? Erkundigen Sie sich bei Kapitän Rombal vom 8. Regiment. Sie sind nicht der, für den Sie sich ausgeben. Monseigneur, je vous jure. In diesem Augenblick trat ein Adjutant ein und meldete Davoust irgendetwas. Mon General, die Weine sind hier. Bei der Nachricht, die der Adjutant ihm überbrachte, fing Davoust plötzlich an zu strahlen und knöpfte sich den Uniformrock zu. Pierre hatte er offenbar ganz vergessen. Mon General, was soll mit dem Gefangenen? Na, abführen, abführen. Pierre wusste nicht, wie lange und wohin er ging. In einem Zustand völliger Geistesabwesenheit und Abstumpfung bewegte er, ohne etwas um sich herum zu sehen, ebenso wie die anderen die Füße und blieb ebenso stehen, wenn alle anderen stehen blieben. Wer hatte ihn denn eigentlich zum Tode verurteilt? Noch einen Augenblick und Davoust hätte eingesehen, dass sie ein Unrecht begingen. Aber diesen Augenblick hatte der eintretende Adjutant verhindert. Auch dieser Adjutant wollte offenbar nichts Böses. Er hätte ebenso auch nicht eintreten können. Wer war es also, der ihn bestrafte, tötete, seines Lebens beraubte, seines Lebens mit allen seinen Erinnerungen, seinem Streben, seinen Hoffnungen und Grübeleien? Wer ist das? Und Pierre fühlte, dass es niemand war. Es war die Ordnung. Das Zusammentreffen von Umständen. Vor dem Haus des Fürsten Schtscherbatow wurden die Gefangenen bis zu einem Platz geführt, wo ein Pfahl errichtet war. Hinter dem Pfahl war die Erde zu einer großen Grube frisch ausgegraben und um die Grube und um den Pfahl herum stand eine vielköpfige Menschenmenge. Rechts und links vom Pfahl standen in Reihe und Glied französische Soldaten in blauen Uniformen mit roten Achselstücken, Stiefeletten und Tschakos. Demjuniev, Karatow, Zybowski. Man stellte die Delinquenten in der bestimmten Reihenfolge, wie sie in der Liste standen, auf. Pierre war der Sechste und führte sie bis an den Pfahl. Plötzlich ertönten auf beiden Seiten Trommelwirbel. Und Pierre fühlte, wie dieser Klang seine Seele in Stücke riss. Er hatte nur noch den einen Wunsch, dass das Schreckliche, das geschehen musste, recht bald geschehen möchte. Er sah sich nach seinen Leidensgenossen um und betrachtete sie. Die beiden ersten in der Reihe waren Zuchthäusler mit geschorenen Köpfen. Der eine groß und hager, der andere ein schwarzer, struppiger, muskulöser Mensch mit breit gedrückter Nase. Der dritte ein Hausmeister von etwa 45 Jahren. Der vierte ein Bauer, ein sehr schöner Mann mit schwarzen Augen. Der fünfte war ein Fabrikarbeiter, ein magerer, gelber Bursche von 18 Jahren im Arbeitskittel. Attention! Die Franzosen berieten, wie man die Gefangenen erschießen solle. Un ou deux à la fois. Deux à la fois, vite alors. Aber sie beeilten sich nicht so, wie man es tut, um ein allen verständliches Werk zu vollbringen, sondern so, wie man hastet, um eine unangenehme, unbegreifliche, aber nicht zu umgehende Sache zu Ende zu führen. Darauf traten zwei Paar Franzosen auf die Delinquenten zu und ergriffen die beiden Zuchthäusler, die als Erste in der Reihe standen. Die Zuchthäusler schritten auf den Pfahl zu, blieben dann stehen und schauten sich, während man die Säcke herbeibrachte, nach den Soldaten um, wie angeschossenes Wild den herannahenden Jäger anblickt. Der eine bekreuzigte sich ununterbrochen, Der andere kratzte sich den Rücken und bewegte die Lippen, was wie ein Lächeln aussah. Die Soldaten fingen mit eiligen Händen an, ihnen die Augen zu verbinden, die Säcke über den Kopf zu ziehen und sie an den Pfahl zu fesseln. Tirailleurs du 86e, en avant! 12 Schützen, das Gewehr in der Hand, traten mit gemessenen, festen Schritten aus den Reihen vor und machten 8 Schritt vom Pfahl entfernt Halt. Halte! Pierre wandte sich ab, um das nicht zu sehen, was nun kam. Feuer! Plötzlich ertönte ein Krachen und Dröhnen, das Pierre lauter erschien als der furchtbarste Donner. Er sah sich um. Alles war in Rauch gehüllt. Und die Franzosen machten sich mit bleichen Gesichtern und zitternden Händen an der Grube zu schaffen. Die beiden Nächsten wurden vorgeführt. Avant! Avant! Mit denselben Blicken sahen sich diese zwei um, flehten schweigend und nur mit den Augen vergeblich um Schutz und begriffen und glaubten offenbar noch nicht, was kommen sollte. Sie konnten es nicht glauben, weil nur sie wussten, was ihnen das Leben war und konnten deshalb auch weder begreifen noch für möglich halten, dass man es ihnen nehmen könne. Fall! Pierre wollte nicht hinsehen und wandte sich wieder ab. Abermals schlug ein furchtbares Krachen in sein Ohr. Und gleichzeitig erblickte er wieder Rauchwolken und Blut und die bleichen, entsetzten Gesichter der Franzosen, die wieder am Pfahl etwas taten und einander mit zitternden Händen stießen. Avant! Der Fünfte, der neben Pierre gestanden hatte, wurde allein vorgeführt. Pierre verstand nicht, dass er gerettet war. Dass er und die übrigen nur hierher geführt worden waren, um der Todesstrafe beizuwohnen. Mit immer größer werdendem Entsetzen blickte er, ohne Freude oder Beruhigung zu empfinden, auf das, was geschah. Der Fünfte war der Fabrikarbeiter im Arbeitskittel. Als man ihn anfasste, sprang er vor Entsetzen zurück und klammerte sich an Pierre. Pierre erbebte und machte sich von ihm los. Der Arbeiter war nicht imstande zu gehen. Sie packten ihn unter den Armen und schleppten ihn hin, wobei er irgendetwas schrie. Nicht sterben! Nicht sterben! Ich will nicht! Als man ihn bis zum Pfahl geschafft hatte, wurde er auf einmal still. Er schien plötzlich etwas zu begreifen. Ob er nun einsah, dass sein Schreien umsonst war oder es für unmöglich hielt, dass diese Menschen ihn töteten, genug er stand ruhig am Pfahl, wartete, dass man ihm wie den anderen die Augen verbinde und schaute sich wie ein angeschossenes Wild mit glänzenden Augen um. Als ihm die Augen verbunden wurden, brachte er selbst den Knoten am Hinterkopf in Ordnung, weil er ihn drückte. Pierre wandte kein Auge von ihm und es entging ihm nicht die geringste seiner Bewegungen. Jetzt musste das Kommando ertönen und nach dem Kommando die Schüsse aus 8 Gewehren knattern. Aber so sehr sich Pierre dann auch daran zu erinnern bemühte, er hatte nicht das leiseste Geräusch von Schüssen vernommen. Er sah nur, wie der Fabrikarbeiter plötzlich aus irgendeinem Grund über die Stricke hinsank, wie sich an 2 Stellen Blut zeigte, wie die Stricke unter der Last des herabhängenden Körpers locker wurden und der Fabrikarbeiter mit unnatürlich vorgeneigtem Kopf und zusammengeknickten Beinen kauernd zu Boden sank. Pierre lief auf den Pfahl zu, niemand hielt ihn zurück. Erschrockene, bleiche Soldaten machten sich, um den Erschossenen zu schaffen. Ungeschickt und hastig schleppten sie ihn hinter den Pfahl und stießen ihn in die Grube. Alle schienen sich ohne Zweifel bewusst zu sein, dass sie Verbrecher waren, die so schnell wie möglich die Spuren ihrer Untat tilgen mussten. Das wird sie lehren, was Brandstiften heißt. Pierre sah sich nach dem Sprecher um und sah, dass dies ein Soldat war, der sich über das Geschehene irgendwie trösten wollte, es aber doch nicht fertig brachte. Nach der Hinrichtung wurde Pierre von den übrigen Gefangenen getrennt und allein in einer zerstörten, schmutzigen Kirche untergebracht. Gegen Abend kam der wachthabende Unteroffizier mit 2 Soldaten. Bischof, Vigny, Sie sind begnadigt! Ohne zu begreifen, was man zu ihm sagte, stand Pierre auf und ging mit den Soldaten hinaus. Sie brachten ihn zu einem der hölzernen Schuppen, die sie oberhalb des Feldes aus angekohlten Brettern, Balken und Pfosten errichten hatten. Hier hinein, zu den Kriegsgefangenen! Um ihn herum in der Dunkelheit standen viele Menschen, die sich offenbar für irgendetwas an ihm sehr interessierten. Stumm und unbeweglich saß Pierre auf dem Stroh an der Wand und schloss bald die Augen, bald schlug er sie wieder auf. Aber sobald er die Augen schloss, sah er immer wieder das furchtbare Gesicht des Fabrikarbeiters vor sich und die in ihrer Unruhe noch furchtbareren Gesichter seiner unfreiwilligen Mörder. Und so schlug er wieder die Augen auf und starrte verständnislos in die Dunkelheit. Neben ihm saß zusammengekauert ein kleiner Mensch, dessen Anwesenheit Pierre zunächst durch den starken Schweißgeruch wahrgenommen hatte, den jener bei jeder Bewegung ausströmte. Sie haben wohl viel Schlimmes mit ansehen müssen, Herr, was? Es lag ein so freundlicher, schlichter Ausdruck in seiner singenden Stimme, dass Pierre ihm antworten wollte. Aber sein Unterkiefer zitterte und er fühlte, dass ihm die Tränen kamen. Ei, mein Falke, lass doch den Kopf nicht hängen. Nur nicht den Kopf hängen lassen, Freundchen. Das Leid ist kurz, das Leben lang, so ist es doch, mein Lieber. Und hier, Gott sei Dank, tut uns keiner was. Auch unter Ihnen gibt es gute und schlechte Menschen. Er hatte sich mit einer gewandten Bewegung auf die Knie gehockt, stand auf und ging hüstelnd weg. Sieh mal an, Schelm, da bist du ja. Na, schon gut. Und der Soldat stieß sein kleines Hündchen zurück, das an ihm in die Höhe sprang, kehrte auf seinen Platz zurück und setzte sich wieder hin. In der Hand hielt er etwas, das in einen Lappen eingewickelt war. Hier, essen Sie, Herr. Er wickelte den Lappen auf und reichte Pierre einige gebratene Kartoffeln. Die Kartoffeln sind ausgezeichnet, aber so musst du sie essen. Er zog sein Taschenmesser hervor, schnitt auf der Handfläche die Kartoffeln in drei gleiche Teile, schüttete aus dem Lappen Salz darauf, gab dem Hund ein Stück und reichte auch Pierre ein Teil. Bist du schon lange hier? Vorigen Sonntag haben sie mich aus dem Lazarett in Moskau rausgeschleppt. Grämst du dich sehr, dass du hier bist? Wie sollte ich mich nicht grämen, Kamerad? Ich heiße Platon Karatajew. Beim Militär nannten sie mich den Falken. Wie sollte ich mich nicht grämen? Moskau ist doch die Mutter unserer Städte. Aber der Wurm zernagt den Kohl und stirbt doch früher als der. So pflegten schon unsere Väter zu sagen. Wie? Was hast du gesagt? Ich meinte, der Mensch denkt, Gott lenkt. Sie haben wohl gar ein Erbgut, Herr. Dein eigenes Haus und deine Frau. Leben denn die alten Eltern noch? Er war sichtlich bekümmert, dass Pierre keine Eltern, vor allem keine Mutter mehr hatte. Die Frau zum Rate, die Schwiegermutter zur Parade. Doch das Herz, liebste aller Werts, das ist und bleibt das Mutterherz. Haben Sie denn auch Kinder? Pierres Kopfschütteln bekümmerte ihn offenbar abermals, aber er fügte schnell hinzu. Ach was, ihr seid ja noch junge Leute. Da wird euch Gott schon noch welche schenken. Nur immer hübsch in Frieden leben. Jetzt ist doch alles einerlei. Ja, mein Lieber, für Bettelstab und Kerkergrab es noch niemals ein Heilkraut gab. Siehst du, mein lieber Freund. Und Platon Karatajew erzählt eine lange Geschichte, wie er einmal beim Holzholen in einen fremden Wald geraten und dem Aufseher in die Hände gefallen sei und wie man ihn dann ausgepeitscht, vor Gericht gestellt und unter die Soldaten gesteckt habe. Ja, mein lieber Freund, das Schicksal sucht sich schon immer den richtigen Kopf zum Abhauen. Wir aber bekritteln immer nur alles. Das ist nicht gut und jenes nicht schön. Mit unserem Glück, Freundchen, ist es wie mit dem Fischnetz im Wasser. Schleppt man's hinter sich her, scheint's aufgebauscht und schwer. Ziehst du's raus, kommt nicht viel heraus, so ist es. Ich denke, wir sollten jetzt schlafen. Herr Gott, Jesus Christus, heiliger Nikola, Frola und Lavra. Jesus Christus, erbarme dich unser und sei uns gnädig. So. Lass, lieber Gott, mich schlafen jetzt wie tot und morgen sein wie frisch gebackenes Brot. Was war das für ein Gebet, das du eben gesprochen hast? Was ich gesprochen habe? Ich habe gebetet. Betest du denn nicht? Doch. Ich bete auch. Aber du sagtest doch Frola und Lavra. Ja, heute ist doch der Tag der Pferde. Auch für sein Vieh muss man ein Herz haben. Sieh mal an, Schell. Ist doch schön warm hier, kleine Hundeseele. Dann drehte er sich wieder um und war sogleich eingeschlafen. Draußen in der Ferne hörte man irgendwo weinen und schreien. Und durch die Ritzen des Holzschuppens leuchtete der Feuerschein. Aber in der Baracke war es still und finster. Pierre konnte lange nicht einschlafen und lag mit offenen Augen in der Dunkelheit, lauschte auf das gleichmäßige Schnarchen Platons und fühlte, wie die vorher zerstörte Welt jetzt in neuer Schönheit und auf neuer, unerschütterlicher Grundlage in seiner Seele erstand. Nachdem Prinzessin Maria von Nikolai die Nachricht erhalten hatte, dass sich ihr Bruder mit den Rostovs in Jaroslaw befinde, Gott, ich danke dir, traf sie sogleich alle Vorbereitungen zur Reise. Nun, Jascha, die Koffer. Mit ihr zusammen fuhren Mademoiselle Bourienne, Nikoluschka mit dem Hauslehrer, ich will in deinem Wagen, Matant, die alte Kinderfrau, drei Zofen, Tichon, ein junger Diener und ein Heiduk, den ihr die Tante mitgegeben hat. Zu ihren Diensten, Prinzessin. Dank ihrer unermüdlichen Energie, die auch die Reisegefährten frisch erhielt, kamen sie nach fast 14 Tagen in die Nähe von Jaroslaw. Ich habe alles erfahren, Prinzessin. Als der Heiduk, den man vorausgeschickt hatte, um in Erfahrung zu bringen, wo die Rostovs Quartier genommen hatten und wie sich Fürst Andrei befinde, am Schlagbaum auf die große einfahrende Kutsche zutrat, erschrak er beim Anblick des entsetzlich bleichen Gesichtes der Prinzessin, das ihm aus dem Kutschfenster entgegenblickte. Die Rostovs wohnen am Markt, im Haus eines Kaufmanns. Es ist nicht weit von hier, gleich an der Wolga. Was macht der Fürst? Seine Durchlaucht wohnen mit ihnen im selben Haus. Wie geht es ihm? Die Leute sagen, es ist immer dasselbe. Was das zu bedeuten hatte, es ist immer dasselbe, wollte Prinzessin Maria nicht fragen. Sie warf nur einen flüchtigen Blick auf den 7-jährigen Nikoluschka, ihr gegenüber saß und sich über die Stadt freute. Sieh nur, die Wolga! Jetzt hielt die schwerfällige Kutsche. Polternd wurde der Tritt herabgeschlagen und der Wagenschlag geöffnet. Auf der Freitreppe standen Leute, Bediente und ein rotbackiges junges Mädchen mit schwarzem Zopf, das, wie es Prinzessin Maria schien, gezwungen lächelte. Es war Sonja. Bitte hier, Prinzess! Und Prinzessin Maria sah sich in einem Vorzimmer einer alten Dame orientalischen Typus gegenüber, die mit gerührtem Gesicht schnell auf sie zukam. Mon enfant. Es war die alte Gräfin. Ich kenne und liebe sie schon seit langem. Trotz ihrer Erregung begriff Maria, dass dies die Gräfin war. Wie soll ich Ihnen nur danken, Gräfin? Und dass sie etwas zu ihr sagen musste. Wie geht es ihm? Der Arzt meint, es sei keine Gefahr mehr. Aber während sie das sagte, schlug die Gräfin seufzend die Augen gen Himmel. Und in dieser Gebärde lag ein Ausdruck, der ihren Worten widersprach. Wo ist er? Kann ich ihn sehen? Sogleich, Prinzessin. Sofort, mein Liebchen. Ach, dies ist wohl sein Söhnchen. Wir bringen alle unter, das Haus ist groß. Ach, was für ein entzückender Knabe. Bonjour, Madame. Die Gräfin führte die Prinzessin in den Salon. Si vous voulez venir avec nous, Mademoiselle. Sonja unterhielt sich mit Mademoiselle Bourienne. Mon Lieutenant. Die alte Dame liebkoste Nikoluschka. Der Graf trat ein und begrüßte die Prinzessin. Seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte er sich außerordentlich verändert. Damals war er ein flotter, lustiger, selbstbewusster alter Herr gewesen. Jetzt erschien er als beklagenswerter, gebrochener alter Mann. Ach, erst vor 14 Tagen haben Sie überhaupt von Fürst Andres Verwundung? Während er sich mit der Prinzessin unterhielt. Es ist ein großes Unglück über uns gekommen. Sah er sich fortwährend um, als wolle er alle fragen, ob das, was er sagt und tat, auch richtig sei. Wir haben in Moskau alles stehen und liegen lassen. Er hatte sichtlich das Bewusstsein seiner Bedeutung verloren und fühlte nun, dass er keinen rechten Platz mehr im Leben hatte. Das ist meine Nichte Sonja. Kennen Sie schon, Prinzessin? Prinzessin Maria ging auf sie zu und küsste sie. Vous êtes bien gentille, Prinzessin. Bemüht, das feindselige Gefühl zu unterdrücken, das sich in ihr gegen dieses Mädchen erheben wollte. Wo ist André? Er ist unten, Natascha ist bei ihm. Wir haben schon hinuntergeschickt. Sind Sie nicht sehr müde, Prinzessin? Der Prinzessin traten Tränen des Unwillens in die Augen. Man soll mich doch zu ihm. Sie wandte sich ab und wollte eben noch einmal die Gräfin fragen, wie sie zu ihm hinkommen könne, als sie leichte, eilige Schritte hörte. Na, endlich, endlich. Die Prinzessin sah sich um und erblickte Natascha, die fast angerannt kam. Dieselbe Natascha, die ihr bei ihrem Besuch damals in Moskau so wenig gefallen hatte. Gottlob, da sind Sie ja. Als sie ins Zimmer gelaufen kam, trug ihr erregtes Gesicht nur den einen Ausdruck grenzenloser Liebe. Zu ihm, zu ihr und allem, was dem geliebten Manne nahestand. Gottlob, Prinzessin, Sie sind da. Kommen Sie, Marie. Natascha sah Maria an und schien Zweifel zu haben, ob sie alles, was sie wusste, sagen soll oder nicht. Aber plötzlich fingen ihre Lippen an zu zittern, hässliche Falten zeigten sich um ihren Mund und sie brach in Schluchzen aus. Aber wie ist denn seine Wunde? Wie ist sein Zustand überhaupt? Sie werden sehen. Sie blieben noch einige Zeit unten neben seinem Zimmer sitzen, um ihre Tränen Herr zu werden und mit ruhigen Gesichtern zu ihm hineinzugehen. Wie ist denn die ganze Krankheit verlaufen? Geht es ihm schon lange so schlecht? Zuerst hat er wegen des dauernden Fiebers und der großen Schmerzen in Gefahr geschwebt. Aber Das ist dann vorübergegangen. Dann hat der Arzt nur eines befürchtet, den Wundbrand. Aber auch diese Gefahr ist vorbei. Als wir hierher gekommen sind, hat dann die Wunde zu eitern angefangen. Aber der Arzt hat gesagt, das könne normal verlaufen. Und dann ist das Fieber wieder eingetreten, doch der Doktor hat gemeint, dieses Fieber sei nicht gefährlich. Aber vor 2 Tagen trat das plötzlich ein. Ich weiß nicht, woher es kam. Aber Sie werden sehen, wie er ist. Er ist wohl ganz schwach, ganz mager geworden. Nein, das ist es nicht. Schlimmer. Sie werden sehen. Ach, Marie. In seinem Schlafrock aus Eichhörnchenpelz lag Andrei auf einem Divan, weich in Kissen gebettet. Er sah mager und blass aus. Andrei! In der einen durchsichtig weißen Hand hielt er sein Taschentuch. Mit der anderen strich er mit einer leisen Bewegung der Finger über seinen jetzt langgewachsenen Schnurrbart. Seine Augen blickten auf die Eintretenden. Ach, Marie. In dem tiefen Blick des Fürsten Andrei, der nicht aus sich heraus, sondern in sich hineinschaute, lag etwas Feindseliges. Er küsste sich mit der Schwester, wie sie das immer zu tun pflegten. Guten Tag. Wie kommst du denn hierher? Hätte er verzweifelt aufgeschrien und gestöhnt, so hätte sich Prinzessin Maria weniger entsetzt als über den Klang dieser Stimme. Und Nikoloschka? Hast du mitgebracht? Es kostete ihn sichtlich Mühe, sich noch einmal dem Leben zuzuwenden. Wie geht es dir jetzt? Darüber musst du den Arzt befragen, meine Liebe. Merci, cher ami, d'être venu. Prinzessin Maria drückte ihm die Hand. Ach, André! Er schwieg. Und auch Prinzessin Maria wusste nicht, was sie sagen sollte. Jetzt verstand sie, was seit 2 Tagen mit ihm geschehen war. Aus seinen Worten, aus dem Ton seiner Stimme und vor allem aus seinem Blick, aus diesem kalten, fast feindseligen Blick, fühlte man die Abkehr von allem Irdischen heraus, die für jeden noch lebenden Menschen so furchtbar ist. Ja, das Schicksal hat uns auf eigenartige Weise wieder zusammengeführt. Natascha pflegt mich immer. Marie ist über Yazan gefahren. Fürst Andrei achtete nicht darauf, dass sie seine Schwester Marie nannte. Doch Natascha selber merkte, dass er die Prinzessin in seiner Gegenwart zum ersten Mal so genannt hatte. Nun? Und was weiter? Man hat ihr erzählt, dass Moskau vollständig niedergebrannt sei und dass... Ja, es soll ganz niedergebrannt sein. Sehr traurig. Du hast den Grafen Nikolai getroffen, Marie. Er hat hierher geschrieben, dass er dich sehr lieb gewonnen hat. Wenn du ihn ebenfalls lieb hast, so wäre es doch gut, wenn ihr euch heiraten würdet. Maria hörte seine Worte. Aber sie hatten für sie keinen anderen Sinn als den, dass sie ihr bewiesen, wie furchtbar ferne jetzt all dem war, was das Leben betraf. Warum von mir reden? Andrei, möchtest du Nikoloschka sehen? Er hat die ganze Zeit immer nach dir gefragt. Fürst Andrei lächelte zum ersten Mal kaum merklich. Aber Prinzessin Maria, die sein Gesicht so gut kannte, begriff mit Entsetzen, dass dies kein Lächeln der Freude noch der Zärtlichkeit für seinen Sohn war, sondern ein feiner, milder Spott darüber, dass sie das ihrer Ansicht nach letzte Mittel anwandte, um seine Teilnahme zu erwecken. Ja, ich freue mich sehr auf Nikoloschka. Ist er gesund? Sei leise. Reg Vater nicht auf. Als man ihm Nikoloschka brachte, er mit erschrockenen Augen den Vater ansah, aber nicht weinte, weil es die anderen auch nicht taten, küsste ihn Fürst Andrei, wusste aber offenbar nicht, was er zu ihm sagen sollte. Es ist besser, geh jetzt wieder. Als Nikoloschka wieder hinausgeführt worden war, Papa sehr krank? Trat Prinzessin Maria noch einmal auf ihren Bruder zu, küsste ihn und konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Weinst du wegen Nikoloschka? Marie, du kennst doch das Evangelium. Was meinst du? Nichts. Hier ist kein Grund zu weinen. Der kleine Sohn des Fürsten André war 7 Jahre alt. Er konnte kaum lesen und wusste noch nichts. Er erlebte noch vieles an diesem Tag, aber er hätte kein besseres, tieferes Verständnis für die ganze Bedeutung der Szene haben können, die er zwischen seinem Vater, zwischen Prinzessin Maria und Natascha mit ansah, als er es jetzt schon besaß. Er hatte alles verstanden, ging ohne zu weinen aus dem Zimmer, trat still auf Natascha zu, die ihm folgte, und sah sie schüchtern mit seinen schönen, nachdenklichen Augen an. Seine hochgezogene rote Oberlippe zuckte. Er lehnte sein Köpfchen an sie und fing an zu weinen. Wein du nur, mein kleiner Liebling. Wein du nur. Andres letzte Tage und Stunden nahmen den gewöhnlichen, schlichten Verlauf. Prinzessin Maria und Natascha, die nicht von seiner Seite wichen, weinten nicht und entsetzten sich nicht, fühlten aber, dass sie nicht mehr ihn selber pflegten. Er war bereits nicht mehr. Er war von ihnen gegangen, sondern nur die nächste Erinnerung an ihn, seinen Körper. Sie sahen, wie er immer tiefer und tiefer, langsam und ruhig vor ihren Augen versank. Man nahm ihm die Beichte ab und reichte ihm das heilige Abendmahl, und alle kamen, um Abschied zu nehmen. Als man ihm Nikolenka brachte, drückte er ihm die Lippen auf die Stirn und wandte sich dann ab. Nicht, weil es ihm zu schwer und zu traurig gewesen wäre, sondern nur, weil er annahm, dass man dies alles von ihm fordere. André, segne deinen Sohn. Er tat, was man von ihm verlangt hatte, und sah sich dann um, als wollte er fragen, ob noch etwas zu tun bliebe. Es ist zu Ende. Natascha trat näher, schaute in die toten Augen und beeilte sich, sie ihm zuzudrücken. Wo ist er hingegangen? Wo ist er jetzt? Als der Leichnam gewaschen und neu bekleidet, eingesargt auf dem Tisch lag, kamen alle herein, um Abschied zu nehmen. Der alte Graf weinte, weil es ihm nun wohl bald selber bevorstand. Vater unser. Vater unser. Natascha und Prinzessin Maria weinten jetzt auch. Aber sie weinten nicht über ihren eigenen Kummer. Heilig werde dein Name. Sie weinten aus andächtiger Rührung. Dein Reich. Wie sie ergriffen hatte, als sie sich des schlichten, erhabenen Mysteriums des Todes bewusst geworden waren, das sich vor ihnen vollzogen hatte. Napoleons Rückzug. Tolstoi schrieb seinen Roman »Die Liebe Nataschas und Fürst Andreis Tod«, »Sonjas Entsagung« und »Die Begegnung zwischen Prinzessin Maria und Nikolai Rostow« als die Befreiung Russlands, Europas und der Sturz Napoleons erst 50 Jahre zurücklagen. Aber nicht, weil die Vorgänge noch im Gedächtnis seiner Zeitgenossen waren, nicht, weil sie von besonderer tragischer Größe waren. Seit den mittelalterlichen Tartarenstürmen war Moskau nicht in Feindes Hand gewesen und nach Napoleon nie wieder. Nicht deshalb wählte der Dichter den Vaterländischen Krieg als Hintergrund seines großen Buches, sondern weil er gerade hier, vor dem vermeintlichen Gegenbeweis, seinen Glauben offenbaren konnte, dass Geschichte nicht machbar von Menschen sei. Moskau, reich an Proviant, Waffen, Gerät und unermesslichen Kostbarkeiten, ist in Napoleons Hand. Das russische Heer, nur halb so stark wie das französische, unternimmt einen Monat lang nicht einen einzigen Angriff. Napoleons Lage ist die denkbar glänzendste. Um mit seinen so viel stärkeren Kräften über die Reste der russischen Armee herzufallen und sie ganz zu vernichten, um einen günstigen Frieden zu diktieren oder bei einer Weigerung einen drohenden Vorstoß auf Petersburg zu unternehmen, um, wenn auch dies fehlschlagen sollte, sich nach Smolensk oder Wilna zurückzuziehen oder in Moskau zu bleiben, mit einem Wort, um sich auf der glänzenden Höhe zu halten, auf der sich die französische Armee die ganze Zeit über befand, hätte es, sollte man meinen, keiner besonderen Genialität bedurft. Es hätte das Allereinfachste und Allerleichteste genügt. Die Truppen vom Plündern abzuhalten, Winterkleidung zu beschaffen. Die man in Moskau für die ganze Armee vorgefunden hätte. Und ordnungsgemäß den Proviant sammeln. Von dem sich sogar nach dem Zeugnis französischer Geschichtsschreiber in Moskau so viel befand, dass es für das ganze Heer über ein halbes Jahr gereicht hätte. Napoleon aber, dieses Genie aller Genies, tat nichts von alledem. Er verwandte im Gegenteil seine ganze Macht nur dazu, das Allertörigste und Verderblichste zu tun. Nämlich? Bis Oktober in Moskau zu bleiben und die Truppen die Stadt ausplündern zu lassen. Dann nach langem Schwanken eine Garnison zurückzulassen und aus Moskau fortzuziehen. Kutusow zu verfolgen. Keine Schlacht zu beginnen. Nicht den Weg zu nehmen, den dann Kutusow nahm, sondern über Mozhaisk die verwüstete Smolensker Landstraße zurückzumarschieren. Etwas Törichteres und seinen Truppen Verderblicheres konnte er sich gar nicht ausdenken. Wie das denn auch die Folgen bestätigt haben. Ich werde auf Kutusow losgehen, ihn vernichten oder zurückwerfen. Und mich dann plötzlich nach Smolensk wenden. Sire, das ist jetzt zu spät. Das russische Heer befindet sich wieder in bestem Zustand. Das unsere dagegen ist geschwächt, sein Sieg vergessen. Die russische Armee hatte sich nach der Einnahme Moskaus von Ryazana nach der Kaluga-Straße und nach dem Lager von Tarutino zurückgezogen. Dieser berühmte Flankenmarsch bestand nur darin, dass das russische Heer... Und da es keine Verfolger mehr hinter sich sah... ganz naturgemäß nach der Seite abschwenkte... wo die überreichen Vorräte lockten. Dieser Marsch war so etwas natürlich... dass selbst die Marodeure der russischen Armee sich diese Richtung ausgesucht hatten. Kutusows Verdienst bestand nicht in einem genialen strategischen Manöver... sondern darin, dass er allein den Sinn des sich vollziehenden Ereignisses verstand. Er allein begriff schon damals die Bedeutung der Untätigkeit des französischen Heeres. Und die Schlacht bei Borodino ist doch ein Sieg für die russische Armee gewesen. Kutusow, der allein schon durch seine Stellung als Oberkommandierender zum Angriff hätte drängen sollen, verwandte alle seine Kräfte darauf, die russischen Truppen vor nutzlosen Schlachten zu bewahren. Wartet's doch ab. Die werden noch Pferdefleisch fressen. Das bei Borodino angeschossene Wild lag, wo es der davon eilende Jäger liegen gelassen hatte. Ob es aber noch lebte, noch Kräfte hatte und sich nur tot stellte, das wusste der Jäger nicht. Da hörte er dieses Wild plötzlich aufstöhnen. Dieses Aufstöhnen des angeschossenen Wildes der französischen Armee war die Sendung Loristans in Kutusows Lager mit der Bitte um Frieden. Fürst Kutusow, ich sende Ihnen einen meiner Generaladjutanten, dass er mit Ihnen über einige wichtige Dinge verhandle. Ich bitte euer Durchlaucht, allem, was er sagen wird, Glauben zu schenken. Vor allem, wenn er Ihnen die Gefühle meiner Hochachtung und besonderen Anerkennung, die ich seit langer Zeit für Sie hege, zum Ausdruck bringen wird. Auch mit diesem Brief bezwecke ich nichts anderes und bitte Gott, Fürst Kutusow, dass er Sie unter seinen heiligen, gnädigen Schutz nehme. Moskau, den 3. Oktober 1812, gezeichnet... Napoleon. Kutusows Antwort war spontan und kurz. Sire, Die Nachwelt würde mich verfluchen, wenn sie mich für den Urheber irgendeines Übereinkommens halten müsste. Und von demselben Geist ist auch mein ganzes Volk beseelt. Napoleon war in Moskau bemüht, Kraft kluger und weitsichtiger Verordnungen die Disziplin wiederherzustellen und dem Plündern Einhalt zu gebieten. Aber alle Maßnahmen blieben unwirksam. Dieses Heer, das wie eine zerstreute Herde die Nahrung mit Füßen trat, die es vorm Hungertod hätte retten können, verfiel und verdarb, zusehends, mit jedem Tag, den es länger in Moskau blieb. Aber noch rührte es sich nicht vom Fleck. Da plötzlich am 18. Oktober wird die Vorhut der Franzosen unter General Murat von den Russen bei Tarutino überfallen und unter schweren Verlusten zersprengt. Die letzten Regimenter der von General Murat nutzlos geopferten Kavallerie werden vernichtet. Napoleon hat keine Reiterei mehr. Er gibt noch am selben Tag den Befehl zum Aufbruch. Als die Truppen von Moskau abzogen, schleppten sie alles mit fort, was sie in der Stadt gestohlen hatten. Selbst Napoleon führte seinen eigenen Tresor mit sich. Als er die Fuhren erblickte, die der Armee überall den Weg versperrten, war er doch etwas besorgt. Die Truppen werden Schwierigkeiten haben, durchzukommen. Aber bei all seiner Kriegserfahrung befahl er nicht, die überflüssige Bagage zu verbrennen, wie er es auf dem Hinweg nach Moskau mit den Gepäckwagen eines Marschalls hatte tun lassen. Möglicherweise kann man diese Fuhrwerke ja auch noch für Proviant oder für Kranke und Verwundete brauchen. In der Nacht zum 11. Oktober brachte man Kutusow die Meldung von Napoleons Rückzug. Aus Moskau fort? Aus Moskau fort? Ist das auch wahr? Aus Moskau fort? Oh, du mein Gott und Schöpfer. Du hast unser Gebet erhört. Russland ist gerettet. Ich danke dir, Herrgott. Ich danke dir, Herrgott, mein Schöpfer. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Und er brach in Tränen aus. Vier Wochen waren vergangen, seit sich Pierre in Gefangenschaft befand. Obwohl die Franzosen ihm angeboten hatten, ihn aus dem Soldatenschuppen ins Offizierslager zu überführen, war er trotzdem in derselben Baracke geblieben, in die er am ersten Tag geraten war. In dem zerstörten und niedergebrannten Moskau erlitt Pierre fast das Äußerste an Entbehrungen, was ein Mensch ertragen kann. Aber dank seiner kräftigen Konstitution und Gesundheit ertrug er seine Lage nicht nur leicht, sondern freudig. Und nun war diese Ruhe und dieses innere Gleichgewicht über ihn gekommen, ohne dass er daran gedacht hatte. Nur durch die Schrecken des Todes, durch die Entbehrungen und durch das, was ihm Platon Karatajew zum Bewusstsein gebracht hatte. In dieser Nacht nahm der Abzug der Franzosen seinen Anfang. Alle Wagen des dritten Zuges bereit, mon Kapitän. Merci. Die französische Geleitmannschaft der Gefangenen stand marschfähig ausgerüstet mit Tschako, Tornister, Gewehren und riesigen Säcken vor den Baracken. Alle Wagen des zweiten Zuges bereit, mon Kapitän. Merci. Auch drinnen waren alle bereit und warteten nur noch auf den Befehl zum Ausrücken. Eh bien, was gibt's? Marsch, marsch! Herr Hauptmann, was wird aus dem Kranken? Hier, Sokolov. Er wird schon laufen können. Hol ihn der Teufel. Marsch! Aber er liegt doch im Sterben. Machen Sie, dass Sie... Pierre begriff, dass es zwecklos war, noch etwas zu sagen. Marsch! Menschen und Pferde schienen wie von einer unsichtbaren Macht vorwärts gepeitscht. Einer wie der andere stießen sie sich, wurden böse. Und auf allen Gesichtern lag der grausame, kalte Ausdruck, den Pierre schon auf dem Gesicht des Korporals wahrgenommen hatte. Endlich gelangten sie auf die Kalugaer Straße. Während der ersten Rastzeit gegen Abend behandelte die Geleitmannschaft die Gefangenen noch schlechter als beim Aufbruch. Anstelle ihrer bisherigen Fleischportionen erhielten sie zum ersten Mal Pferdefleisch. Und wer von euch beim Marsch zurückbleibt, wird erschossen. Verstanden? Es war, als empfände jeder der Franzosen eine persönliche Erbitterung gegen jeden der Gefangenen. Und wer flieht, ebenfalls. Von Vjazma an bildeten die französischen Truppen, die bis hierher in drei Kolonnen marschiert waren, nur noch einen einzigen Haufen. Zu beiden Seiten des Weges lagen tote Pferde. Zerlumpte Mannschaften von verschiedenen Truppenteilen zurückgeblieben gesellten sich fortwährend wechselnd bald der vorwärts marschierenden Kolonne bei, bald blieben sie wieder zurück. Von allen Zügen am meisten zusammengeschmolzen war jedoch der Gefangenentransport. Von den 330 Mann, die man von Moskau abtransportiert hatte, waren kaum noch 100 übrig geblieben. Schon am dritten Tag nach ihrem Abmarsch von Moskau hatte Platon Karatajew wieder jenes Fieber bekommen, an dem er im Moskauer Lazarett gelitten hatte. Und je schwächer er wurde, umso mehr hielt Pierre sich von ihm fern. Pierre wusste nicht warum, aber von der Zeit an, da Karatajew schwächer wurde, musste er sich Gewalt antun, um zu ihm zu gehen. Aber als er während der Nachtrast sich von seinem abgebrannten Feuer frierend erhob und zum nächsten ging, das besser brannte, bemerkte er Platon, der mit seiner angenehmen, aber schwachen, kranken Stimme den Soldaten eine Geschichte erzählte, die Pierre kannte. Nun, wie steht's mit deiner Gesundheit, Platon? Was ist Gesundheit? Man weint wohl über die Krankheit, aber Gott schickt nicht gleich den Tod. Ja, siehst du, Kameraden? Es war die Geschichte von einem alten Kaufmann, der mit einem Geschäftsfreund in einem Gasthof abgestiegen war. Am nächsten Morgen wurde der Geschäftsfreund ermordet und beraubt aufgefunden. Das blutige Messer fand man unter dem Kopfkissen des Kaufmanns. Dieser wurde nun vor Gericht gestellt, mit der Knute bestraft. Es wurden ihm die Nasenlöcher aufgerissen, ordnungsgemäß, wie es sich gehört. Und man schickte ihn zur Zwangsarbeit nach Sibirien. Das stille Entzücken, das Karatajew sichtlich beim Erzählen empfand, ging auch auf Pierre über. Es mochten wohl ein Dutzend Jahre vergangen sein. Da sitzen einmal nachts die Sträflinge zusammen, so wie wir jetzt. Und sie kommen darauf zu sprechen, wofür jeder leidet, womit er sich gegen Gott versündigt hat. Der hat einen Menschen erschlagen, der zweite, der ist ein Brandstifter. Nun fragt man den Alten. Ich, Brüder, büße für meine eigenen Sünden und für die Sünden der Menschheit. Ich habe keinen Menschen erschlagen, habe nicht fremdes Gut genommen. Ich war Kaufmann, besaß großen Reichtum und gab den Bedürftigen von dem Meinen ab. So und so, sagt er und erzählt ihnen, wie sich die Sache zugetragen hat, alles der Reihe nach. Gott hat mich heimgesucht. Ich murre nicht, aber meine Frau und meine Kinder tun mir leid. Und da ist nun zufällig unter den Sträflingen derselbe Mensch, weißt du, der damals den Kaufmann ermordet hatte. Wo war das Alterchen, fragt er, wann und in welchem Monat? Und er fragt immer weiter. Es drückt ihm fast das Herz ab. Und er geht so auf den Alten zu und auf einmal, plumps, liegt er ihm zu Füßen. Dieser Mann leidet ganz und gar unschuldig, Kinder. Ich selber, sagt er, habe die Tat begangen und dir, als du schliefest, das Messer unter den Kopf gelegt. Vergib mir, Alterchen, vergib mir um Christi willen. Karatajew schwieg, blickte mit seligem Lächeln ins Feuer und schob das Brennholz zurück. Der Alte aber sagt, mag dir Gott verzeihen, ich büße für meine Sünden. Der Mörder stellt sich selber. Die Sache kommt bis zum Zaren und endlich ein Befehl vom Zaren, der Kaufmann sei freizulassen und man solle ihm eine Entschädigung geben. Das Papier kommt zurück und man fängt an, nach dem Alten zu suchen. Und sie suchen und suchen und suchen und suchen. Gott hatte ihn erlöst, er war tot. So war es. Mein Hund, komm. Nicht diese Erzählung selber. Aber ihr geheimer Sinn und jene begeisterte Freude, die beim Erzählen aus Platons Antlitz gestrahlt hatte. Und der verborgene Sinn dieser Freude, das war es, was jetzt unklar und freudig Pierres Seele erfüllte. Avo, Platz! Von links her zeigte sich an diesem Morgen plötzlich Kavallerie, die in guten Uniformen und auf guten Pferden im Trab um die Gefangenen herumritt. Attention! Le Maréchal! Le Duc! Während der Marschall vorüberfuhr, hatten sich die Gefangenen zu einem Haufen zusammengedrängt. Und Pierre hatte Platon Karatajew bemerkt, den er an diesem Morgen noch nicht gesehen hatte. Karatajew in seinem Mäntelchen saß an eine Birke gelehnt, dort, wo er gestern Abend sitzen geblieben war. Auf seinem Gesicht lag noch der Ausdruck freudiger Rührung über seine gestrige Erzählung. Aber er strahlte heute in besonderer Feierlichkeit. Seine guten, runden Augen waren von Tränen verschleiert. Und offenbar wollte er Pierre zu sich rufen und ihm etwas sagen. Aber Pierre hatte Angst vor sich selber. Er tat, als habe er seinen Blick nicht gesehen und ging hastig fort. Als sich die Gefangenen dann in Bewegung setzten, fiel ihm ein, dass er mit der vor der Durchfahrt des Marschalls begonnenen Berechnung, wie viel Tagemärsche ihnen noch bis Smolensk bevorstanden, ja noch nicht fertig war. Er fing an zu rechnen. 3 Tagemärsche bis Dorogobusch. Vielleicht 4. Platon saß am Wegrand an der Birke. Marseille, Marseille! 2 Franzosen standen daneben und sprachen auf ihn ein. Marseille, Marseille! Pierre sah sich nicht mehr um. Vielleicht 4. Und nochmal 4. Nochmal 4 bis... Dummes Vieh. Die gefangenen Kameraden, die neben Pierre gingen, sahen sich ebenfalls nicht nach der Stelle um, von woher die Schüsse und dann das Heulen des Hundes gekommen waren. Aber ein harter Zug lag auf allen Gesichtern. Vom 28. Oktober an, als der Frost einsetzte, nahm die Flucht der Franzosen einen tragischen Charakter an. Die Leute erfroren oder sie erhitzten sich an den Wachtfeuern zu Tode und schlugen sich wegen des Proviants gegenseitig tot, während der Kaiser, die Könige und Herzöge in ihren Pelzen und Kutschen mit dem geraubten Gut unbeirrt weiterfuhren. Schon mit dem Brand von Smolensk hat ein Krieg eingesetzt, der mit keiner Tradition früherer Kriege vergleichbar war. Das Einäschern der Städte und Dörfer, das Abfangen der Marodeure, die Wegnahme von Transporten, der Freischärlerkrieg. Napoleon beklagte sich ununterbrochen bei Kutusow und Zar Alexander darüber, dass der Krieg gegen alle Regeln geführt werde. Als ob es für das Hinmorden von Menschen Regeln gäbe. Die Freischärler vernichteten die große Armee auf ihrem Rückzug Stück für Stück. Als die Franzosen nach Smolensk zurückflohen, gab es hunderte solcher Freischaren von verschiedener Größe und Art. Einer der bekanntesten Anführer einer Freischar, außer Dolochow, dem Teufelskerl, war Denissow, der Freund und ehemalige Regimentskamerad von Nikolai Rostow. Seit dem frühen Morgen war er mit seinem Zug unterwegs. Den ganzen Tag hat er in den Wäldern, die sich neben der Heerstraße hinzogen, durchsagen, Gewehre umwickeln, es darf nichts klappern, durchsagen. Den ganzen Tag hat er einen großen französischen Transport von Kavalleriebagage und russischen Gefangenen verfolgt, der sich von den anderen Truppen gelöst hatte und unter starker Bedeckung, wie ihm durch Kundschafter und Gefangene hinterbracht worden war, nach Smolensk zog. Von diesem Transport wussten nicht nur Denissow und Dolochow, sondern auch die Befehlshaber größerer Abteilungen mit Generalstäben. Sie wetzen sich schon die Zähne danach, aber wir werden Ihnen zuvorkommen. Von Chamtschewo sollte Dolochow den Weg auskundschaften, um zu erfahren, in welcher Entfernung sich etwa andere französische Truppen befänden. Den Transport schätzte man auf 1500 Mann. Denissow hatte 200 Mann, Dolochow wohl ebenso viel. Es regnete und Denissow war verstimmt. Wegen des schlechten Wetters, dann weil er Hunger hatte, er hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Hauptsächlich aber, weil von Dolochow bis jetzt noch keine Nachricht gekommen war. Er wird wohl kaum wiederkommen, wenn er solche Gelegenheit wie heute einen Transport zu überfallen. Dicht neben ihm ritt auf einem wohlgenährten, kräftigen Dornpferd ein Kosakenhauptmann, Denissows rechte Hand. Aber allein über sie herfallen ist zu riskant. Halt! Verschiebe ich es aber auf einen anderen Tag, so schnappt mir ein größeres Freikorps die Beute vor der Nase weg. Wenn doch Dolochows Bote endlich käme. Dort kommt jemand geritten. Es sind 2. Ein Offizier und ein Kosak. Die Reiter ritten einen Berg hinunter und kamen außer Sicht. Doch nach einige Minuten zeigten sie sich wieder. Voran ritt in müdem Galopp ein Offizier, völlig durchnässt und mit wirrem Haar. Ihm folgte in den Steigbügeln stehend im Trab ein Kosak. Der Offizier, ein ganz junges Kerlchen mit breitem, rotbäckigem Gesicht und flinken, lustigen Augen, sprengt auf Denissow zu und überreicht ihm einen durchnässten Brief. Vom General. Verzeihen Sie, dass er nicht ganz trocken. Rostow? Ja. Petja. Aber warum sagst du denn nicht, wer du bist? Ach, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, diesen Auftrag bekommen zu haben. Aber wer ist denn das da hinten? Doch ein Franzose? Ein Gefangener? Ja, waren Sie denn schon im Gefecht? Ach, der kleine Tambour, den wir heute Morgen gefangen genommen. Ein Husar hatte den Knaben hinter sich auf der Kruppe seines Pferdes sitzen. Er hielt sich mit seinen vor Kälte roten Händen an dem Husaren fest und versuchte, seine nackten Beine durch Schütteln zu erwärmen. Haben euer Hochwohlgeboren Befehle? Oder soll ich bei euer Hochwohlgeboren bleiben? Lass das, nur für dich bin ich Denisow wie früher. Da darfst du denn bis morgen hier bleiben? Ach bitte, lassen Sie mich hier bleiben. Was hat dir denn der General befohlen? Er hat mir gar nichts ausdrücklich befohlen. Ich denke, ich darf. Na schön. Ja, ob nun Dolochow kommt oder nicht, nehmen müssen wir den Transport. Hauptmann, Befehl weitergeben. Ganzer Zug kehrt. Sammeln am Wächterhäuschen. Noch auf dem Weg zum Rastort kam Denisow, ein Offizier, entgegen mit der Nachricht, dass Dolochow sogleich persönlich kommen werde und dass auf seiner Seite alles vorzüglich klappe. Denisows Stimmung heiterte sich mit einem Mal auf. Petja, mein Junge, ich freue mich ja so, dich wiederzusehen. Jetzt wärmen wir uns auf und dann musst du erzählen von zu Hause. Es dämmerte bereits, als Denisow, Petja und der Kosakenhauptmann zum Wächterhäuschen kamen. Im Halbdunkel sah man gesattelte Pferde, Kosaken und Husaren, die auf einer Waldblöße Reisighütten bauten und in einer Schlucht, damit die Franzosen den Rauch nicht sehen, ein rotleuchtendes Feuer angezündet hatten. Im Flur der kleinen Hütte zerhackte ein Kosak mit aufgestreiften Ärmeln Hammelfleisch. Wir haben Hunger. Nun macht mal, dass es was zu essen gibt. Nach 10 Minuten stand die Tafel mit einem Tischtuch bedeckt bereit. Darauf standen Schnaps, Rum, Weißbrot und Hammelbraten mit Salz. Nun lang ordentlich zu, Petja. Als Petja mit den Offizieren am Tisch saß, befand er sich in einem kindlich verzückten Zustand zärtlicher Liebe zu allen Menschen und war deshalb auch überzeugt, dass alle Menschen ihn ebenso wiederliebten. Was denken Sie, Denisow? Es macht doch nichts, wenn ich einen Tag bei Ihnen bleibe. Ich habe doch den Befehl, Kundschaft einzuziehen. Und das tue ich doch damit. Nur Sie müssen mich an den wichtigsten Punkt lassen. An die Hauptstelle. Ich brauche keine Auszeichnung. Ich will nur... An die Hauptstelle. Ja, oder Sie übergeben mir doch bitte das ganze Kommando. Ach, Sie möchten wohl mein Messer, Herr Hauptmann? Bitte. Danke. Oh, das schneidet wirklich ausgezeichnet. Behalten Sie es doch. Ich bitte Sie darum. Kinder, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe doch noch Rosinen mit herrlicher Rosinen. Solche ohne Kerne. Wir haben nämlich einen neuen Marketender. Er hat ganz prächtige Sachen. Ich habe ihm gleich 10 Pfund abgekauft. Ich bin so an Süßigkeiten gewöhnt. Wollen Sie welche? Petja eilt auf den Flur zu seinem Kosaken und holt eine Tasche herein, in der 5 Pfund Rosinen waren. Essen Sie, meine Herren, essen Sie! Brauchen Sie vielleicht eine Kaffeemaschine? Ich habe eine wundervolle bei unserem Marketender gekauft. Und wenn Ihnen die Feuersteine ausgegangen oder abgenutzt sein sollten, das kommt auch vor. Ich habe welche bei mir. Da, hier, 100 Stück. Ganz billig gekauft. Nehmen Sie nur, so viel Sie brauchen. Oder auch alle? Doch plötzlich bekam es Petja mit der Angst, aber auch nicht so viel schwatze. Nur bleib schon sitzen, mein Junge. Er dachte nach, ob er nicht eine andere Dummheiten begangen habe. Und wie er so in Gedanken den heutigen Tag noch einmal vorüberziehen ließ, trat Dolochow plötzlich herein, sauber rasiert, Garderock mit dem St. Georgskreuz im Knopfloch, nahm in der Ecke seinen nassen Filzmantel ab und ging ohne jemanden zu begrüßen auf Denisow zu. Also, was habt ihr Neues erfahren? 2 Generale von großen Abteilungen möchten sich mit uns zusammentun. Um uns diesen fetten Brocken vor der Nase wegzuschnappen. Aber bevor wir allein angreifen, müssen wir wissen, was das für französische Truppen sind und wie viele. Es muss einer hinreiten. Wenn man nicht genau weiß, wie viele es sind, kann man sich unmöglich auf ein solches Unternehmen einlassen. Ich gehe gern gewissenhaft vor. Na, will nicht einer der Herren mit mir ins feindliche Lager hinüberreiten? Uniformen habe ich bei mir. Ich reite mit Ihnen. Das ist ganz und gar unnötig, Petja. Dich lasse ich um keinen Preis mit. Aber das ist doch... Warum soll ich denn nicht mitreiten? Einfach deshalb, weil ich nicht wüsste, wozu. Aber ich will unbedingt. Sie nehmen mich doch mit, Dolochow. Auf keinen Fall. Ich lasse das nicht zu. Bitte halten Sie mich nicht zurück, Denisow. Sie erreichen nur das Gegenteil. Petja und Dolochow legten Franzosenmäntel und Tschakos an und ritten bei völliger Dunkelheit aus dem Wald heraus und einen Abhang hinunter. Wenn wir erwischt werden, lebender gebe ich mich nicht. Ich habe eine Pistole bei mir. Sprech nicht russisch. Sie ritten in scharfem Trab den Weg entlang auf eine Brücke zu. Kiviv! Auf der Brücke stand die schwarze Gestalt eines Postens. Nous sommes du 6e Regiment. Parole? Ist Ober Gérard hier. Parole! Wenn ein Offizier seine Runde macht, haben die Wachen nicht nach der Parole zu fragen. Ich habe sie gefragt, ob der Oberst hier ist. Und ohne ein Wort der beiseite tretenden Wache abzuwarten, ritt Dolochow im Schritt den Berg hinauf. Nachdem sie den Weg entlang geritten waren, wo sie von beiden Seiten von den Lagerfeuern her französische Stimmen hörten, bog Dolochow in den Hof des Herrenhauses ein. Er ritt durch das Tor, sprang vom Pferd und ging auf ein großes, loderndes Wachtfeuer zu, um das mehrere Gestalten herumsaßen. Bonsoir, Monsieur. Die Offiziere im Schatten des Wachtfeuers drehten sich um und ein großer, schlanker mit langem Hals ging um das Feuer herum und trat auf Dolochow zu. Ah, c'est vous, Clément? Que diable? Aber er bemerkte sogleich seinen Irrtum. Qu'y a-t-il? Dolochow erzählte, er reite mit seinem Kameraden seinem Regiment nach und fragte, indem er sich an alle zusammenwandte, die Offiziere. Wissen Sie nicht etwas vom 6. Regiment? Du siehst im Regiment? No. Niemand wusste etwas. Und es kam Petja vor, als ob die Offiziere ihn und Dolochow mit feindseligen und argwöhnischen Blicken musterten. Ein paar Augenblicke schwiegen alle. Wenn Sie noch auf die Abendsuppe gerechnet hatten, kommen Sie zu spät. Excusez-moi. Na, wir sind satt. Müssen auch heute Nacht noch weiterreiten. Er gab die Pferde dem Soldaten, der im Kessel umgerührt hatte, und kauerte am Wachtfeuer neben dem Offizier mit dem langen Hals nieder. Dieser wandte kein Auge von Dolochow. Alors, quel Regiment? Dolochow gab keine Antwort. Als habe er die Frage gar nicht gehört. Er zog eine kurze französische Pfeife aus der Tasche und fing an zu rauchen. Ist der Weg vor euch vor Kosaken sicher? Ah, ces voleurs sont partout. Aber wirklich gefährlich sind sie doch nur für zwei Zurückgebliebene wie für meinen Kameraden und mich. Größere Abteilung, wenn sie ja wohl nicht anzugreifen wagen. Niemand gab eine Antwort. Na, jetzt wird er doch wieder gehen, dachte Petja, während er am Wachtfeuer stand und der Unterhaltung zuhörte. Aber Dolochow fing das abgebrochene Gespräch wieder an und fragte gerade heraus, wie viel Mann sie noch beim Bataillon hätten, wie viele Bataillone es seien und ob sie viele Gefangene mit sich führten. Eine widerliche Sache, diese Leichen hinter sich herzuschleppen. Man sollte doch diese Kanaillen einfach erschießen. Petja glaubte, jetzt müssten die Franzosen den Druck merken und ging unwillkürlich einen Schritt vom Feuer zurück. Niemand gab auf Dolochows Worte und Lachen eine Antwort. Und ein französischer Offizier, der vorher nicht sichtbar gewesen war, er hatte in seinen Mantel gehüllt auf der Erde gelegen, erhob sich und flüsterte einem Kameraden etwas zu. Das ist doch der Riss. Auch Dolochow stand jetzt auf. Hey, Kamerad, bring uns unsere Pferde. Wird man uns die Pferde geben oder nicht, dachte Petja und trat näher an Dolochow heran. Die Pferde wurden gebracht. Au revoir, Monsieur. Petja wollte auch gern guten Abend sagen, konnte aber kein Wort hervorbringen. Die Offiziere flüsterten einander etwas zu. Dolochow brauchte längere Zeit, um sein Pferd zu besteigen, da es nicht stillstehen wollte. Dann ritt er im Schritt aus dem Tor. Petja ritt neben ihm und hätte sich gerne mal umgeschaut, um zu sehen, ob die Franzosen hinter ihnen herkamen oder nicht. Aber er wagte es nicht. Als sie auf die Straße hinauskamen, ritt Dolochow nicht nach dem Feld zurück, sondern weiter im Dorf entlang. An einer Stelle hielt er an und lauschte. Hörst du? Petja vernahm den Klang russischer Stimmen und sah bei den Feuern die schwarzen Gestalten der russischen Gefangenen. Die beiden Reiter begaben sich zur Brücke hinunter, wieder an dem Posten vorbei, der ohne ein Wort zu sagen finster dort auf und ab ging, und erreichten dann das Tal, wo die Kosaken warteten. So, und leb wohl, Petja. Sage Denissow beim Morgengrauen auf den ersten Schuss. Dolochow wollte weiterreiten, aber Petja fasste seine Hand. Dolochow, Sie sind ein solcher Held. Ach, wie herrlich ist das! Wie ich sie liebe. Na, schon gut, schon gut. Aber Petja ließ Dolochows Hand nicht los und neigte sich in der Dunkelheit zu ihm hin. Er wollte ihn küssen. Fladuschka. Dolochow küsste ihn, lachte, wandte sein Pferd und verschwand in der Finsternis. Petja kehrte zum Wächterhäuschen zurück und fand Denissow im Flur. Na, endlich, Himmel, Herrgott. Er hatte in Aufregung und Unruhe auf Petja gewartet und bereut, dass er ihn hatte fortgehen lassen. Gott sei Dank, Petja. Gott sei Dank, hol dich der Teufel. Deinetwegen habe ich kein Auge zutun können. Na, aber Gott sei Dank, jetzt kann ich mich ruhig hinlegen. Bis zum Morgen können wir noch eine Runde schlafen. Ja, nein, ich möchte nicht mehr schlafen. Petja saß noch eine Zeit lang in der Hütte, rief sich in glückseliger Erinnerung alle Einzelheiten seines Rittes ins Gedächtnis zurück und malte sich lebhaft aus, was morgen alles kommen würde. Als er aber dann merkte, dass Denissow eingeschlafen war, stand er auf und ging auf den Hof. Na, Karabach? Morgen wollen wir beide brav unsere Pflicht tun. Trotz der Dunkelheit erkannte er sein Pferd. Schlafen der Herr denn nicht? Nein, ich bin ja eben erst angekommen. Wir waren bei den Franzosen. So, so, dann. Aber schlafen sollten sie doch. Petja blickte zum Himmel. Über den Wipfeln der Bäume huschten eilig die Wolken dahin, als wollten sie die Sterne enthüllen. Manchmal schien es, als wolle es nun ganz klar werden und der dunkle, reine Himmel wurde sichtbar. Petja schloss die Augen und wiegte sich hin und her. Tropfen fielen. Die Pferde wieherten und schlugen aus. Irgendjemand schnarchte. Nun wird's hell. Wahrhaftig. Durch die kahlen Zweige drang ein feuchtes Licht. Die Kosaken banden die Pferde los und zogen die Sattelriemen fest. Da ist doch der Kommandeur. Na, ist bei euch alles fertig? Bring die Pferde. Denissow, nicht wahr? Sie erteilen mir heute einen Auftrag. Ich bitte Sie um alles in der Welt. Du gehorchst mir und wirst dich nirgends einmischen. Dann sprach er während des ganzen Weges kein Wort mehr mit Petja und ritt schweigend dahin. Als sie unten am Abhang angelangt waren, sah sich Denissow um und machte dem Kosaken, der neben ihm stand, mit dem Kopf ein Zeichen. Das Signal. Der Kosak hob den Arm. Und im selben Augenblick hörte man von verschiedenen Seiten den Hufschlag vorwärts springender Pferde. In dem Augenblick, als die ersten Hufschläge und das erste Schreien laut wurden, hieb Petja auf sein Pferd ein, ließ die Zügel locker und jagte vor. Ohne auf das zu hören, was Denisow ihm nachschrieb. Er hatte den Eindruck, als sei es in dem Augenblick, als der Schuss gefallen war, taghell geworden. Er galoppierte auf die Brücke zu, vor ihm auf den Weg sprengten die Kosaken, vor ihm liefen viele Menschen, das mussten die Franzosen sein, von der rechten Seite des Weges auf die linke hinüber. Einer fiel unter den Füßen von Petjas Pferd in den Schmutz. Er jagte dorthin, wo man die meisten Schüsse hörte. Das Schießen kam von dem Hof jenes Herrenhauses, wo er gestern Nacht in Dolochow gewesen war. Die Franzosen hatten sich dort hinter dem geflochtenen Zaun in dem dichten, mit Buschwerk verwachsenen Garten verschanzt und schossen auf die Kosaken, die sich am Tor zusammendrängten. Als Petja bis ans Tor gelangt war, erblickte er im Pulverdampf Dolochow. Im Bogen umgehen! Der gleich im grünlichen Gesicht seinen Leuten etwas zuschrie. Auf die Infanterie warten! Warten? Hurra! Petja jagte, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, nach der Stelle hin, wo die Schüsse ertönten und der Pulverdampf am dichtesten war. Kugeln pfiffen, einige sausten vorbei, andere schlugen auf irgendetwas ein. Die Kosaken und Dolochow jagten durch das Tor hinter Petja her. Von den Franzosen in dem dichten, wogenden Rauch warfen die einen die Waffen beiseite und liefen aus den Büschen heraus den Kosaken entgegen, die anderen flohen den Berg hinunter nach dem Teich zu. Petja sprengte auf seinem Pferd quer durch den Herrenhof. Aber statt die Zügel zu halten, fuhr er seltsam und schnell mit beiden Armen in die Luft und neigte sich im Sattel immer mehr und mehr nach der einen Seite hinüber. Das Pferd lief auf ein im Morgenlicht verglimmendes Wachtfeuer zu, prallte zurück, und Petja fiel schwer auf die feuchte Erde. Die Kosaken sahen, wie seine Arme und Beine hastig zuckten, obgleich sein Kopf starr und still dalag. Eine Kugel war ihm durch den Kopf gegangen. Der dienstälteste französische Offizier kam mit einem weißen Tuch am Degen hinter dem Haus vor. Sire, nous sommes perdus. Nous nous rendons. Dolochow stieg vom Pferd und trat auf den mit ausgebreiteten Armen unbeweglich daliegenden Petja zu. Aus. Ist er tot? Aus. Es schien, als bereite ihm die Wiederholung dieses Wortes Vergnügen. Dann trat er schnell auf die gefangenen Franzosen zu, um die sich die Kosaken hastig geschart hatten. Die nehmen wir nicht mit. Denisow gab keine Antwort. Er ritt zu Petja hin, stieg vom Pferd und wandte mit zitternden Händen dessen schon bleich gewordenes Gesicht, das ganz mit Blut und Schmutz bespritzt war, zu sich um. Ich bin so an Süßigkeiten gewöhnt. Herrliche Rosinen. Nehmt sie nur alle. Und die Kosaken sahen sich an, als sich Denisow rasch von Petja abwandte, an den Zaun trat und sich gegen ihn stützte. Unter den durch Denisow und Dolochow befreiten russischen Gefangenen war auch Pierre Besuchow. Nach dem Tode eines geliebten Menschen fühlt man außer dem Grauen vor der Vernichtung des Lebens einen Riss, eine Wunde im Herzen, die ebenso wie eine physische Verletzung manchmal tödlich sein kann, manchmal auch wieder heilt, jedenfalls aber wehtut und jede Berührung mit der Außenwelt scheut, die sie wieder aufreißen könnte. Dies fühlten nach dem Tode des Fürsten Andrei, Natascha und Prinzessin Maria in gleicher Weise. Liebste Maria. Doch das Leben machte nicht Halt und leben musste man. Patisch soll mir die Abrechnungen bringen. Wie schwer es Prinzessin Maria auch fiel, sich aus der Welt der einsamen Betrachtungen, in der sie bisher gelebt hatte, herauszureißen, wie leid es ihr auch tat und wie sie sich fast schämte, Natascha allein zu lassen. Das muss sein. Die Sorgen des Lebens forderten ihre Teilnahme. Wir müssen reisen. Und unwillkürlich gab sie sich ihnen hin. Ruf mir den Hauslehrer, Dunjascha. Er ist beim Unterricht, Prinzessin. Ich muss nach Moskau, bevor es den ersten Schnee gibt. Musst du wirklich? Natascha blieb allein und mied von dem Augenblick an, als sich Prinzessin Maria mit den Reisevorbereitungen zu beschäftigen anfing, auch sie. Prinzessin Maria machte Graf und Gräfin Rostow den Vorschlag, Natascha nach Moskau mitzunehmen. Es wäre gut, dort einige Ärzte zu konsultieren. Es ist so liebenswürdig, wie besorgt Sie sind. Ihre körperlichen Kräfte nehmen von Tag zu Tag ab. Alleine ein Ortswechsel wäre schon gut, glaube ich. Hier im Haus waren drei gestorben, es geht sie zugrunde. Aber Natascha wollte nichts von einer Reise hören. Ich reise nirgends hin. Lasst mich nur, bitte. Sie saß die meiste Zeit für sich allein in ihrem Zimmer und hielt den starren, unbeweglichen Blick auf irgendetwas geheftet, worauf ihre Augen gerade gefallen waren. Sie schaute dahin, wo sie wusste, er war. André. Aber sie konnte ihn nicht anders sehen, als so, wie er hier gewesen war. Ich. Sie sah sein Gesicht, hörte seine Stimme, wiederholte seine Worte und das, was sie selber ihm gesagt hatte. Liebe dich. Und dachte sich manchmal für sich und für ihn neue Worte aus, die sie sich gegenseitig hätten sagen können. Ein süßes Schmerzgefühl kam wieder über sie und schon traten ihr die Tränen in die Augen. Ohne auf einen hereinzuwarten, trat eilig die Zofe Dunjascha ins Zimmer. Bitte zum Papa! Mit einem so erschrockenen Gesichtsausdruck, wie man ihn sonst an ihr nicht kannte. Schnell! Ein Unglück! Was für ein Unglück sollte bei Ihnen geschehen? Was könnte das für ein Unglück sein? Bei Ihnen geht ja doch alles seinen alten, gewohnten Gang. Ein Unglück. Als sie in den Saal trat, kam der Vater eilig aus dem Zimmer der Gräfin. Sein Gesicht war voller Falten und ganz nass von Tränen. Petja! Natascha! Sie ruft. Wie ein elektrischer Strom durchfuhr es sie plötzlich. Etwas wie ein furchtbar betäubender Schlag traf ihr Herz. Natascha fühlte einen entsetzlichen Schmerz, als sei etwas in ihr gerissen, als müsse sie sterben. Petja! Aber gleich nach diesem Schmerz fühlte sie sich frei von der Abkehr vom Leben, die wie ein Verbot auf ihr gelastet war. Nein! Nein! Nein! Prinzessin Maria trat gleich und zitternd aus der Tür. Natascha, vielleicht kannst du ihr helfen. Natascha sah sie nicht und hörte nicht, was sie sagte. Mit schnellen Schritten ging sie ins Nebenzimmer. Die Gräfin lag in seltsam unbequemer Stellung auf einem Sessel und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Es ist nicht wahr! Sonja und eine Zofe hielten sie an den Armen fest. Ruft Natascha! Es ist nicht wahr! Natascha! Er lügt, geht alle weg! Es ist nicht wahr! Tora! Mamatschka, meine gute, liebste, beste Mamatschka! Natascha! Du hast mich lieb! Mamatschka! Du wirst mir die Wahrheit sagen! Liebste, beste Mamatschka! Natascha spannte alle Kräfte ihrer Liebe an, wie um das Übermaß an Schmerz, das ihre Mutter niederdrückte, auf sich zu nehmen. Aber es ist nicht wahr! Und wieder rettete sich die Mutter nach ohnmächtigem Kampf mit der Wirklichkeit in die Welt des Wahnsinns, da sich alles in ihr gegen den Gedanken sträubte, dass sie leben könne, während ihr blühender, lebensfroher Sohn tot war. Liebste Mamatschka! Natascha wusste später nicht, wie dieser Tag, diese Nacht und auch der folgende Tag und die folgende Nacht vergangen waren. Sie tat kein Auge zu und wich nicht von der Mutter Seite. Ihre hartnäckige, geduldige Liebe hielten die Gräfin von allen Seiten umsponnen. Und wenn sie auch keine Aufklärung und keinen Trost bringen konnte, so rief sie sie doch ins Leben zurück. Ach, Natascha. In der dritten Nacht wurde die Gräfin auf kurze Zeit etwas ruhiger und Natascha schloss die Augen und stützte den Kopf auf die Armlehne des Sessels. Schlafen Sie jetzt, Mamatschka. Da knarrte das Bett. Die Gräfin hatte sich aufgesetzt. Wie freue ich mich. Und sprach leise vor sich hin. Dass du gekommen bist. Du wirst müde sein. Willst du Tee haben? Hübscher bist du geworden. Und männlicher. Mamatschka, was sagen Sie da? Natascha. Er ist nicht mehr. Er ist nicht mehr. Und sie umarmte die Tochter und fing zum ersten Mal an zu weinen. Wie dies gewöhnlich der Fall ist, fühlte auch Pierre die ganze Schwere der körperlichen Entbehrungen und Anstrengungen, die er während seiner Gefangenschaft ertragen hatte, erst dann, als diese zu Ende waren. Nachdem er aus der Gefangenschaft befreit war, reiste er nach Orel. 3 Tage nach seiner Ankunft, gerade als er nach Kiew weiterfahren wollte, wurde er hier krank und musste nun 3 Monate lang in Orel bleiben. Ende Januar schließlich kam Pierre nach Moskau und stieg in einem unversehrt gebliebenen Flügel seines Hauses ab. Er besuchte einige Bekannte und erfuhr durch sie, dass auch Prinzessin Maria wieder in Moskau war. Dann muss ich zu ihr noch heute Abend. In ernstester Gemütsstimmung fuhr Pierre vor dem Haus des alten Fürsten vor. Das Gebäude war verschont geblieben. Man sah an ihm wohl Spuren von Zerstörung, aber der Gesamteindruck war unverändert. Melde mich der Prinzessin vielleicht. In einem niedrigen kleinen Zimmer, das nur von einer einzigen Kerze beleuchtet war, saß die Prinzessin und neben ihr noch ein anderes weibliches Wesen im schwarzen Kleid. Wahrscheinlich eine ihrer Gesellschafterinnen, dachte er, als er einen Blick auf die Dame im schwarzen Kleid warf. Die Prinzessin stand schnell auf und streckte ihm die Hand entgegen. Ja, so sehen wir uns wieder, Pierre. Prinzessin Maya. André hat in der letzten Zeit noch oft von Ihnen gesprochen. Sie ließ ihre Augen verlegen von Pierre zu der Gesellschafterin hinüberschweifen, worüber sich Pierre einen Augenblick wunderte. Ich war so glücklich, als ich von Ihrer Befreiung hörte. Das war die einzige frohe Botschaft, die wir seit langer Zeit erhalten haben. Wieder warf die Prinzessin einen noch unruhigeren Blick auf die Dame in Schwarz und wollte etwas sagen, aber Pierre unterbrach sie. Stellen Sie sich vor, ich wusste nichts von ihm. Ich hielt André für gefallen. Alles, was ich erfuhr, erfuhr ich bloß durch andere aus dritter Quelle. Ich weiß nur, dass er zufällig zu den Rostorfs kam. Welch eine Schicksalsfügung. Pierre, Sie erkennen sie wohl nicht. Pierre schaute noch einmal auf das blasse, feine Gesicht mit den schwarzen Augen und dem seltsamen Mund. Etwas Heimatliches, längst Vergessenes und mehr als Liebes blickt ihm aus diesen aufmerksamen Augen entgegen. Natascha! Und das Gesicht mit den aufmerksamen Augen fing mühsam und mit Anstrengung, wie eine verrostete Tür sich öffnet, zu lächeln an. Natascha! Und aus dieser sich öffnenden Tür wehte ihm plötzlich ein längst vergessenes Glück entgegen, hielt ihn ganz gefangen und umfing ihn. Natascha! Von dem Augenblick an, da sie lächelte, war kein Zweifel mehr möglich. Es war Natascha und er liebte sie. Sie ist bei mir zu Besuch. Der Graf und die Gräfin kommen auch dieser Tage. Die Gräfin ist in einer entsetzlichen Verfassung, aber Natascha musste selber einen Arzt befragen. Man hat sie nur mit Gewalt mit mir hergeschickt. Natascha, Sie wissen, dass es an demselben Tag geschah, an dem wir befreit wurden. Ich habe ihn gesehen. Was könnte man zum Trost denken oder sagen? Nichts. Wozu musste ein so prächtiger, lebensfroher Junge sterben? Ja, nur der Gedanke, dass es einen Gott gibt. Und Sie haben André wiedergesehen, Natascha. Welch ein Glück. Ja, es war ein Glück. Für mich war es sicherlich ein Glück. Und er sagte, er habe sich das gerade in dem Augenblick gewünscht, als ich zu ihm kam. Ich wusste noch nichts, als wir von Moskau wegfuhren. Ich wagte nicht, nach ihm zu fragen. Und da plötzlich sagte mir Sonja, dass er mit uns führe. Und ohne sich unterbrechen zu lassen, erzählte sie, was sie noch keinem Menschen erzählt hatte. Alles, was sie in den 3 Wochen ihrer Reise und ihres Aufenthaltes in Jaroslau durchgemacht hatte. Und ich machte mir keine Vorstellung, in welchem Zustand er sei. Ich musste ihn nur unbedingt sehen, bei ihm sein. Sie sprach, vermischte die nichtigsten Einzelheiten mit den tiefsten Seelengeheimnissen und schien gar kein Ende finden zu können. Dann stand sie plötzlich auf und eilte so hastig zur Tür, dass sie sich mit dem Kopf an den Pfosten stieß, der durch eine Portiere verdeckt war, und lief weniger vor Schmerz als vor Kummer stöhnend aus dem Zimmer. Liebe Prinzessin, es ist besser, ich verabschiede mich jetzt. Nein, bitte bleiben Sie noch da. Natascha und ich gehen oft vor 3 Uhr nachts nicht schlafen. Ich werde gleich das Abendessen auftragen lassen. Später ging man in den Salon hinüber. Sagen Sie, Pierre, Sie wussten also noch nichts von Elaines Tod, als Sie in Moskau zurückblieben? Nein. Ich erfuhr vom Tod meiner Frau erst in Orel, als ich dort krank lag. Sie tut mir sehr, sehr leid. Sie starb ganz elend, ohne Freund, ohne Trost. Pierre, der sich anfänglich geweigert hatte, von seiner Gefangenschaft zu erzählen, ließ sich allmählich dazu überreden. Bitte erzählen Sie uns alles und glauben Sie nicht, dass Sie uns schonen müssen. Er hatte von der Hinrichtung gesprochen und wollte von Platon Karatajew zu erzählen anfangen. Er war längst vom Tisch aufgestanden, ging im Zimmer auf und ab und Natascha verfolgte ihn mit den Augen. Nein, Sie können das nicht verstehen, was ich von diesem einfältigen Menschen gelernt habe, der weder lesen noch schreiben konnte. Doch, doch, erzählen Sie nur. Wo ist er jetzt? Er wurde erschossen. Fast vor meinen Augen. Pierre gab seine Erlebnisse so wieder, wie er sich selbst ihrer noch nie erinnert hatte. Wir denken immer, wenn wir aus dem gewohnten Geleise geworfen werden, ist alles aus. Und doch fängt erst dann das neue Gute an. Solange Leben ist, ist Glück. Vor uns liegt noch viel. Viel. Das sage ich Ihnen, Natascha. Natascha entging kein Wort, keine Schwankung in Pierres Stimme. Im Flug erhaschte sie die Worte, noch ehe sie ausgesprochen waren, trug sie geradewegs in ihr geöffnetes Herz und erriet den geheimen Sinn von Pierres ganzer Seelenarbeit. Prinzessin Maria folgte ebenfalls seinen Worten, nahm Anteil an ihnen. Aber sie sah jetzt etwas anderes, das ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Sie sah die Möglichkeit von Liebe und Glück zwischen Natascha und Pierre. Und dieser Gedanke, der ihr jetzt zum ersten Mal kam, erfüllte ihr Herz mit Freude. Es war 3 Uhr nachts. Die Diener kamen mit müden, ernsten Gesichtern und steckten neue Kerzen auf, aber niemand bemerkte sie. Piers Erzählung war zu Ende. Am nächsten Tag, am übernächsten, auch am 3. und 4. Tag kam Pierre schon am Morgen, aß mit zu Mittag und blieb den ganzen Abend da. Obgleich sich Prinzessin Maria und Natascha sichtlich über den Gast freuten, obgleich Piers ganzes Lebensinteresse jetzt nur in diesem Hause verankert war, schien dann doch jeder Gesprächsstoff erschöpft. Also, morgen nun fahren Sie nach Petersburg? Nein. Doch ja, nach Petersburg. Morgen. Aber ich nehme noch nicht Abschied. Ich komme noch einmal, um mir Aufträge zu holen. Natascha reichte ihm die Hand und ging hinaus. Hastig rückte Pierre seinen Sessel nah an Prinzessin Maria heran. Helfen Sie mir, Prinzessin. Was soll ich tun? Hören Sie mich an. Ich weiß alles. Ich weiß, dass ich jetzt unmöglich mit ihr darüber sprechen kann. Aber ich will ihr Bruder sein. Nein, das nicht. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Ich weiß nicht, seit wann ich sie liebe. Aber nur sie allein, nur sie allein habe ich mein ganzes Leben lang geliebt. Ich kann mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Sie jetzt um ihre Hand zu bitten, ist unmöglich. Aber wenn ich diese Möglichkeit versäumte, dieser Gedanke ist mir entsetzlich. Raten Sie mir, was soll ich tun? Ich weiß, dass Natascha Sie lieben wird. Warum glauben Sie das? Das glauben Sie wirklich? Am nächsten Tag kam Pierre, um sich zu verabschieden. Natascha war weniger lebhaft als die Tage zuvor. Aber Pierre fühlte, wenn er ihr dann und wann ins Auge sah, dass er gleichsam versank, dass weder er noch sie auf der Welt waren, sondern nur noch ein einziges Gefühl des Glücks. Als er beim Abschied ihre feine, magere Hand ergriff, behielt er sie unwillkürlich etwas länger in der seinen. Leben Sie wohl, Graf. Ich werde Sie sehr erwarten. Und diese einfachen Worte und ihr Blick und ihr Gesichtsausdruck dabei waren für Pierre 2 Monate lang der Gegenstand unerschöpflicher Erinnerungen, Deutungen und glücklicher Träumereien. Ich werde Sie sehr erwarten. Wie glücklich bin ich? Wie kommt das nur, dass ich so glücklich bin? Krieg und Frieden. Und mit dem Epilog Frieden schließt heute unsere Hörspielreihe nach dem Roman Leo Tolstois ab. Nach einem letzten Zusammenstoß bei Wjasma ging die weitere Flucht der Franzosen und die Verfolgung durch die Russen ohne große Kämpfe vonstatten. Die Reste der Grande Armée flohen so schnell, dass die hinterhereilende russische Armee nicht nachkommen konnte. Die Pferde der Kavallerie und der Artillerie brachen zusammen. Um den Grad der Erschöpfung im russischen Heer zu verstehen, braucht man sich nur die Bedeutung der Tatsache klar vor Augen zu führen, dass die russische Armee, die 100.000 Mann stark aus Tarutino ausgezogen war und während ihres ganzen Marsches kaum mehr als 5.000 Gefallene und Verwundete und keine 100 Gefangene eingebüßt hatte, mit nur 50.000 Mann in Krasnoje ankam. Die Jagd der Russen hinter den Franzosen her übte auf die russische Armee dieselbe zersetzende Wirkung aus wie die Flucht auf die Franzosen selber. Der Unterschied bestand nur darin, dass die russische Armee freiwillig vorging, ohne dass wie bei den Franzosen das Verderben drohend über ihnen schwebte, und dass die zurückbleibenden Verwundeten und Kranken bei den Franzosen in die Hände des Feindes fielen, während die Nachzügler der Russen auf heimischem Boden liegen blieben. Habe ich euch nicht gesagt, die Franzosen werden noch Pferdefleisch fressen? Kutuzows ganze Tätigkeit war nur darauf gerichtet, soweit es in seiner Macht stand, diesen für die Franzosen so verderblichen Marsch nicht etwa aufzuhalten, wie die Herren in Petersburg und die russischen Generale bei der Armee es wollten. Wir brauchen eine entscheidende Schlacht. Sondern ihn zu fördern und seinen eigenen Truppen das Vorgehen zu erleichtern. Was sollen all diese künstlichen Manöver, die mir meine Herren Generäle vorschlagen? Diese Truppenverschiebung. Truppenverschiebungen bedeuten noch größere Märsche, während das einzig Vernünftige doch nur darin besteht, diese Märsche abzukürzen. Und auf dieses eine Ziel war Kutusows Tätigkeit denn auch während des ganzen Feldzugs von Moskau bis Wilna gerichtet. Nicht zufällig und zeitweise, sondern so beharrlich, dass er es auch nicht ein einziges Mal aus den Augen verlor. Die Generale beschuldigten Kutusow und behaupteten, er habe sie von Anfang des Feldzugs an daran gehindert, Napoleon zu besiegen. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre Napoleon oder wenigstens der König von Neapel schon unser Gefangener. Ihm ist eben die Hauptsache, dass er seine Ruhe hat. Dies ist das Schicksal nicht der großen Männer, nicht eines Grand Homme, wie ihn der russische Geist nicht anerkennt, sondern das Schicksal jener seltenen, immer vereinzelt dastehenden Menschen, die den Willen der Vorsehung begreifen und ihm ihren eigenen persönlichen Willen unterordnen. Hass und Verachtung der Menge bestrafen diese Menschen für das Anerkennen höherer Gesetze. Man kann schwer ein anderes Beispiel in der Geschichte finden, wo das Ziel, das sich eine geschichtliche Persönlichkeit gesetzt hat, so vollkommen erreicht worden wäre, wie jenes, worauf Kutusows ganze Tätigkeit im Jahre 1812 gerichtet war. Wir müssen dem Feind eine goldene Brücke bauen. Weder die Schlacht bei Tarutino, noch die bei Wjasma, noch die bei Krasnoje war nötig. Denn wir müssen doch noch Leute haben, wenn wir an die Grenze kommen. Und nicht für 10 Franzosen gebe ich einen Russen. Kutusow, dieser Höfling, wie er uns immer geschildert wird, der einerseits den Kriegsminister Arakcheyev belügt, nur um dem Zaren zu gefallen, setzt sich dann mit seinen entschiedenen Ansichten in Wilna der Ungnade des Zaren aus. Ein weiterer Krieg über die Grenze hinaus wäre schädlich und zwecklos. Mein einziges Ziel ist, die Franzosen aus Russland zu vertreiben und dabei so viel wie möglich die Not des Volkes und der Truppe zu lindern. Doch wie konnte damals dieser alte Mann allein, gegen die Meinung aller, so sicher den nationalen Sinn der Ereignisse verstehen? Die Quelle dieser ungewöhnlichen Kraft der Einsicht lag in seinem nationalen Gefühl, das er in aller Kraft und Reinheit in sich trug. Nur die Erkenntnis dieses Gefühls in ihm veranlasste das Volk, auf seltsame Weise den in Ungnade gefallenen Greis gegen den Willen des Zaren zum Vertreter des Volkskrieges zu wählen. Hurra, Kinder! Hurra! Hurra! Hurra! Also hört, Kameraden! Ich weiß, dass ihr es schwer habt. Aber was sollen wir machen? Habt nur Geduld. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir wollen die Gäste hinausgeleiten. Und dann werden wir Ruhe haben. Der Zar wird eure Dienste nicht vergessen. Ihr habt es schwer, aber doch seid ihr noch in eurer Heimat. Sie aber, seht nur hin, wie weit es mit ihnen gekommen ist. Schlimmer als die elendesten Bettler sehen sie aus. Solange sie stark waren, haben wir sie nicht geschont. Jetzt können wir Mitleid mit ihnen haben. Auch sie sind Menschen. Ist es nicht so, Kinder? Hurra! Hurra! Gegen den Willen des Zaren ließ Kutusow in Wilna einen großen Teil der Truppen Halt machen. Er selber führte nach den Aussagen seiner nächsten Umgebung während dieses Aufenthaltes ein rechtes Lotterleben. Natürlich schwächen Kutusows Ausschweifungen seinen alten Körper ganz unverantwortlich. Nur ungern beschäftigte er sich mit Heeresangelegenheiten. Er überlässt wirklich alle Arbeit uns Generalen. Dazu sind wir gut genug. Der Zar, sagt man, ist schon von Petersburg hier abgereist. Zar Alexander kam mit seiner Suite, dem Grafen Tolstoi, dem Kriegsminister Arakcheyev und anderen, am 11. Dezember in Wilna an und fuhr in seinem Reiseschlitten gleich nach dem Schloss. Trotz der starken Kälte standen vor dem Schloss gegen 100 Generale und Stabsoffiziere in voller Paradeuniform. Nachdem der Zar mit dem Durchlauchtigen seinem Feldmarschall Kutusow allein geblieben war, machte er endlich seiner Unzufriedenheit Luft. So manche Ihrer Handlungen in der letzten Zeit bleiben mir unverständlich. Und ich will Ihnen meine Unzufriedenheit nicht verheimlichen. Warum haben Sie die Franzosen nach der Schlacht bei Krasnoje nicht weiterverfolgen lassen? Was zögerten Sie an der Beresina? Auch ohne Ihre Zustimmung wird ein weiterer Feldzug jenseits der russischen Grenzen stattfinden. Meiner Ansicht nach... Kutusow hatte weder etwas zu bemerken noch einzuwenden. Gehorsam und verständnislos folgte er den Ausführungen seines Herrschers. Als Kutusow mit seinem schwerfälligen, schwankenden Gang dann gesenkten Hauptes aus dem Kabinett trat und durch den Saal ging, hielt ihn eine Stimme an. Euer Durchlaucht! Kutusow hob den Kopf und erkannte den Grafen Tolstoi, der mit einem kleinen Gegenstand auf einer silbernen Platte vor ihn getreten war. Euer Durchlaucht! Dann huschte ein kaum merkliches Lächeln über das Gesicht des alten Mannes. Tief und ehrerbietig verbeugte er sich und nahm den Gegenstand, der auf der Platte lag. Im Namen seiner Majestät des Zaren. Es war das St. Georgskreuz erster Klasse. Um jeden Zusammenstoß mit Kutusow in Zukunft zu vermeiden, fand sich wie von selber der Ausweg, ihm, ohne ihn direkt zu kränken, den Boden der Macht, auf dem er stand, unter den Füßen wegzuziehen und diese dem Zaren selber zu übertragen. Höchste Zeit. Der Durchlaucht ist sehr, sehr schwach. Er musste schwach und krank sein, damit man seine Stellung dem geben konnte, der ihn ersetzen sollte. Die Ärzte sagen, seine Gesundheit sei völlig zurück. Und er war auch wirklich krank und schwach. Dem Zug der Völker von Westen nach Osten sollte ein Zug der Völker von Osten nach Westen folgen. Und für diesen Krieg braucht man einen neuen Mann, der andere Eigenschaften und Ansichten hat als Kutusow und von anderen Antrieben geleitet wurden. Ich ruhe nicht, ehe Napoleon nicht vollständig vernichtet ist. Ich werde das Gleichgewicht unter den Völkern Europas wiederherstellen. Kutusow hatte kein Verständnis dafür, von welcher Bedeutung Europa, das Gleichgewicht oder Napoleon waren. Der Vertreter des russischen Volkes, der Russe, hatte, nachdem der Feind vernichtet, Russland befreit und auf die höchste Stufe des Ruhmes erhoben war, als Russe nichts mehr zu tun. Dem Vertreter des Volkskrieges blieb nun nichts mehr übrig, als zu sterben. Und er starb. Napoleons Herrschaft und sein Heer sind zugrunde gerichtet. Paris, das äußerste Ziel, ist erreicht und die Flut der Völker tritt allmählich in ihre Ufer zurück. Die Wellen der großen Bewegung verebben und auf dem ruhig gewordenen Meer bilden sich Strudel, in denen die Diplomaten herumgewirbelt werden. Zar Alexander I. hat Europa den Frieden gebracht und ist 1815 auf der höchsten Höhe menschlicher Macht. Und wie verwendet er sie? Er, der nur nach dem Heil seiner Völker strebt, der erste Urheber liberaler Verbesserungen in seinem Vaterland, erkennt jetzt, da er scheinbar die größte Macht und daher auch die größte Möglichkeit besitzt, alles zum Wohl seiner Völker zu unternehmen, während Napoleon in der Verbannung auf St. Helena kindische und lügenhafte Pläne entwirft, wie er die Menschheit beglücken würde, wenn er die Macht in Händen hätte. Alexander I. erkennt plötzlich die Eitelkeit dieser vermeintlichen Macht, wendet sich von ihr ab, legt sie in die Hände minderwertiger Leute, die er verachtet, und sagt nur: Nicht uns, nicht uns, sondern deinem Namen wohnt die Macht inne. Ich bin auch nur ein Mensch wie ihr. Lasst mich wie ein Mensch leben und an meine Seele und an Gott denken. Die Hochzeit Nataschas mit Pierre Besuchow, die im Jahre 1813 stattfand, war das letzte frohe Ereignis in der alten Familie Rostow. Im selben Jahr starb Graf Ilja Andrejewitsch und wie das häufig der Fall zu sein pflegt, zerfiel mit seinem Tod die frühere Familie. Die Ereignisse des letzten Jahres, der Brand Moskaus und die Flucht aus der Stadt, das Hinsiechen des Fürsten Andrej und Nataschas Verzweiflung, der Heldentod Petjas, das tiefe Leid der Gräfin, dies alles hatte Schlag auf Schlag das Haupt des alten Grafen getroffen. Wir müssen die Marmontows noch einladen und die... Eine Zeit lang nahmen ihn die äußeren Vorbereitungen zu Nataschas Hochzeit in Anspruch. Aus dem Hotel muss die Dienerschaft noch gemietet werden. Doch nachdem Pierre mit seiner Frau abgereist war... Lebt glücklich, Kinder. Zeigte er sich stiller und fing an, über trübe Stimmungen zu klagen. Es geht zu Ende mit mir, meine Liebe. Wie kannst du das sagen, Moschel? Die Gräfin verbrachte 14 Tage, ohne sich auszukleiden, in einem Lehnstuhl neben seinem Bett. Jetzt schläft er ganz ruhig. Jedes Mal, wenn sie ihm die Medizin reichte. 11, 12, 13 Tropfen. So. Und vor allem reichlich Wasser nachtrinken. Er fing an zu schluchzen. Nein, verzeih mir. Verzeih mir alles. Und küsste ihr die Hand. Das ganze Vermögen ist hin. Durch meine Schuld. Verzeiht mir. Nikolai und du. Ilja Andrejewitsch. Ja. Ist kein Geld mehr da. Kein Geld. Nachdem er das Abendmahl genommen und die letzte Ölung empfangen hatte, starb er sanft und still. Am nächsten Tag war die kleine Rostowsche Mietwohnung voll von Bekannten, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen wollten. Nikolai befand sich mit den russischen Truppen in Paris, als ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters traf. Er reichte sogleich seinen Abschied ein, wartete aber die Antwort nicht ab, nahm Urlaub und fuhr nach Moskau. 4 Wochen nach dem Tod des alten Grafen waren die Besitzverhältnisse klargestellt und alle staunten über die Riesensumme der verschiedenen kleinen Schulden, von denen niemand auch nur eine Ahnung gehabt hatte. Schulden, nochmal so groß wie das Vermögen war. Verwandte und Freunde rieten Nikolai, auf die Erbschaft zu verzichten. Nein. Aber Nikolai erblickte in einer solchen Ablehnung der Erbschaft einen Ausdruck des Vorwurfs gegen seinen Vater. Das Andenken meines Vaters ist mir heilig. Er wollte von einem Verzicht nichts wissen und nahm die Erbschaft und mit ihr die Verpflichtung zum Bezahlen der Schulden an. Die Gläubiger, die so lange geschwiegen hatten, weil sie bei Lebzeiten des Grafen durch jenen unbestimmbaren, aber mächtigen Einfluss gebunden waren, den seine haltlose Güte auf sie ausübte, kamen plötzlich alle mit ihren Forderungen an. Viele nun ohne Erbarmen über den jungen Erben her, der doch zweifellos ihnen gegenüber unschuldig war und nur die Bezahlung gutmütig auf sich genommen hatte. Nicht einer der Schachzüge Nikolais gelang. Jetzt ist das Gut versteigert. Zu einem schändlichen Preis. Und noch bleibt die Hälfte der Schulden. Nikolai nahm die ihm von seinem Schwager Pierre angebotenen 30.000 Rubel an und bezahlte damit das Dringlichste. Was bleibt mir auch übrig? Um für den noch verbleibenden Rest nicht ins Gefängnis gesteckt zu werden, womit die Gläubiger ihm drohten, wollte er wieder in den Dienst eintreten. Ich lasse nicht zu, dass du zur Armee gehst. Du kannst mich doch nicht allein lassen, Nikolai. Sich wieder zur Armee zu begeben, wo er bei der ersten Vakanz Regimentskommandeur geworden wäre, war deshalb nicht möglich, weil sich die Mutter jetzt an den Sohn klammerte. Du bist doch das Letzte, was ich im Leben noch habe. Du kannst mich doch nicht allein lassen. Und obgleich er lieber nicht in Moskau im Kreis von Leuten, die ihn von früher gekannt hatten, geblieben wäre und eine Abneigung gegen den Zivildienst besaß, zog er dennoch seine geliebte Uniform aus, nahm in Moskau eine Stelle im Staatsdienst an und siedelte mit der Mutter und Sonja in eine kleine Wohnung am Sizvivrajek über. Die ist aber schrecklich hässlich und... Das soll wohl der Salon sein. Die Wohnung ist billig, Mama. Natascha und Pierre lebten zu dieser Zeit in Petersburg und hatten von Nikolais Verhältnissen keine klare Vorstellung. Nikolai, der von seinem Schwager Geld geliehen hatte, suchte seine Lage vor ihm geheim zu halten. Von seinen 1200 Rubeln Gehalt musste er nicht nur sich, Sonja und die Mutter erhalten, sondern diese auch so erhalten, dass sie nicht merkte, wie arm sie geworden waren. Die Gräfin konnte sich ein Leben ohne Luxus nicht denken. Sie war ihn von Kindheit an gewohnt und verlangte ununterbrochen und ohne Verständnis bald einen Wagen. Ich muss heute Nachmittag einen Besuch machen. Bald ein teures Gericht für sich selber. Ich habe einfach Lust auf Truthahn mit Morcheln gefüllt. Oder sie verlangte Wein für den Sohn. Hast du denn vergessen, dass er ausgegangen ist? Und bald Geld, um Natascha, Sonja und Nikolai selbst mit Geschenken zu überraschen. Oh, wie wunderschön. Merci, Maman. Sonja führte den Haushalt, pflegte die Tante. Wollen Sie noch ein Wasser? las ihr vor. Nicht immer diese französischen Romane. Er trug ihre Launen und ihre versteckte Abneigung. Wie oft soll ich das noch sagen? Nikolai fühlt eine nie abzutragende Schuld der Dankbarkeit gegen Sonja. Für alles, was sie an seiner Mutter tat. Wirklich von Herzen, Sonja. Bewunderte ihre Geduld und Hingabe, suchte sich aber doch von ihr fernzuhalten. Nikolai. Und er fühlte, je mehr er sie hochschätzen musste, umso weniger liebte er sie. Gott soll mir helfen. Nikolais Lage gestaltete sich immer schwieriger. Der Gedanke, von seinem Gehalt etwas zurückzulegen, erwies sich als Trugbild. Er konnte nicht nur nichts zurücklegen, sondern geriet dadurch, dass er alle Wünsche seiner Mutter befriedigte, nach und nach in kleine Schulden. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Zu Anfang des Winters kam Prinzessin Maria nach Moskau. Aus den Gerüchten, die in der Stadt umliefen, erfuhr sie von der Lage der Rostows und wie der Sohn sich für die Mutter aufopfere, was man überall in der Stadt erzählte. Ich habe von ihm nichts anderes erwartet. Maria fühlte mit Freuden ihre Liebe zu ihm gerechtfertigt. Es ist meine Pflicht, die Rostows aufzusuchen. Sie dachte an ihre freundschaftlichen, fast verwandtschaftlichen Beziehungen zur ganzen Familie, aber scheute sich doch auch wieder, wenn sie an ihre Begegnung mit Nikolai in Woronesch dachte. Endlich aber überwand sie sich und ein paar Wochen nach ihrer Ankunft in der Stadt fuhr sie zu den Rostows. Nikolai war der Erste, der ihr entgegenkam. Bitte hier entlang, Prinzessin. Wir müssen durch mein Zimmer, um in das meiner Mutter zu gelangen. Beim ersten Blick auf Prinzessin Maria nahm Nikolais Gesicht statt des Ausdrucks der Freude, den sie bei ihm zu sehen gehofft hatte, einen von ihr früher nie an ihm wahrgenommenen Ausdruck von Kälte und abweisendem Stolz an. Und wie geht es Ihnen gesundheitlich, Prinzessin? Nikolai geleitete Maria zur Gräfin und zog sich dann in sein Zimmer zurück. Als die Prinzessin dann von der Gräfin herauskam... Sie gehen schon wieder, Prinzessin? ...trat Nikolai wieder auf sie zu und brachte sie betont förmlich ins Vorzimmer. Die Gräfin scheint sich viel besser zu fühlen. Auf ihre Bemerkungen über die Gesundheit der Gräfin erwiderte er kein Wort. Wir danken für den Besuch. Leben Sie wohl, Prinzessin. Von diesem Tag an sprach die Gräfin wieder unaufhörlich von Prinzessin Maria. Ich verlange, dass du ihr einen Gegenbesuch machst. Sie ist ein prächtiges Mädchen von innerem Wert. Und dann siehst du doch mal wieder Menschen. Denn mit uns, denke ich, musst du dich doch langweilen. Ich habe nicht das mindeste Verlangen danach, Mama. Sie hat dir doch immer gefallen. Und jetzt willst du sie mit einem Mal nicht sehen. Doch vor mir wird ja immer alles geheim gehalten. Aber nicht das geringste, Mama. Wenn ich dich noch um etwas Unangenehmes gebeten hätte. Aber ich verlange von dir doch bloß, dass du ihr einen Besuch machst. Das erfordert schon die Höflichkeit. Wenn Sie es durchaus wollen, Mama, werde ich auch hingehen. Mir ist das einerlei. Es ist ja nur deinetwegen. Nach dem unerwartet kalten Empfang, der ihr von Nikolai bereitet worden war, gestand sich Prinzessin Maria ein, dass sie recht gehabt hatte, als sie nicht zu den Rostows hatte gehen wollen. Ich habe ja gar nichts anderes erwartet. Das sagte sie sich, ihren Stolz zu Hilfe rufend. Schließlich wollte ich auch nur die alte Dame sehen, die immer so gut gegen mich war und der ich mich sehr verpflichtet fühle. Und in Mitte des Winters saß sie einmal im Schulzimmer und wohnte den Unterrichtsstunden ihres Neffen bei, als ihr Besuch gemeldet wurde. Graf Rostow? Beim ersten Blick auf Nikolais Gesicht erkannte sie, dass er nur gekommen war, um der Pflicht der Höflichkeit zu genügen. Und wie geht es der Gräfin? Dann sprachen sie von gemeinsamen Bekannten, von den letzten Kriegsneuigkeiten. Das korsische Ungeheuer soll eine neue Armee aufstellen. Als die vom Anstand geforderten 10 Minuten um waren, nach denen sich der Gast erheben darf, stand Nikolai auf. Darf ich mich verabschieden, Prinzessin? Mademoiselle? Die Prinzessin hatte mit Hilfe ihrer Gesellschafterin Mademoiselle Bourienne das Gespräch sehr gut in Fluss gehalten. Leben Sie wohl, Prinzessin. Sie wollen schon gehen, Graf? Nun, leben Sie wohl. Aber das Kissen für die Gräfin. Attendez, s'il vous plaît. J'irai le chercher. Ja, Prinzessin, es scheint eine kurze Zeit. Und doch, wie viel Wasser ist seither den Berg hinuntergeflossen? Seit wir uns in Bogucharovo zum ersten Mal sahen. Wie glaubten wir uns damals alle im Unglück? Und doch gäbe ich viel darum, diese Zeit zurückrufen zu können. Aber sie kommt nicht wieder. Ja, ja. Aber Sie brauchen nicht um Vergangenes zu trauern, Graf. Die Selbstaufopferung, der Sie jetzt Ihr Leben weihen? Ich kann Ihr Lob nicht annehmen. Im Gegenteil, ich mache mir ständig Vorwürfe. Aber das ist kein interessanter, kein erfreulicher Gesprächsstoff. Ich dachte, Sie würden mir erlauben, Ihnen das zu sagen. Ich bin Ihnen und Ihrer Familie so nahe gewesen, dass ich glaubte, Sie würden meine Teilnahme nicht für unangebracht halten. Aber ich habe mich geirrt. Ich weiß nicht warum, aber Sie waren früher ganz anders und... Für dieses Warum gibt es tausend Gründe. Ich danke Ihnen, Prinzessin. Es fällt mir manchmal schwer. Warum nur, Graf? Warum? Warum? Sagen Sie es mir. Sie müssen es mir sagen. Ich kenne Ihre Gründe nicht, Graf. Aber es bedrückt mich. Es ist mir... Sie wollen mir aus irgendeinem Grund Ihre frühere Freundschaft entziehen. Das tut mir weh. Ich habe so wenig Glück im Leben gehabt, dass mich jeder Verlust schwer trifft. Entschuldigen Sie mich. Leben Sie wohl. Prinzessin, bleiben Sie um Gottes Willen, Prinzessin. Sie wandte sich um. Einige Sekunden blickten sie einander stumm in die Augen. Und was sie erst für so fern, so unmöglich angesehen hatten, wurde auf einmal etwas Näheres Mögliches, auf das man mit Sicherheit hoffen durfte. Im Herbst des Jahres 1814 heiratete Nikolai Prinzessin Maria und siedelte mit seiner jungen Frau, seiner Mutter und Sonja nach Lisjagori über. 4 Jahre später hatte er, ohne das Gut seiner Frau zu verkaufen, den Rest seiner Schulden bezahlt und, da ihm von einer verstorbenen Cousine eine kleine Erbschaft zugefallen war, auch Pierre das Geld zurückgeben können. Im Jahre 1820 endlich hatte Nikolai seine Vermögensverhältnisse so weit gebessert, dass er ein kleines Gut bei Lisjagori hinzukaufen konnte. Noch ein paar Jahre. Und ich kann Otradnoje zurückkaufen. Der Rückkauf des väterlichen Gutes war immer ein Lieblingstraum von ihm gewesen. Der Not gehorchend hatte er angefangen, Landwirtschaft zu treiben, war aber bald von solcher Leidenschaft für diese Tätigkeit erfasst, dass sie ihm zur geliebten und fast ausschließlichen Beschäftigung wurde. Nikolai war ein einfacher Landwirt. Neuerungen liebte er nicht, über theoretische Abhandlungen machte er sich lustig. Auf dem Gut aber war für ihn die Hauptsache nicht der Stickstoff und der Sauerstoff, der sich im Boden oder in der Luft befand, nicht ein besonderer Pflug oder Dünger, sondern das Hauptwerkzeug, durch das Stickstoff und Sauerstoff, Pflug und Dünger erst in Tätigkeit gesetzt werden. Das heißt, der Arbeiter, der Bauer. Wenn der Bauer glücklich ist, wird das Vieh fett. Er erschien ihm nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Zweck und Richter. Von Anfang an beobachtete er den Bauern, bemühte sich zu verstehen, wessen er bedurfte und was er für gut und für schlecht hielt und stellte sich nur so, als ob er Anordnungen träfe. Man soll die Gespanne auswechseln, Pjotr Iljitsch! Und Befehle erteilte. Sorgen Sie dafür, dass die Mutterstuten nur vor dem leichten Wagen gehen! In Wirklichkeit aber lernte er nur von den Bauern und seine Wirtschaft trug die glänzendsten Früchte. Ich kümmere mich eben um Saat und Ernte meiner Bauern wie um meine eigene. Die Bauernfamilien unterstützte er in der großzügigsten Weise. Die Faulen und Liederlichen und Schwachen allerdings verfolgte er und suchte sie aus seiner Gemeinde zu vertreiben. Mit diesem Volk hier in Russland. Und doch liebte er mit der ganzen Kraft seines Herzens dieses Volk hier in Russland und seine Lebensart. Und nur deshalb verstand er den einzigen Weg, mit ihnen auszukommen. Siehst du nicht, dass mein Verfahren gute Früchte trägt? Prinzessin Maria war eifersüchtig auf diese Liebe ihres Mannes zu den Bauern. Und es tat ihr leid, dass sie nicht teilen konnte. Sie konnte nicht begreifen, warum er immer so besonders angeregt und glücklich war, wenn er morgens zeitig aufgestanden war. Den ganzen Tag auf dem Feld. Und dann von der Saat, vom Mähen oder von der Ernte zu ihr zum Tee heimkam. Wenn ich nur begreifen könnte, worüber Nikolai immer so entzückt ist. Sie begriff nicht, warum er vom Fenster auf den Balkon und vom Balkon wieder ans Fenster lief, vergnügt in seinen Schnurrbart hineinlächelte und mit den Augen blinkte, wenn plötzlich Regen kam. Herrlich. Dieser feine Regen auf die trockene Hafersaat. Oder wenn während der Erntezeit der Wind eine drohende Wolke verjagt und er mit rotem, glühendem, schweißtriefendem Gesicht von der Scheune herüberkam zu seiner Frau. Ach, noch ein einziger Tag mit solchem Wetterchen. Dann haben meine Bauern und ich alles herein. Sie fühlte, dass er eine Welt für sich hatte, die er leidenschaftlich liebte. Eine Welt, in der es Dinge gab, die sie nicht begreifen konnte. Und wenn sie dann manchmal in dem Bestreben, ihn zu verstehen, von dem Verdienst zu reden anfing, dass er sich erwerbe, wenn er an seinen Untergebenen so viel Gutes tue, ärgerte er sich. Gutes tun? Daran denke ich doch überhaupt nicht. Das ist doch alles Fantasie und Weibergeschwätz. Das mit dem Wohl des Nächsten. Ich will, dass meine Kinder einmal nicht zu betteln brauchen. Ich will einen sicheren Grund zu unserem Vermögen legen, solange ich lebe und weiter nichts. Und dazu brauche ich Ordnung. Brauche Strenge. Das ist alles. Und Gerechtigkeit natürlich auch. Aber wenn ein Bauer nackt und hungrig ist und nur geschunden wird, So kommt dabei weder für ihn noch für mich etwas heraus. Und vielleicht gerade, weil sich Nikolai nicht den Gedanken erlaubte, dass er etwas für andere und aus Tugend tue, trug alles, was er anfing, gute Früchte. Sein Vermögen vergrößerte sich schnell. Das Einzige, was Nikolai bei seiner Wirtschaftsführung ab und zu quälte, war sein rasch hochfahrender Zorn, verbunden mit seiner alten Husarengewohnheit, ein lockeres Handgelenk zu haben. Eines Tages im Sommer war der Dorfschulze aus Bogucharovo, der jetzt die Stelle des verstorbenen Dron einnahm, herbeigerufen worden, weil er verschiedener Verstöße gegen die Ordnung bezichtigt worden war. Nikolai ging zu ihm auf die Freitreppe hinunter. Die Abrechnungen waren eben noch nicht abgeschlossen. Schon nach den ersten Antworten des Schulzen hörte man im Flur schreien und schlagen. Waren eben noch nicht abgeschlossen. Noch nicht abgeschlossen? Ich werde dir beibringen, Ordnung zu halten. Und was für Betrügereien lasse ich mir nicht nach. Halt's Maul! Ich selber hab dich dabei erwischt. Als Nikolai dann zum Frühstück nach Hause zurückkehrte, trat er auf seine Frau zu, die den Kopf tief über ihren Stickrahmen gebeugt dasaß, und fing wie gewöhnlich an, ihr alles zu erzählen. Stell dir vor, dieser Schuft, dieser Verbrecher. Gräfin Maria saß mit gesenktem Kopf regungslos da, wurde bald rot, bald blass, presste die Lippen aufeinander und erwiderte auf die Worte ihres Mannes kein Wort. So ein schamloser Patron. Wenn er mir nur gesagt hätte, dass er betrunken war. Ich habe es nicht einmal gemerkt. In meiner Wut. Aber was hast du denn, Marie? Gräfin Maria hob den Kopf und wollte etwas sagen. Aber sie ließ ihn schnell wieder sinken und presste die Lippen zusammen. Was ist dir? Was hast du, mein Herz? Ich habe es gesehen, Nikolai. Es war ja nicht recht von ihm, dir solche Antworten zu geben, nach allem, was er sich hat zu Schulden kommen lassen. Aber warum musstest du ihn schlagen? Nikolai schwieg, wurde dunkelrot, wandte sich ab und ging schweigend im Zimmer auf und ab. Er verstand, warum sie weinte. Konnte ihr aber im Grund seines Herzens im ersten Augenblick nicht recht geben, dass das, woran er von Kind auf gewöhnt war und was er für allgemein hielt, etwas Schlechtes sein konnte. Marie, das soll nicht wieder vorkommen. Ich verspreche es dir. Nie wieder. Die Tränen strömten nur noch heftiger aus Gräfin Marias Augen. Sie nahm die Hand, an der er einen Ring mit einem Laokoonskopf trug. Der Ring war zerbrochen. Eben dabei. Ach, Marie, erinnere mich nicht daran. Ich gebe dir mein Ehrenwort, es kommt nicht wieder vor. Der zerbrochene Ring soll mir immer eine Warnung sein. Von dieser Zeit an drehte Nikolai, sobald ihm bei Auseinandersetzungen mit Starosten und Angestellten das Blut zu Kopf stieg und seine Hände sich zu Fäusten ballten, den zerschlagenen Ring am Finger und senkte den Kopf vor dem Menschen, der ihn in Zorn gebracht hatte. Trotz alledem vergaß er sich aber doch noch einige Male im Jahr. Diesmal ist es nun wirklich das letzte Mal gewesen, Marie. Du verachtest mich sicher. Geh doch aus dem Zimmer, so schnell wie möglich aus dem Zimmer, wenn du fühlst, dass du dich nicht mehr beherrschen kannst. Sonja lebte seit Nikolais Verheiratung bei ihnen im Haus. Schon vor seiner Hochzeit hatte Nikolai seiner Frau alles erzählt, was zwischen ihm und Sonja gewesen war. Hatte alle Schuld auf sich genommen, Sonja gelobt und Prinzessin Maria gebeten, lieb und gut gegen die Cousine zu sein. Aber von Herzen gern. Maria hatte den aufrichtigen Wunsch, sie zu lieben, aber dennoch konnte sie sie nicht lieb gewinnen. Gott soll mir helfen. Sondern entdeckte sogar häufig in ihrem Herzen feindselige Gefühle gegen sie, über die sie nicht Herr zu werden vermochte. Was soll ich nur tun? Einmal sprach sie mit ihrer Freundin Natascha über Sonja und über ihre eigene Ungerechtigkeit gegen diese. Weißt du, du liest doch so viel in der Heiligen Schrift. Da ist eine Stelle, die gerade auf Sonja passt. So? Welche wäre denn das? Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird genommen. Erinnerst du dich? Sie ist eine, die nicht hat. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie nicht Egoistin genug. Ich weiß es nicht. Aber es wird ihr genommen und so geht sie dann immer leer aus. Manchmal tut sie mir leid. Manchmal aber denke ich wieder, dass sie es gar nicht so fühlt, wie du und ich es empfänden. Obgleich Gräfin Maria Natascha klarzumachen suchte, dass man diese Worte der Heiligen Schrift anders auffassen müsse. Aber liebe Natascha, es ist doch die Gnade gemeint und nicht das Glück. Stimmte sie doch, wenn sie Sonja ansah, der von Natascha gegebenen Erklärung zu. Es scheint wirklich, als ob sich Sonja durch ihre Lage nicht bedrückt fühlt. Sonja pflegte die alte Gräfin, streichelte und verwöhnte die Kinder und war immer bereit, all die kleinen Hilfsdienste zu leisten, deren sie fähig war, obgleich dies alles unwillkürlich immer nur mit geringer Dankbarkeit hingenommen wurde. Das Herrenhaus von Lissiagori war neu aufgebaut worden, aber nicht in dem großen Stil, wie es beim verstorbenen Fürsten gewesen war. Das große, geräumige Gebäude mit der rohen Holzdiele war mit den einfachsten Möbeln ausgestattet. Platz genug gab es im Haus. Auch Zimmer für die Dienerschaft und ganze Flügel für Gäste. Denn Verwandte der Rostovs und Bolkonskis kamen öfters nach Lysiagori zu Besuch, mit ihren ganzen Familien, 16 Pferden und Dutzenden von Dienern, und blieben oft monatelang. Außerdem fanden sich viermal im Jahr zu den Geburts- und Namenstagen des Hausherrn und der Hausfrau gegen 100 Gäste ein, die auch mehr als einen Tag da blieben. Während der übrigen Zeit des Jahres ging das Leben seinen ungestörten, regelmäßigen Gang. Man ging seinen gewohnten Beschäftigungen nach, trank seinen Tee, frühstückte und aß zu Mittag und zu Abend aus den häuslichen Vorräten. Es war im Winter, am Vorabend des Nikolaustages, am 5. Dezember 1820. In diesem Jahr war Natascha mit Mann und Kindern seit Beginn des Herbstes bei ihrem Bruder zu Besuch. Pierre war in Petersburg, wohin er in besonderen Angelegenheiten auf 3 Wochen, wie er gesagt hatte, gefahren war, war aber nun schon die 7. Woche fort und wurde jeden Augenblick zurückerwartet. Darf ich auch um einen heißen Tee bitten? Außer der Familie Besuchow war am 5. Dezember bei den Rostovs noch ein alter Freund Nikolais zu Besuch, der General außer Dienst Denisow. Ich glaube, es kommt jemand, Gräfin. In diesem Augenblick hörte man im Hausflur und im Vorzimmer ein Geräusch, als wenn schwere Gegenstände hereingebracht wurden, und den Klang von Schritten. Das ist sicher Pierre. Ich werde mal nachsehen. Wo ist Natascha? Natascha! Natascha hatte im zeitigen Frühjahr des Jahres 1813 geheiratet und besaß im Jahre 1820 schon 3 Töchter und einen Sohn, den sie sich brennend gewünscht hatte und jetzt selber nährte. Sie war voller und breiter geworden, so dass man in ihr nur schwer die früher so biegsame, so schlanke Natascha wiedererkennen konnte. Pierre? Ist es wirklich Pierre? Ist er gekommen? Sie stillte gerade, als Pierres Schlitten geräuschvoll an der Einfahrt vorfuhr. Die Wärterin, die wusste, was allein ihrer Herrin jetzt Freude machen konnte, trat schnell und leise mit strahlendem Gesicht in die Tür. Gehen Sie nur, Mütterchen. Sie können ganz ruhig sein. Ich versorge Petja. Natascha überließ der Wärterin den Säugling und lief mit leichten Schritten ins Vorzimmer. Denisow, der mit der Pfeife im Mund aus dem Arbeitszimmer in den Saal trat, erkannte jetzt zum ersten Mal die alte Natascha wieder. Pierre ist gekommen, Gräfin? Ein leuchtendes, frohes Licht strömt in hellen Strahlen von ihrem veränderten Gesicht. Pierre! Endlich! Sie flog auf ihn zu, umarmte ihn, presste ihn an sich, den Kopf an ihre Brust, schob ihn dann wieder von sich ab und betrachtete Pierres wetterhartes, rotes und glückliches Gesicht. Wie lange du weggeblieben bist. Seit 3 Wochen bin ich in Todesangst, wo du bleibst. Petja war in Lebensgefahr, aber du hast dich amüsiert. Pierre war sich keiner Schuld bewusst, da es ihm unmöglich gewesen war, früher heimzukommen. Er wusste, dass dieser Zornesausbruch von ihrer Seite ungerecht war, wusste, dass er in 2 Minuten vorüber sein werde und wusste vor allem, dass ihm selber heiter und froh zumute war. Ich konnte doch nicht eher zurückkommen, bei Gott. Aber was ist mit Petja? Jetzt ist es nicht mehr schlimm. Komm, du hättest nur sehen sollen, wie mir ohne dich zumute war, wie ich mich gequält habe. Du bist doch gesund. Oh, komm, komm, komm. Als Nikolai und seine Frau hereinkamen, um Pierre zu begrüßen, war er im Kinderzimmer, hielt den munter gewordenen Säugling auf seiner riesigen rechten Handfläche und liebkoste ihn. Auf des kleinen, breitem Gesicht mit dem offenen, zahnlosen Mäulchen lag ein heiteres Lächeln. Der Sturm hatte sich schon lange gelegt und Natascha betrachtete gerührt Pierre und das Kindchen. Pierre... Und hast du in Petersburg mit dem Fürsten Fjodor alles gut besprechen können? Ja, ausgezeichnet. Siehst du, wie er den Kopf schon aufrecht hält? Ja. Hast du die Fürstin gesehen? Ist es wahr, dass sie sich in diesen Dings da verliebt hat? Ja, stell dir vor. In diesem Augenblick traten Nikolai und Gräfin Maria ein. Pierre, endlich! War die Reise sehr mühsam? Pierre beugte sich zu ihnen hinüber, um sie zu küssen. Nein. Ohne sein Söhnchen aus der Hand zu lassen. Ach, wie goldig er ist. Nicht siehst wahr. Du, Nikolai, das verstehe ich nicht, dass du so einen Winzling noch nicht 13 findest. Dafür habe ich beim besten Willen kein Verständnis. Komm, Pierre. Gräfin Maria und Nikolai hatten schon 3 Kinder, 2 Söhne und ein entzückendes Töchterchen und erwarteten ein 4. Sie müssen mindestens 1 Jahr alt sein oder noch drüber. Dann ja. Pierre versteht es ausgezeichnet, mit Babys umzugehen. Er sagt selber, seine Hand sei eigens für das Hinterteil eines kleinen Kindes geschaffen. Seht euch das nur mal an. Aber noch nicht ausschließen. Pierre wiegte den Kleinen noch ein paar Mal hin und her und gab ihn dann der Wärterin. Auch die Kinder alle und ihre Erzieherinnen freuten sich über Pierres Kommen, weil niemand sie so in das allgemeine Leben mit hineinzog wie Pierre. Papuschka, kommst du mit? Oh, bitte, Onkel Pierre, spiel uns was vor. Also nun ja, meine Güte. Niemand konnte so Klavier spielen wie er, behaupteten die Kinder. Aber genau genommen spielte er immer ein und dieselbe Écossaise, nach der man alle nur möglichen Tänze tanzen konnte. Und sicher hat er ihnen allen auch noch Geschenke mitgebracht. Oh, danke, Onkel Pierre. Was für ein wunderschönes Buch. dass du daran gedacht hast. Aber natürlich, mein lieber Junge. Kommt, für euch Kleine habe ich auch noch was. Hurra, hurra! Nikolenka, der Sohn des Fürsten Andrei, war jetzt ein 15-jähriger, magerer, kränklicher, kluger Knabe mit lockigem Blondhaar und schönen Augen. Schau, Tante Maja, was für ein schönes Buch. Pierre war der Gegenstand seiner Schwärmerei und leidenschaftlichen Liebe. Onkel Pierre hat es mir mitgebracht. Niemand hatte Nikolenka diese besondere Liebe zu Pierre eingeflößt. Auch hatte er ihn nur selten gesehen. Onkel Pierre denkt an alles. Gräfin Maria, die ihn erzogen hatte, hatte all ihre Kräfte aufgeboten, um Nikolenka dazu zu bringen, ihren Mann ebenso zu lieben, wie sie ihn liebte. Nein, Husar wie Onkel Nikolai will ich nie werden. In Pierres Gegenwart bekam sein Gesicht immer einen besonders hohen Glanz. Und wenn Pierre ihn anredete, wurde er rot. So gelehrt und klug wie Onkel Pierre möchte ich werden. Er verlor kein Wort von dem, was Pierre sagte. Pierres Vergangenheit, sein unglückliches Leben bis zum Jahre 1812, von dem er sich aus aufgeschnappten Worten ein dunkles, poetisches Bild zurechtgemacht hatte. Ich habe dir doch erzählt von Moskau. Ja, ja. Und wie ich gefangen genommen wurde. Ja. Und von Platon Karatajew. Platon Karatajew. Von seiner Liebe zu Natascha, die der Knabe ebenfalls ganz besonders in sein Herz geschlossen hatte. Und vor allem von Pierres Freundschaft mit seinem Vater, an den sich Nikolenka nicht mehr erinnern konnte. Dies alles machte Pierre für ihn zu einem Helden, zu einem Gott. Dein Vater, das war ein wunderbarer Mann. Aus aufgefangenen Worten über seinen Vater und Natascha hatte sich Nikolenka, der soeben zu erraten anfing, was Liebe war, in seiner Einbildung zurechtgelegt, dass sein Vater Natascha geliebt und sie sterbend seinem Freund anvertraut haben muss. Und jetzt gehen wir zur Gräfin. Ich habe noch Geschenke für Sie. Als Pierre mit Natascha in den Salon trat, befand sich die Gräfin gerade in dem üblichen Zustand, wo ihr das Legen einer Patience ein Bedürfnis war. Sie war nun schon über 60 Jahre alt und nach dem Schlag auf Schlag erfolgten Tod ihres Sohnes Petja und ihres Gatten fühlte sie sich als ein Wesen, das nur zufällig vom Tod verschont geblieben war. Sie sagte zwar gewohnheitsmäßig immer dieselben Worte, mit denen sie Pierre oder ihren Sohn Nikolai immer bei der Rückkehr von einer Reise zu empfangen pflegte. Endlich, endlich, mein liebes Kind, wir haben dich schon sehnlichst erwartet. Na, Gott sei Dank, dass du wieder da bist. Wie sie auch beim Empfang der Geschenke immer denselben Spruch sagte. Nicht das, was ein Freund mir beschert, wohl aber seine Freundschaft ist mir wert. Ich danke dir, dass du an mich, alte Frau, gedacht hast. Und doch merkte man, dass ihr Pierres Kommen in diesem Augenblick unangenehm war, weil er sie von ihrer noch nicht zu Ende gelegten Patience abzog. Du hast mir eine rechte Freude gemacht, aber das Schönste ist doch, dass du dich selber mitgebracht hast. Das war ja entsetzlich. Du solltest deiner Frau einmal ordentlich den Kopf waschen. Wie eine Wahnsinnige hat sie sich gebärdet, als du fort warst. Sie hörte und sah nichts. Dann setzten sich alle erwachsenen Familienmitglieder in den Salon, versammelten sich um den Samovar und tranken Tee. Erlauben Sie hier, Gräfin. Denisow mit seinem halb ergrauten, lockigen Haar und Bart saß in aufgeknöpftem Generalsrock neben Gräfin Maria. Schon bald mein Stammplatz. Pierre hatte seinen Platz zwischen seiner Frau und der alten Gräfin. Aber so erzähl doch, Pierre. Lässt mich die Fürstin Vera Alexejewna nicht grüßen? Pierre beantwortete alle Fragen der alten Gräfin, die für sie selber keinen Zweck hatten und auch sonst niemand interessierten. Und ist Fürst Vassili sehr alt geworden? Aber nun erzähl doch endlich mal was über die Zustände in Petersburg. Denisow, der mit der jetzigen Regierung höchst unzufrieden war, wollte endlich von Pierre Wesentlicheres als den Petersburger Klatsch erfahren. Und geht dieser Unsinn mit der Gosner und der Tatarinova denn immer noch so weiter? Ja, und ob das so weitergeht, schlimmer denn je. Die Bibelgesellschaft hat jetzt die ganze Regierung in der Hand. Wie meinst du das, mon cher ami? Ja, was sagst du da, die Regierung? Das verstehe ich nicht. Sie müssen wissen, Maman, Fürst Alexander Golissin hat eine Gesellschaft gegründet und soll nun, wie es heißt, sehr mächtig geworden sein. Aber wieso denn, Nikolai? Arakchejew. Unser Kriegsminister? Ja, Arakchejew und Golissin sind jetzt unsere Regierung und was für eine noch dazu. In allem erblicken sie eine Verschwörung, vor allem fürchten sie sich. So, nun sagt schön gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht. Gute Nacht, Mutschka. Gute Nacht. Bald darauf sagten die Kinder gute Nacht. Sie gaben jedem einen Kuss. Die Erzieher und Gouvernanten verbeugten sich. Und die ganze kleine Schar ging hinaus. Nur Nikolenka und sein Lehrer Dessal blieben noch. Monsieur Dessal, ich frage meine Tante, ob ich noch etwas bei den Erwachsenen bleiben darf. Ein Ausdruck der Bitte, der Erregung und Begeisterung lag auf seinem Gesicht. Gräfin Maria sah ihn an und wandte sich dann an Pierre. Wenn du da bist, kann er sich nicht losreißen. Guten Abend, Monsieur Dessal. Lassen Sie uns Nikolenka noch etwas hier. Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Marie, wie ähnlich er ihm wird. Dem Vater? Ja, mein Junge, deinem Vater. Ja, ja. Dann wurde das durch die Kinder unterbrochene Gespräch wieder aufgenommen. Ja, was ist das aber für ein fürchterlicher Zustand mit der Regierung? Ja. Denisow, der wegen seiner Misserfolge im Dienst mit der Regierung unzufrieden war, hörte mit Behagen von all den Dummheiten, die man seiner Meinung nach jetzt in Petersburg machte. Früher musste man ein Deutscher sein. Jetzt muss man mit der Tatarinova und der Frau Krüdener tanzen. Und denen von der Bibelgesellschaft um den Bart gehen. Teufel nochmal, den Kerl, den Bonaparte, sollte man noch einmal auf sie loslassen. Pierre, worüber habt ihr denn eigentlich mit dem Fürsten Fjodor Wassiljitsch die ganzen Wochen verhandelt? Ja, worüber eigentlich? Ja, immer über dasselbe. Jedermann sieht, dass die Dinge so schief gehen und dass es so nicht bleiben kann. Es ist einfach die Pflicht eines jeden Ehrenmannes, einem solchen Zustand nach Kräften zu steuern. Was kann ein Ehrenmann dagegen tun? Was kann man überhaupt dagegen tun? Ach. Das frage ich mich auch, Nikolai. Diese ewigen Hirngespinste. Also seht ihr, die Lage in Petersburg ist jetzt so. Der Zar mischt sich in nichts mehr. Er ist ganz diesem Mystizismus verfallen. Ach. Er sucht nur Ruhe. Und diese Ruhe können ihm anscheinend nur solche Leute ohne Treu und Glauben geben, wie Magnitsky, Akatschejew und alle. Danke, danke. Es geht eben alles zugrunde. Bei den Gerichten wird einem das Geld aus der Tasche gezogen, bei der Armee regiert nur der Stock, Drill, Militärkolonien, das Volk wird gequält, die Aufklärung erstickt. Das ist ja ein Segen, dass Ilja das nicht erleben muss. Dass es so nicht weitergehen kann, sieht jeder. Die Saiten sind zu straff gespannt und müssen unbedingt zerspringen. Das habe ich Ihnen auch in Petersburg gesagt. Wem denn? Nun, Denisow, ihr wisst schon wem. Dem Fürsten Fjodor Wassiljitsch und Ihnen allen. Wenn alle auf einen unausbleiblichen Umsturz gefasst sind, so müssen wir, so viele aus dem Volk wie nur möglich, einander eng die Hände reichen und der allgemeinen Katastrophe steuern. Ich habe Ihnen gesagt, erweitert den Kreis der Gesellschaft und lasst das Losungswort nicht allein die Tugend sein, sondern auch Unabhängigkeit und tatkräftiges Wirken. Aber zu welchem Zweck denn dieses tatkräftige Wirken? Wie wollt ihr euch zu der Regierung stellen? Das will ich dir sagen, Nikolai. Wir wollen der Regierung helfen. Unsere Gesellschaft braucht nicht geheim zu sein, wenn die Regierung sie billigt. In Wirklichkeit ist sie die Vereinigung der wahrhaft Konservativen. Und wir haben dabei nur das Wohl und die Sicherheit aller im Auge. Aha. Natascha blickt ihren Mann froh und glücklich an. Nicht über das, was er sagte, freute sie sich. Das ist doch ganz einfach, ganz selbstverständlich. Das kenne ich doch schon. Das schien ihr so, weil sie die Quelle alles dessen, Pierres ganze Seele, so genau kannte. Sondern sie freute sich einfach nur, weil sie ihren Mann so angeregt und begeistert sah. Aber mit noch freudigerer Begeisterung blickte auf Pierre der von allen unbeachtete Nikolenka. Jedes Wort Pierres entflammte sein Herz nur noch mehr, so dass er mit einer nervösen Bewegung der Finger, ohne es selber zu merken, alle Siegel, Lackstangen und Federn auf dem Schreibtisch seines Onkels zerbrach, die ihm gerade in die Hände kamen. Onkel Pierre. Als alle aufstanden, um Abendbrot zu essen, trat Nikolenka Bolkonski bleich und mit glänzenden, leuchtenden Augen auf Pierre zu. Wenn Vater noch am Leben wäre, würde er dann ebenso denken wie Sie? Wie meinst du? Pierre begriff plötzlich, was für eine besondere, selbstständige, verwickelte und starke Gedanken- und Gefühlsarbeit während der Zeit dieses Gesprächs in dem Knaben vorgegangen sein musste. Ach so, ich denke ja, Nikolenka. Nikolenka ließ den Kopf hängen und schien jetzt zum ersten Mal zu bemerken, was er auf dem Schreibtisch angerichtet hatte. Onkel Nikolai, entschuldige bitte, das habe ich hier gemacht. Verdammt nochmal. Nicht mit Absicht. Schon gut. Es war recht unnötig, dass du dabei warst. Geh jetzt ins Bett. Nach Tisch wurde nicht über Politik und Gesellschaft gesprochen, sondern über etwas, was Nikolai besonders angenehm war. Über die Erinnerungen an das Jahr 1812. Denisow, weißt du noch, damals, als wir die Patrouille ritten? Zu derselben Zeit brannte unten in Nikolenkas Schlafzimmer das Nachtlämpchen. Der Knabe fürchtete sich im Dunkeln und man konnte ihm diesen Fehler nicht abgewöhnen. Dessal thronte hoch auf seinen vier Kissen und schlief. Und aus seiner römischen Nase drangen gleichmäßige Schnarchlaute. Nikolenka war soeben aufgewacht, saß ganz in kalten Schweiß gebadet auf seinem Bett und starrte mit weit geöffneten Augen vor sich hin. Er hat einen Traum gehabt. Vater! Vater. Catidon, mon cher. Der Vater war bei mir und hat mich geküsst. Tja, Revi. Er hat mich gelobt und Onkel Pierre hat er gelobt. Farevi ist es. Was er mir auch sagen mag, das tue ich. Et vous en disposez, Nicolas? Non, Monsieur de Salle. Er ist lieb und gut. Und ich hab ihn gern, dachte er über de Salle. Aber Onkel Pierre, was ist das doch für ein wundervoller Mensch. Und mein Vater. Ich will alles so machen. Ich will alles so machen. Dass sogar er mit mir zufrieden sein soll.